Schütz dich selbst, denn du willst dich selbst zerlegen in dieser kalten, harten Welt. Pass auf dich selbst auf. Du verbirgst deine Träume und wehrst dich selbst, bis die eine wohlmeinende Seele sich selbst offenbart. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da und all der Scheiß. Guten Abend. Uiuiui, wohlmeinende Seele. Abend. Schönen Ja, Sonntag. hallo, schönen guten Abend. Ja, am Welttag der Raumfahrt finden wir uns heute Abend zusammen. Ja, die Raumfahrt, also keine Satelliten, sondern wirklich tatsächlich Personen. Und wir in Deutschland haben ja 13 Raumfahrer, also 12 und einen, ja, den haben wir einfach mal mitgenommen. Und ja, zum Welttag der Raumfahrt könnt ihr die Weltraumaffen genießen. Ich weiß gar nicht, wie viele weltraumfahrende Affen Deutschland hat. Das müssten wir eigentlich mal recherchieren. Diese Woche war auch Weltkindertag. Und außerdem, wie der Wingo im Chat gerade sagt, wenn die Berechnungen stimmen, unsere 400. Woche unter dem Namen die Oh. Weltraumwaffen. 400 Wochen. 400 Wochen. 400 Wochen. Also ich bin ja nicht ganz von Anfang an dabei gewesen. Ich Ihr habt mich gratuliere ja so mal. fasziniert, habt mich ja auch so in den Bann gerissen, dass ich einfach dazugestoßen bin. Und deswegen sage ich jetzt mal als jüngeres Mitglied herzlichen Glückwunsch. Ja, auf der Webseite ist ja auch ein bisschen Statistik und da kann man ja auch unter anderem sehen, wer am häufigsten da war von allen. Chris, nehme ich Ja, mal und du dann danach. an. Ja, würde ich auch annehmen. Ich glaube, danach komme ich aber auch schon. Ja, fleißig, Ja. fleißig. Genau, wie die Bienchen. Wir sprechen uns in 100 Wochen, das ist dann natürlich Ja. extrem rund und so. Also nicht ganz 2 Jährchen und dann. Ja, gibt es was zu feiern oder ist es eher traurig, dass sich so wenig geändert hat? Dass irgendwie alles nur noch schlimmer geworden Es ist. ist, ja, wollte ich gerade sagen, es hat sich ja eigentlich schon verändert, nur halt, dass der Druck immer höher wird im Wolkenkessel irgendwie. Wisst ihr noch damals, als wir eigentlich nur Videospiele spielen wollten in Ruhe? Ja, es gibt ja manchmal Rückschläge, da komme ich vielleicht noch zu, aber hier das am Brandenburger Tor war natürlich erstmal wieder so ein Wahnsinn, so eine Wahnsinnstat von Wahnsinnigen. Ich weiß ja nicht, wie Sie das einschätzen, aber ich würde mal sagen, Angriff gegen öffentliche Infrastruktur, Naja, Vergleich Infrastruktur nicht, gleich aber das ist, Terrorismus oder so. also das ist ein Angriff auf ein denkmalgeschütztes Öffentliche Gebäude. Einrichtungen, ne, Ja, eigentlich. dann weiß ich gar nicht, was das im Endeffekt ist, aber ich finde halt insgesamt die Frechheit, halt ein nationales Symbol in der Form zu beschädigen. Also, Ich meine, jetzt, ich habe gesagt, mir vielleicht können fällt Sie mit nichts Schrauben drüber pinseln, das Vergleichbares geht dann vielleicht noch ein. oder so, aber eigentlich ist es ja nicht mit drüber pinseln, das ist ja ein Denkmalgeschützt, kannst nicht einfach rumpinseln mit irgendwas, ne? Also, ja, es ist schon eine Aktion, echt. Ja, außerdem war das ja wahrscheinlich nicht gestrichen. Das ist ja gerade das Problem. Das ist halt die Ja. Farbe von dem Sandstein Zum gewesen. Sandstein, Das ja. Und vorher ja, und Sandstein das Austauschen ist ist halt richtig teuer. extra Ja. porös. Ja. Ist das Poröseste, was du kriegen kannst. Hätte man sich an einer Hand abzählen können. Sie haben halt bisher Glück gehabt, dass sie offenbar einfach das Glück der Dummen hatten, dass sie immer Sachen angesprüht haben, die halt aus einem Granit oder einem Marmor oder irgendwas waren, wo Haben du Sie das denn halt irgendwie mal wieder gekriegt runterkriegst, davon? aber hier, ohne das Bauwerk zu beschädigen. Und wie die Unterschrift da ja sagt, das ist tief in den Sandstein gedrungen. Wahrscheinlich werden Sie jemanden finden müssen, der das jetzt Sandsteinfarben so gut bemalt, dass das aussieht wie Sandstein. Ich weiß es nicht, Ich aber überlege gerade, ja, vielleicht kann sehe man ich es jetzt auch erst, diese ganz imprägnieren. kleinen Stipperpunkte, die da drauf sind, sind das auch noch Einschusslöcher gewesen, die sie geflickt haben, ja? Ja, das hast du ja bei ganz vielen Gebäuden in Berlin, die älter sind. Ich weiß noch, als ich damals das erste Mal 86 vor dem Pergamonmuseum stand, habe ich gedacht, krass, das könnte eine Kulisse aus dem Krieg sein. Da waren überall auf einem der renommiertesten Museen, das die DDR hatte, das war voller Einschusslöcher. Das hat man im Westen nur schneller kaschiert. Aber wenn du genau guckst, siehst du das. Ja, das Ding ist halt, du müsstest die farbtragende Schicht abtragen. Das heißt, du würdest das Bauwerk halt verkleinern. Und je nachdem, wie gesagt, wie tief das eingedrungen ist, würde man das natürlich auch sehen. Die Frage ist ja, warum reagiert Deutschland gar nicht wirklich darauf? Warum? Haben Sie denn irgendeinen Krieg davon überhaupt, oder wie ist das? Die sind doch bekannt, die Leute. Okay. Ja. Die sind doch alle Ja, die bekannt, Leute die sind da bei bekannt. sowas Und, teilnehmen. aber was Ja. nicht bekannt ist, die haben ja bis jetzt immer noch verschwiegen, welche Farbe sie da überhaupt benutzt haben. Vielleicht wussten die das ja gar nicht. Vielleicht hat denen das jemand in die Hand gedrückt und gesagt, hier, sprüh mal. Eine Forensik mit denen. Putin. Ja, Nee, zu irgendwer aus Holland Füßen. muss es ja gewesen sein, sonst wäre es ja nicht orange. Max Ja. Verstappen, Oder hat wahrscheinlich. Putin irgendwas mit orange Max zu tun? Verstappen und Ja. Rudi Carrell haben sich verschworen. Verdammt. Nee. Nee, ich glaube, Ja. dass also selbst Holländer können dem nichts abgewinnen. Wenn das eine False Flag, die Leute wollen uns und die Holländer auseinandertreiben, wahrscheinlich. Wusstet ihr eigentlich, dass es in Berlin eine Oranienburger Straße gibt? Nur mal so. Ja, wusste ich. Ja, es gibt ja auch Haltestelle U-Bahn. Oranienburg bei Berlin. Ne, das ist eine So wäre kleine das. Stadt, die wurde von einem Prinzen für seine Freundin quasi gebaut. Oranienburg, Nassau. Das sind ja auch die Leute, die in Holland heute noch herrschen. Also gut, da haben wir ja im Endeffekt, ich meine, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Die Oranienburger wollten das Brandenburger Tor haben, haben das deswegen die Klimaaktivisten bezahlt, um das quasi so anzustreichen. Amazing Huppi Fluppi sagt Orange, Trump. Ah, okay, Könnte natürlich auch sein. Orange Tor bad, ja. Ich denke mal, das Beste wird sein, dieses Bild, Sinnbild für Kolonialismus, Unterdrückung und Demokratiefeindlichkeit einfach abzureißen, oder? Braucht doch eigentlich da an der Stelle jetzt eh keiner mehr. Wie wäre es, wenn wir dort irgendwie so eine Klo-Kompostanlage aufbauen, nach Gendern getrennt und Hautfarben, wo die Leute einen Safe Space zum Scheißen haben? Also mich Also ich interessiert habe ja von ein wirklich, wie paar das rechtlich innovativen läuft Ideen auch. gesehen. Was ist mit denen? Kommt die nicht in den Kerker oder so? Wäre das nicht so das Mindeste? Ich wette, Bei keiner von Wasserbrot? denen ist deswegen in Untersuchungshaft oder sowas. Wie gesagt, Schadensersatz oder sowas? ich Ne? weiß, das ist ja, wie willst du denn den Schaden beziffern? Ja, hoch. Einmal neu bauen. Ja, so Ja, du ungefähr. könntest halt, was du noch Teile machen austauschen könntest, wäre zu eben, sagen, du tauschst, ja, du müsstest halt Repliken von den Säulentrommeln ne? anfertigen. Genau, das Aber ist das ja, viel Geld. Spaß. Also da können sie lange sammeln gehen. Haben doch letztens geprahlt, dass sie Ja, das heißt ja nicht, 600.000 dass man die Euro dann eingenommen freilassen haben. Die muss, könnte man einfach schon mal oder so. Ich nehmen. meine, ja, genau, Muss sind doch die irgendwelche Assets von denen Konsequenzen haben, sowas. schon mal. Irgendwelche, meine. Also, Schon mal eigentlich ist finden. jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man das tun sollte, Chris, oder? Ja. Einfrieren, wegnehmen. Ja. Ja, Ja, würde ich schon gute sagen, Idee. aber wird wahrscheinlich Gute nicht, Idee. weil das Tollste war ja dieser Kommentar, ich weiß gar nicht von welcher Journalistin, weil ich nur einen Screenshot gesehen habe, wo es quasi hieß, so ja, die Leute machen ja nicht das, was die Klimaleute fordern. So nach dem Motto, sind ja selber schuld, wenn der Protest weitergeht. Einfach so zu eigen gemacht, das terroristische Ding. Das kannst du ja immer sagen, so, ja, die sind ja selber schuld. Wenn sie das Das war einfach aus der machen Taz, würden, Chris. außer Taz, ja, das passt ja. Tja. Tja, die besten Ideen bis jetzt fand ich einfach das ganze Tor anstreichen, Regenbogenfarben, ja, passt ja. Oder alternativ grün, auch wunderbar. Oder eine Lichtinstallation anfertigen. Das Brandenburger Tor wird ja öfter so angestrahlt und diese Lichtinstallation, die projiziert dann die ursprüngliche Farbe auf die Säule drauf. Muss natürlich das ganze Jahr lang laufen, aber mit Und so, hey, Solarenergie dass es geht auch tagsüber funktioniert. Und Berlins Energiebilanz. ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es praktikable Lösung ist. Also die besten Lösungen, die Ich würde besten aber der auf jeden Fall besten. empfehlen, da so eine Imprägnierung drauf zu machen, dass das nicht mehr so leicht hält, so Farbe. Es ist auch wirklich, ich meine, Gibt es ist es. das ein Nationalwahrzeichen, kann man nicht anders sagen. Und das ist einfach, ja, ich meine, wenn man Deutschland hasst, dann ist es natürlich gut. Ne? Aber Wie ist diese das denn beim Leute tun Brandenburger das? Tor? Machen da irgendwelche Leute Graffitis drauf oder so unten in der Na, normalen ich Gegend? glaube Oder? nicht. Auch nicht so richtig, ne? Wenn Ich man die schon verstehe eh wegmischt. Leute nicht, die denkbar offensichtlich alte Gebäude Graffitis Na, ist machen. Wenn nicht es nach nötig, mir Mensch. ginge, würde man da die Prügelstrafe wieder einziehen. Kerker Nee, und wirklich. Also, Zahnbrot, weil, sag ich also, Diese ganze Schmiererei, wer uns länger hört, weiß, dass ich da nichts von halte. Also echte Kunst, jemand, der wirklich sprühen kann und das an einer Stelle macht, wo das halt irgendwie dann auch passt und der vielleicht sogar eine Genehmigung hat, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber halt diese Also Graffiti Tracks ist eine und Sache, wenn wir diese über Protest Scheiße. reden, Graffiti, den man wieder entfernen kann, ist okay. Aber das ist halt hier nochmal eine ganz andere Sache. Die Besten waren ja, die gesagt haben, oh, das ist doch mit Wasser abwaschbar bestimmt. Regt euch mal nicht auf, ja. Die sagen gar nichts mehr. Ja, nee, Ja, je so hart, das sieht doch gut aus. neonfarbener, desto besser wasserlöslich wahrscheinlich, ne? Und ich meine, am Ende ist es halt jetzt ein Symbol für diese Bewegung und das finde ich halt auch sehr merkwürdig, weil Ja. ja, halt den Aber öffentlichen Mars, Raum in die der wollen doch Form. nur, dass wir uns an unser Grundgesetz halten. Ja, wollen die auch nicht. Sagen sie doch immer. Und warum man bei so einem Bauwerk nicht was nehmen? Eine Journalistin hat ja getwittert, jetzt tut's endlich mal weh. Und wenn es danach geht, okay. Ich erinnere noch an die Schreie der armen Klimablockadeure, die irgendwo saßen, wo es dahinter hier auch von Polizeigewalt wieder die Rede war. Aber das hier tut endlich weh. Da darf man weh tun, weil man tut ja irgendwie niemandem persönlich weh, sondern man macht dieses Land nur weiter verächtlich, das eh schon am Boden ist und eh nur noch ein Schatten von sich selbst. Wunderbar. Man zerstört die Zukunft seiner Kinder, indem man sie rettet oder was? Ja, und was der Oskar sagt, stimmt auch im Chat halt. Wenn wir sowas planen würden, wenn wir irgendwie versuchen würden, auf ein Flughafengelände einzudringen, um da einen großen aufblasbaren Affen hinzustellen, oder wenn wir den ans Brandenburger Tor hängen wollten oder so, wir würden gar nicht bis dahin kommen. Ja, das ist es ja, ne, dass die Demonstranten gar nicht gegen die Regierung ja sind. Die sind ja eigentlich von der Regierung, für die Regierung. Heute ging das ja, Regierung. heute sind die ja bei dem Start von dem Berlin-Marathon auf die Strecke mit großen orangen Eimern mit ihrem Logo drauf. Wie kriegt man die dahin? Wie kriegt man die an so eine gesicherte Position? Okay, Entschuldigung, dass ich vorgegriffen habe. Aber wie kriegt man diese Eimer? Ja, hier auf dem Foto sieht man sie nicht so gut. Da ganz links liegt einer auf dem Boden zwischen den zwei Leuten mit den Warnwesten und so. Aber die müssen diese Eimer ja irgendwie da hingekriegt haben. Und ich weiß nicht, wer auf Konzerte oder Sportveranstaltungen geht, der weiß, dass man keine Eimer mit Farbe dorthin rein. Dass man da eigentlich nicht mit in diese Bereiche kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier ein unkontrollierter Bereich ist um die Strecke, spätestens nach dem Boston-Marathon und solchen Geschichten. Weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich relativ schwierig, oder? Diesen Zugang dazu, dieser, das ist doch hier die Straße das ist. Des himmlischen Friedens. Nee, das 17. Juli ist da, glaube ich, ne? Ne, bald Straße des himmlischen Friedens. Guck an die Alter, Scheune. ne? Und da kannst du ja von sämtlichen Seiten da durch den Tiergarten halt, ne? Also, weiß ich nicht, ob sie das Stimmt, so. da ist der Tiergarten. Ja, aber wie, also sichern wir das nicht? Kann da jeder an die Strecke mit dem Rucksack? Ist das so? Ja, ist Na wahrscheinlich dann, gute schwierig, so viele Nacht. Leute wieder sind. Ne? Ja, aber Aber das es ist doch gibt gerade der genug Gag Sympathisanten, das wird bei. nicht so ernst genommen. Und ich glaube, so dämlich, wie sich das anhört, was rechts steht, hat auch einen Effekt. Ne? Die tragen halt so eine Warnweste und dann fallen die weniger auf, weil davon ausgegangen wird, die sind irgendwie Teil vom Aufbau oder von der Organisation oder sonst irgendwas, auf den ersten Blick. Das ist ja auch, ne? Ich weiß nicht, Ein wir bisschen haben ja mehr. Berliner im Chat. Wissen die, ob es da eine Zugangsbeschränkung gibt, ob die Leute kontrolliert werden, die da an die Strecke kommen? Gerade im Was man Startbereich auf könnte jeden Fall man. mit dem Marathon nicht machen kann, ist gleichzeitig eine Bundestagswahl abhalten. Das Ja, das geht nur schwierig. die kommt nicht durch. Das haben wir schon mal klargestellt. Ja, stimmt, der Salaratus sagt doch, man bekommt eigentlich auch keine Rauchtöpfe oder Flares ins Fußballstadion. Da hat er natürlich auch recht. Ja, aber da gibt Ja. es ja noch nicht so viele Wege dadurch, oder? Aber Schafft nur es die Mädchen. funktioniert halt auch. Ne? Ja, ich weiß halt Also. nicht, ob man das richtig vergleichen kann, weil das ist ja schon eigentlich halt eine Stelle, wo man das vielen Richtungen halt irgendwie hingehen kann. Und ob die da jetzt genau an dem Start irgendwie da noch mehr Aufwand treiben können, weiß ich nicht. Was auf diesem Bild sieht man das jetzt gar nicht. Auf dem anderen Bild hätte ich das Gefühl, dass manche von denen sogar in dieser Laufkleidung eigentlich waren. Also quasi schon vorher losgelaufen sind, um dann da irgendwie Also hatte ich zumindest den Eindruck von einer anderen Ansicht, aber vielleicht habe ich das auch mit diesen Warnwesten verwechselt. Aber ja, was ich zu den Klimaklebern auch nochmal zeigen wollte, sind zwei Sachen, mich hier von Beautiful Trouble, diese beiden Prinzipien. Die wahre Aktion ist die Reaktion deines Ziels und bring dein Ziel in ein Dilemma, dass er quasi alles, was er macht, halt beides dir zugutekommt. Und da hat mich der James Lindsay nochmal dran erinnert an diese Geschichten. Der hat da nämlich letztens einen Podcast drüber gemacht. Und dieses Beautiful Trouble Buch, das hat uns der Ebel von einer halben Ewigkeit schon mal empfohlen. Ich habe mir das auch den Fehler begangen, mir das komplett durchzulesen. Es ist ziemlich schwer zu lesen, das Buch. Aber die haben hier auch auf der beautifultravel.org Webseite ihren ganzen Kram quasi in kleinen mundgerechten Stücken nochmal verhackstückt, damit sich auch diese ganzen Leute, die das irgendwie benutzen wollen, um hier ein bisschen Kulturrevolution zu machen, sich dran orientieren können. Und ja, also das mit dem Decision-Dilemma, dass halt alles, was sie tun, dir zugutekommt. Hier hinterher sehen wir das Bild von Mahatma Gandhi, der das wohl Wollte gerade genutzt fragen, haben ist soll. das Gandhi-Style gewesen, ja? Und das haben sie sich aus dem Roots for Radicals gezogen, wo das schon drin behandelt wird. Da haben sie quasi nur noch mal neu für sich aufbereitet. Wir kennen hier bei uns vor allem die Variante, willst du denn, dass Oma stirbt? Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding. Und ja, und das hängt halt beides zusammen. Also, dass die eigentliche Aktion, die Reaktion deines Gegenübers ist, deines Ziels. Das sieht man ja auch bei den ganzen Blockaden von der letzten Generation, wo halt im Endeffekt dieses Dilemma halt ist. Es ist halt gut für dich, wenn die Leute alle in ihren Autos hocken bleiben und du halt einen Stau hast und irgendwie Berichterstattung. Und es ist halt auch gut für dich, wenn die Leute aus ihren Autos aussteigen und dich irgendwie angreifen, weil dann ist es nämlich das ist dann halt die Reaktion, die man dann wieder filmen und aufbereiten kann und sagen kann, ja, hier, die Leute sind so gemein zu uns, weil die ja alle wollen, dass der Planet stirbt, weil wir ja nicht wollen, dass der Planet stirbt. Na, und so kann man sich das dann halt zunutze machen, wie hier auch in diesem blauen Kasten steht. Wenn du also ein machtvolleres Ziel angehst, dann ist der Weg zum Erfolg oft nicht das, was du machst, sondern das, was dein Ziel dazu, also wie die darauf reagieren, was du machst. Und deswegen solltest du immer das antizipieren, was dein Ziel macht, also was deren Reaktion ist. Und das in dein Skript mit reinschreiben. Also von vornherein dir schon ja, das quasi zu eigen machen, so dass es dann halt direkt für deine eigene Sache dann ausnutzen kannst. Und das hat halt Okay. diese letzte Generationsgruppe, ist eine von denen, bei denen man das halt sieht. Sieht man natürlich auch bei anderen Sachen. Ich sag nur, hier GEMA geht und solche Diskussionen. Weil da ist es ja auch, ne, wenn du einfach die ja, wenn du irgendwie sagst, die Anita Sarkeesian hat Unrecht oder so, dann kannst du das direkt wieder dir zunutze machen und daraus dann irgendwie machen, ja, die Leute wollen das hier nicht wahrhaben, wie sexistisch sie eigentlich sind und lauter so Dinge, ne? Also Also, das. ich würde sagen, da kommt einem auch zugute, dass man, wenn man ihnen was Negatives erzählt, und da sind so Angstmachergeschichten ja genau geeignet. Also, die Leute erzählen sich ja Negatives 10-mal häufiger rum als Positives. Und für Lösungen sind Leute auch viel schwerer zu begeistern als für Problemanalysen. Da gibt es schon mal Gemeinsamkeiten eher als bei den Lösungswegen sozusagen. Deswegen ja, das Negative eben vorherrschend, würde ich sagen. Ne? Klimakrise Ja, zum und vor allen Beispiel. Dingen sagt der James Lindsay halt, also es ist ein mehrstündiger Podcast, wo er das alles ganz genau ausformuliert. Aber der Weg eigentlich und warum man sich dessen halt bewusst sein müsste, ist, man kann zwar in dem Fall halt nichts tun, das ist ja so aufgebaut, dass du, also auch wenn jetzt die Polizei kommt, die Leute wegtreten, kannst du es irgendwie benutzen, du kannst halt alle Reaktionen irgendwie benutzen. Aber der Weg, halt eben aus diesen ganzen Sachen dann rauszubrechen und dass diese Taktiken halt ja, wegzukriegen irgendwie, ist halt, indem man immer wieder darauf hinweist, dass es halt eine Taktik ist. Ne? Also, dass das keine organische Reaktion von diesen Leuten ist, dass sie von vornherein schon damit rechnen. Und so entzaubert man das dann halt. Ne? Also muss man halt häufiger mal darauf hinweisen, dass diese Leute halt so super schlaue Webseiten wie diese hier haben, wo solche Dinge dann Groß wie draufstehen. die Taktik verraten, ja. Und dass das halt also ja alles Spielerei ist von deren Seite und halt keine legitime, oh mein Gott, unsere Ungerechtigkeiten, die wir hier irgendwie durchleben und tralalala. Ne? Und das sieht man hier auch Beautiful wieder in diesem, trouble, ja, was sie hier halt genau. schreiben. Es ist Zeit zu wenden, Ausrufezeichen, Warnfarbe auf der Strecke. Wir müssen raus aus den Fossilen bis 2030 für eine Chance auf Überleben. Was hat das mit Echtzeit ist dem immer umdreht, ey. Boah. Berlin-Marathon zu tun? Überhaupt nichts hat das mit dem Berlin-Marathon zu tun, Doch, weil da ich. sind Kameras beim Ja, da Berlin-Marathon sind und das ist Kameras, immer ja. super. Er hat auch irgendwie bei Twitter gesagt, so, ja, du willst die Verkehrswende und dann regst du dich über die Leute auf, die irgendwie laufen gehen. Ja, aber ich meine, uns ist das ja klar, das ist halt die Taktik Ja, die haben das auch und schon bei der links die Formula E Öffentlichkeit. gemacht, zum Beispiel. Also, und sie blockieren ja auch Bahnhöfe mit. Also, da erkennen die ja nichts. Ja, wobei es natürlich bei unserem aktuellen Energiemix sogar mehr Sinn machen würde eigentlich, als die Autos anzuhalten, aber dafür müsste man das ja wahrhaben wollen, dass unsere Sie haben ja später Energiepolitik. nochmal gepostet. Da haben sie die Spuren praktisch gezeigt, also aus der anderen Ja, Perspektive, das habe ich auch die gesehen. Spuren der Läufe. Hast du es auch dabei? Nee, habe ich jetzt nicht mit reingepackt, aber habe ich gesehen, ja. Und dann haben sie halt irgendwie so was Geschwollenes, so Pathetisches geschrieben, wie hier, das sind sie nehmen unseren Protest mit irgendwie Nur und bringen tragen den den in die Welt, weiter, tragen ihn mit. Und jemand hat auf Twitter geantwortet, nee, wenn ich in einen Haufen ja. Hundescheiße trete, trage ich nicht den Protest der Hunde mit in die Welt. Und das fand ich sehr passend. Ja. Wollt ihr uns beim nächsten Großevent wiedersehen? Oder wollt ihr uns endlich zuhören? Ja, wollt ihr uns geben, was wir wollen? Oder wollt ihr uns geben, was wir wollen? Ihr habt die Wahl. Terrorismus heißt das ganz einfach und leidenschaftslos. Es ist Terrorismus. Es ist sanfter Ich finde das Terrorismus, kann auch. man vielleicht sagen, aber es ist Ja. Terrorismus. Gegen Sachen, ne? Vor allen Nee, also es Dingen ist ja gegen Sachen. nicht nur mal gegen Sachen, es ist gegen die Gesellschaft im Endeffekt. Und Ja, zwar immer den Kulturrevolution. unteren Teil der Gesellschaft. Ja, wobei Nie die den das ja nicht oberen so Teil sehen der würden. Für die Gesellschaft. sind ja Ja, Leute, die sie Auto spritzen auch fahren. mal in Sylt irgendwas voll, aber Ja. der Gastronom, den sie da treffen, das sind auch nicht die Leute, Für die ist ja auch ein die Strippen Berufskraftfahrer ziehen. oder ein selbstständiger Handwerker, der auf sein Auto angewiesen ist, sozusagen gesellschaftlich höher stehend als irgendwie eine reiche Tochter Luisa Neubauer oder irgendwelche reichen Kiddies in Berlin-Kreuzberg oder irgendwo so, ne, die kein Auto brauchen. Weil das ist ja die Logik. Weil die einen sind ja auch weiß und so, ne, und tralala. Und die fahren nachher auch noch weiße Vans. Das sind ja überhaupt die überprivilegiertesten. Kann ich auch mal Fahrrad fahren? Tja, ja, wo die nicht überall auftaucht, ne? Manchmal sogar bei unserem leckeren Privatbezahlfernsehen. Ja, und hier haben wir mal wieder einen wunderbaren Faktencheck vom das Erste. Ja, ist mal wieder das Erste, was sie hier abgeliefert haben. Es ging im Endeffekt um eine Diskussion zwischen einem anderen Diskussionsteilnehmer und der Faktencheck hat ursprünglich die Fakten so dargestellt, wie sie die Frau Neubauer halt auch formuliert hat. Ja, Hast du und das jetzt die? hier ist die ursprüngliche Variante, die wir ja auch gerade sehen. Wir sehen auch gleich noch die aktualisierte Variante. Hier war noch die Überschrift, ist Deutschland abhängig vom französischen Atomstrom? Und das Fazit war natürlich, nein, wir importieren da jetzt zwar ein bisschen was, aber das ist ja alles nur, weil es so günstig ist. Und es ist ja viel günstiger, als wenn wir selbst Bestand hier irgendwo drin. Und ja, es ist ein bisschen gestorben und da sind hier so schlaue Ach, Sachen drin. günstig ist Wie das für den auch Monat Mai noch. 2023 hat die Denkfabrik Agora Energiewende, wer kennt sie nicht, die total objektive Denkfabrik Agora Energiewende, einen Energiemix der deutschen Importe errechnet. Dieser bestand demnach zu 50% aus erneuerbaren Energien. Ja, seht ihr mal, ne? Also eigentlich importieren wir ja nur erneuerbare Energien und wenn wir die jetzt bald alle selber machen, dann brauchen wir nie wieder irgendwas zu importieren. Ist das nicht cool? Ach, die Neubauer, die ist so gut und wir sind auf dem richtigen Weg. Und das Fazit ist, Bayerns Staatsminister für Wirtschaft, Markus Blume, CSU, behauptete in der Sendung Deutschland komme infolge des Atomstiegs nur mit Hilfe von Stromimporten über die kommenden Winter. Das stimmt nicht. Wir Wie in kommen der jetzt schon Bundes. nicht durch den Alltag ohne die Importe. In der Bundesrepublik am Netz befindlichen Kernkraftwerke wären theoretisch in der Lage, den hiesigen Bedarf auch ohne Stromlieferung aus dem Ausland zu decken. Deutschland ist allerdings Teil eines europäischen Strommarktes und nutzt somit die Möglichkeit, seine Energie von Theoretisch. jeweils preisgünstigsten Erzeuger zu beziehen. Ja, ist das Ja, nicht ja. cool? Wir brauchen überhaupt nichts machen, Leute, ist doch cool. Strom aus erneuerbaren Quellen ist in der Regel deutlich billiger als fossile Ja, Energien. muss man auf jeden Fall noch Fossile anmerken. Energien wie Atomstrom, fossil. Ja, deswegen ist der französische Strom ja auch so billig, weil Atomstrom so teuer ist. Weil der auch fossil ist, ja. Von Logik lässt von den ganzen grüßen, Dinosaurieratomen, ne? ja, Weswegen Deutschland seit Ende des Jahres ebenfalls vergleichsweise günstige Kernenergie vermehrt Strom aus dem Ausland importiert. Eine Abhängigkeit bedeutet das aber nicht. Nein, natürlich nicht. Nur weil wir mehr Strom importieren, als wir selber herstellen, das ist ja gar nicht. Und das schon im Sommer, ne, wo es noch gar nicht ums Heizen geht und so. Norweger haben mir schon gesagt, sie möchten nicht mehr so gerne die Batterie Europas sein. Die Ja, Bundesnetzagentur niemand will plant das. lediglich, die sogenannten Netzreserve für den Winter unter Einbeziehung ausländischer Kraftwerke zu organisieren. Das Ist ist das nicht übrigens der schön? beste Satz. Der Ist beste Satz. das nicht schön? Unsere nationale Netzreserve unter Einbeziehung ausländischer Kraftwerke. Ja, Ja. alles klar. Dieses Vorgehen Wunderbar. kennt man allerdings auch schon aus den Vorjahren. Ja, dann ist doch alles gut. Ich bin beruhigt. Da haben die wohl alle nur Quatsch erzählt und Super Luise hat nichts Falsches gesagt. Ja. Und da haben sich natürlich die Leute alle beschwert und haben gesagt, warum steht in eurem Faktencheck nicht drin, dass Luisa Neubauer nachweislich falsche Dinge behauptet hat? Denn das hat sie getan in dieser Sendung. Und da habt ihr euch überhaupt nicht zu geäußert, mit keinem Wort, ja. Und nach tagelangem Druck kam es dann hier zu dieser Variante. Der Faktencheck vom Änderung 1, Änderung 20.09. wurde 2, Änderung überarbeitet. 3. Ja. Ja, Änderung 1, Änderung 2, Änderung 3. Einmal mit Profis oder Ja, zweimal oh und mein Gott. viermal mit Profis Änderung tatsächlich. 1, circa 14 Uhr Titel. Änderung Weil sie der Wahrheit 2. verpflichtet sind. Überarbeitung des Textes und Korrektur zum Punkt Stromimport aus Frankreich. Änderung 3. Überarbeitung des Textes und Korrektur zum Punkt Stromexporte und Stromimporte. Ja, und liebe Maischberger Redaktion, wenn euer Faktencheck wirklich ein Faktencheck wäre, dann würde der wahrscheinlich jede verdammte Woche so aussehen hier. Ja, und was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier einen Schwerpunkt auf Luisa Neubauer mit dem kompletten, was der eine gesagt hat, was der andere gesagt hat. Und kommen dann im Fazit nach viel Rumlamentiererei dann auf die Aussage von Luisa Neubauer in Klammern Fridays for Future, Bündnis 90 Grüne. In der Sendung vom 20.09. Wir sind Netto-Stromexporteur, ist nicht korrekt. Ja, veraltetes Wissen. Ja, ist hier Pants on Fire, würde ich sagen. Deutschland importiert nicht nur seit April mehr Strom, als er exportiert, sondern weist nun darüber hinaus auch von Januar bis September insgesamt für das Jahr. Ach was, im Winter ist es noch mehr, oder wie? Einen Importüberschuss aus. Und das, nachdem Deutschland über Jahre stabil einen Exportüberschuss aufweisen konnte. Na Ja, dann, woran lag das bloß? das klingt ja Nein. Ich bei wollte dir gerade nicht fragen, wie es denn nur mit dem Gas aussieht. korrekt, Da sagen sondern Sie gar das nichts klingt zu an bisher. absolut falsch, würde ich mal Ja, und sagen. schön auch der nächste Satz. Ja, schon. Bayerns Staatsminister, bla bla bla bla bla bla. Diese Aussage hält einer genaueren Betrachtung nicht ganz stand. Ja, das ist jetzt Aha. die Anpassung von dem, was wir gerade Boah. gesehen haben, mit diesen etlichen Absätzen. Ist jetzt noch das hier Man muss übrig ihn ja geblieben, irgendwie ja. noch, man darf ja nicht nur negativ über Frau Neubauer reden, man muss ja Ja, den anderen auch und bei ihr irgendwie ist es kaputt machen, nicht weil er ist doch bei der korrekt, ne? CSU. Und Wenn nicht das nicht korrekt falsch. ist, dann hält er wenigstens nicht einer genaueren Betrachtung nicht ganz stand. Es stimmt zwar, dass französische Kernkraftwerke einbezogen sind, aber es ist lediglich geplant. Ja, Ich habe es mal das. zusammengefasst. Und das Beste ist, dass Deutschland überhaupt keinen französischen Atomstrom importiert, wie Luisa Neubauer in der Sendung sagte. Ja, das ist eine Fakten, das ist eine Tatsachenbehauptung. Ist nicht denkbar. In anderen Worten, Nicht ja, die denkbar. Tatsachenbehauptung von Frau Neubauer ist völliger Blödsinn. Die Aussage Ja, von selbst Luisa wenn er jetzt Neubauer ist auf zusammenrechnen allen könnte und würde Klage. sagen, es reichen auch alle anderen europäischen Länder dafür, aber das entbehrt ja nicht der Grundlage, dass dann die Abhängigkeit weiterhin besteht vom Ausland eben. Die Aussage von Luisa Neubau muss auf Grundlage der gegebenen Datenanalyse als falsch bewertet werden. Oh, wie freundlich von euch, dass ihr euch dazu durchringen könnt, zu Die sagen, dass gegebene Luisa Neubau Datenanalyse hat ja irgendwas nur drei falsch gemacht Tage hat. und drei Korrekturen gedauert, ne? Ja. Datenanalyse. Tim Teufel Beressen musste das schreiben. Meine Güte, ey. Maischberger. Ja, das Sie meine, Allerschönste wenigstens war. korrigieren die das hier. Normalerweise korrigieren die das ja einfach nicht und Ja, sagen. nachdem sich die Leute also massiv beschwert haben, ne? Also das. Meint ihr, man könnte die Öffentlich-Rechtlichen dazu zwingen, so eine Art Community Notes einzufügen? Das wäre doch Das wäre lustig. gut, ja. Das wäre richtig lustig. So Beitragszahler Tagesschau unter unten uns. drunter steht, nee, stimmt nicht, nee, hat er so nie gesagt, nee. Solche Vorschläge erinnern mich immer an die Zeiten, wo die selber noch davon geredet hatten, also positiv, dass man da mitreden könnte und dass man sich dann Zusatzinformationen und bla bla Direkter bla. So. Kontakt zum Ja, genau. Zuschauer. Ja, das Ja, ich möchten die erinnere uns mich gar noch nicht mehr so gerne. an, es gab ja mal so einen Dienst von Microsoft, glaube ich sogar, wo man halt beliebige Webseiten selber kommentieren konnte und dann konntest du dir das halt einschalten und konntest dann halt sehen, was die Leute zu der Webseite halt gesagt haben. Und ich weiß halt noch genau, wie damals Randy Lee Harper, bekannt von Anti-Gamergate, die auch mal in Deutschland war und an eine Witze weggeplaudert hat, wie die dagegen Sturm gelaufen ist. Und unsere SJWs, die wissen schon, warum die das machen. Weil das wäre noch schöner, wenn demnächst jeder zu ihrer Kackberichterstattung, wo sie die einzigen Experten sind, die dazu irgendwas sagen dürfen, dann irgendwie daneben schreiben kann, direkt auf der Seite quasi, dass du nur ein Plugin halt brauchst, um dir das anzeigen zu lassen, so nach dem Motto, ja, hier, was die da schreiben in diesem Artikel übrigens alles falsch, hier eine Quelle, da eine Quelle, ne, und hier die Tatsachen. Das wäre mal schön, weil dann könntest du bei Amadeo und Hundestiftung die ganze Webseite durchkommentieren als normaler Mensch. Stell dir mal vor, die müssten das zu jeder falschen Aussage machen, die sie so im letzten Jahr getätigt hätten. Das wäre aber ein Haufen Webseiten. Öffentlich-rechtliche, ey. Tja, Gegenwind von der Bundeswehr. Die Bundeswehr, ja, mag die Windplanung von Deutschland nicht ganz so. Im Endeffekt ist das Problem, dass die Bundeswehr gewisse Flugkorridore braucht, um gewisse Planungen Übungen durchführen zu können, Tiefflugübungen. Dann sollten diese Korridore nicht zu beschränkt sein. Weil das hat halt auch gewisse Spionageabwehr-relevante Sachen, weil wenn man nur einen Korridor hat, wo man durchfliegen kann, weil nur dort keine Windkraftwerke stehen, dann können die ja besonders militärisch überwacht werden. Dazu gibt es dann noch Radaranlagen, die beeinträchtigt werden durch Windanlagen, insbesondere auch durch Offshore-Windanlagen, nicht nur Onshore. Und daher ist es jetzt schon so, dass sehr viele Windanlagen keine Genehmigung bekommen haben. Viele Windparks haben keine Genehmigung bekommen, einfach weil die Bundeswehr da ihr Veto eingelegt hat. Passiert die ganze Zeit, ist nur ein ganz interessanter Aspekt, den man auch mal bei dieser ganzen Windkraftplanung berücksichtigen muss. Wenn man sagt, man kommt nicht voran mit der Planung, mit dem Bau der ganzen Windkraftwerke, liegt es ja nicht nur daran, dass nicht alle Lagen rentabel sind, dass das Kapital gerade rar gesät ist, die Investoren langsamer die Sache angehen. Ja, sowas spielt halt auch eine Rolle, wenn da ein Windpark geplant wird und Investoren sammeln da Geld ein und dann ist das schon in die zweite oder dritte Planungsstufe gekommen. Das heißt, die ersten Investitionen wurden auch schon getätigt und dann heißt es von der Bundeswehr, ja, das beeinträchtigt allerdings unsere Radarsysteme, das können wir leider nicht machen. Bei irgendwelchen Offshore-Windparks beispielsweise. Ja, das ist dann natürlich wunderbar für die Planungssicherheit der ganzen Also Angelegenheit. Das Tiefflug ist ist ein einfach bisschen nur ein illegal ganz als Zivilisation, interessanter ja. Aspekt der ganzen Energiewende auch, wo man jetzt halt sagen kann, okay, übertreibt die Bundeswehr da, beziehungsweise die Luftwaffe da, ja oder nein? Gut, ich meine, das hat halt gewisse militärische Überlegungen, die nicht total aus der Luft gegriffen sind. Und wir können es da natürlich genauso machen wie beim Umweltschutz, wie bei dem LNG-Terminal auf Rügen, was jetzt ja gegen alle Umweltschutzauflagen quasi genehmigt wurde, durchs Gericht bestätigt. Könnten wir ja auch sagen, ja, dann hat die Bundeswehr da halt ein Radarschatten oder kann keine Übung mehr auf deutschem Territorium fliegen, sondern muss das woanders machen, im Ausland oder sowas, weil der Umweltschutz ist uns wichtiger als irgendwelche militärischen Überlegungen. Ja, kann man machen. Bislang ist das allerdings noch nicht der Fall. Ja, das Bild ist auch ganz schön mit den Windmühlen da auf dem Radar. Tja, ja. Einfach nur ein interessanter weiterer Aspekt der ganzen Energiewende. Was ja vorne und hinten nicht funktioniert, nicht wahr? Der Joaquino im Chat merkt an, dass man ja einfach auch noch mehr Windkraftanlagen bauen könnte, um es dem Feind schwerer zu machen. Der kommt ja dann da auch nicht durch. Wenn du sie nicht besiegen kannst, verwirre sie. Oder man kann die ja abschießen, motorisieren. Das ist dann die neue deutsche Geheimwaffe. Oh, ja. Das ist dann, das wäre dann auch. Die stellen sich dann immer genau so, dass die feindlichen Flugzeuge reinfliegen. Ja. Wer weiß, vielleicht sind die Aufnahmeträger ja schon so gemacht, dass man eine Flak drauf macht. Ja gut, das ist halt eine ernste Sache und was hier gerade im Chat gesagt wurde, ja, demnächst fliegt die Bundeswehr dann Übungen in der Ukraine. Ja gut, vor dem Krieg ist das tatsächlich passiert und erst in den letzten 5 bis 6 Jahren ist das wohl so, dass die Luftwaffe sehr viel mehr Übungen auf deutschem Gelände fliegt. Früher hat man das vor allem im Verbund mit anderen Nationen im Ausland verstärkt gemacht, um deutsches Gebiet nicht überfliegen zu müssen. Aber wie gesagt, diese Trainingskorridore, ob sie denn wirklich genutzt werden die ganze Zeit oder nicht, ja, wie gesagt, da gibt es halt militärtaktische Überlegungen. Das wird schon seinen Sinn haben, nicht wahr? Ja, der europaweite Elektrizitätsmarkt und wird ja, soll ja reformiert werden. Und da gibt es verschiedene Modelle. Es ist ja weiterhin so, dass wir zwar ein europäisches Stromnetz haben und wir haben einen europäischen Strommarkt, aber wir haben unterschiedliche Preismechanismen innerhalb der einzelnen Länder. Es gibt gewisse Prinzipien, die sind in den meisten Ländern gleich, wie beispielsweise das Merit-Order-Prinzip. Das hatte ich ja mal erklärt. Das heißt, die Energieart, die am teuersten ist, gibt den Preis für alle Energiearten vor. Heißt, wenn Gas, Strom teuer eingespeist wird, wird auch der Wind und der Solarstrom und die Kernkraft mit dem Gasstrompreis quasi vergütet. Und das Problem ist einfach, dass dieses System, es muss reformiert werden und es funktioniert einfach nicht mehr, weil die ganzen erneuerbaren Energien das ganze Preisgefüge durcheinander bringen. Ja, zu gewissen Zeiten haben wir an den Strompreisbörsen negative Preise. Ja, also wir haben beispielsweise tagsüber, wenn die Sonne sehr stark scheint und die Solaranlagen in sehr vielen europäischen Ländern auf Hochleistung Strom liefern können, dass dann einfach der Strompreis negativ ist. Und dann muss quasi, ja, technisch gesehen müssen Solar- und Windlieferanten müssen dann runtergeregelt werden. Die haben aber ja durch die Einspeiseverträge müssen sie weiter bezahlt werden und dazu kommt es dann rechnerisch zu diesem negativen Strompreis. Das ist ja die Zeit, wo wir dann immer Strom ins Ausland verkaufen können. Wir sind ja der schöne Stromexporteur. Natürlich, wenn genau das Gegenteil passiert, dann ist der Strompreis sehr hoch. Und das Ganze soll jetzt im Endeffekt abgefedert werden mit CFDs, Contract for Differences. Es wird quasi ein prognostizierter Strompreis wird festgelegt und diese Marktschwankungen, die sollen dann durch diese CFDs abgefedert werden. Und das soll sogar so funktionieren, dass da ein kleiner Profit dabei rausspringt, wo dann erneuerbare Energieanlagen oder andere Energieanlagen quersubventioniert werden können. Unter anderem auch französische Kernkraftwerke. Rein rechnerisch kann das funktionieren, allerdings sagen die meisten, Wirtschaftsberatungsinstitute, die meisten Professoren an den Universitäten, die das untersucht haben, dass das nicht funktionieren kann. Allerdings wird das, also dass es nicht funktionieren wird, allerdings wird es weiterhin vorangetrieben. Ja, das Ganze wird im Endeffekt nur dazu führen, dass wir zusätzlich zu dem CO2-Preis und zu den hohen Kosten, die wir durch die Importe, die wir teuer kaufen, die Exporte, die wir teuer bezahlen, noch einen zusätzlichen Kostenposten bekommen, und zwar diese CFDs. Die werden dann, ja, quasi noch eingepreist werden. Und das wird dem Stromkonsumenten auferlegt werden, die ganze Sache. Die einzige Alternative wäre eine direkte Anbindung der Endkunden an den tagesaktuellen Strommarkt. Ja, das heißt, wenn überall Smart Meter installiert werden, dann könnten die Kunden den tagesaktuellen Kurs immer haben. Ja, so ist es ja jetzt so, dass es langfristige Verträge gibt, die auf dem Markt irgendwie abgefedert werden müssen. Durch diese CFDs soll das erfolgen und das wird einfach das wird alles teurer machen, das ist ganz klar. Alle Fachleute sagen, dass es passiert. Das einfach nur zusätzlich zum CO2-Preis wird nochmal eine zusätzliche Preisspirale in Gang gesetzt, was das angeht. Ja, ist wunderbar. Das Einzige, was dabei rumkommen wird, ist, dass die Energiehändler noch ihre Gewinne noch weiter ausweiten können. Was anderes wird dabei nicht rumkommen. Ja, und wenn die Inflation steigt, kann der Staat wieder seine Einnahmen etwas annehmen. Ja, kommen wir mal zu was etwas Lustigerem. Bosses say, feedback is too scary for some workers, so they use this word instead. Und was ist es? Ne, Feedback ist ja das, was man als Mitarbeiter vom Vorgesetzten bekommt. Was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht? In der Regel wird auf das, was schlecht gemacht wurde, sich konzentriert. Und deswegen kann es sein, dass gewisse Mitarbeiter da nicht unbedingt so viel Lust drauf haben. Andere sehen es eher als vielleicht als Zeitverschwendung. Das kann auch noch ein Grund sein, dass die Leute keine Lust darauf haben. Aber natürlich ist es so, dass heutzutage das gesamte Verhältnis von Angestellten zu Bossen sich so ein bisschen verändert hat und deswegen ist es jetzt kein Feedback mehr, was man bekommt, sondern es ist natürlich, was sollte es anders sein, das Feed Forward. Ja. The old assumptions of feedback and all that work conjures up, I think puts a chill on performance. Feed Forward is about this forward-looking view of people, performance and potential. Ja, da freuen sich die ganzen HR-Leute, dass sie jetzt kein Feedback mehr geben müssen, sondern Feed-Forward machen. Ja, es ist etwas low-hanging fruit, aber im Wall Street Journal ist es am Ende gekommen, deswegen habe ich mir gedacht, das kann doch nicht ernsthaft jetzt ein Trend sein. Ja, more companies are ditching anxiety-inducing corporate lingo. Also es gibt ein paar Startup-Firmen, die das gemacht haben. Keine großen Firmen haben das angekündigt, dass sie es machen werden, aber ich fand es einfach nur ganz neue lustig. Wörter müssen erfunden werden und die müssen verbreitet werden. Man muss auch pochen, dass sie auch eingehalten und benutzt werden. Echt feed forward. Also ja. Das hört sich an wie Füße auf den Tisch. Feed forward. Mhm. Ja? Die distanzierte Mitte. Ja, diese Woche ist die Mitte-Studie präsentiert worden von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und was ist mal rausgekommen? Friedrich Ebert ist rechtsradikal, irgendwie sowas. Das war ja einer der Witze, die ja gemacht worden wurden. Wer hat die denn gemacht? Das ist das auch von diesem Zick? Weißt du das? Ja, es ist Zick. Mhm. Andreas Zick, ehemals Uni Bielefeld, ne? Mit besten Verbindungen zu Tante Annette. Rechtsextreme Einstellungen sind stark angestiegen und weiter in die Mitte gerückt. Jede 12. Person in Deutschland teilt ein rechtsextremes Weltbild. Mit 8% ist der Anteil von Befragten mit klar rechtsextremer Orientierung gegenüber dem Niveau von 2 bis 3 in den Vorjahren erheblich gestiegen. Also 8% statt 2 bis 3. Woran könnte das wohl liegen? Ach, vielleicht gestiegen immer noch. An der geänderten Fragestellung? Komisch, dass immer dieselben Leute immer dasselbe rausfinden. Ne? Könnte das sein? Ja. Gut, wir haben es hier natürlich wieder mal mit einem brachialen Monstrum zu tun von 428 Seiten. Beim besten Willen konnte ich jetzt nicht ganz durcharbeiten, aber wir können ja mal ins Inhaltsverzeichnis gucken. Alleine von dieser Aufmachung von dem Cover hier. Man soll das Buch ja nach dem Cover beurteilen. Also ich denke mal an, das distanziert bezieht sich auf, ja, die Leute haben jetzt mehr Abstand zur Demokratie oder so. Und wo ich mir denke, mehr Abstand kann halt aus zwei Bewegungen kommen. Einmal eine Bewegung von denen, von euch weg oder eine Bewegung von euch, von denen weg. Ist auch eine Möglichkeit eventuell. Na, und aber ich weiß nie genau, woher wie in die Rotverschiebung kommt. Und dann auch, wenn sich die Mitte jetzt distanziert, ja, wo seid ihr denn dann? Wo ist denn das, wovon sich die Mitte distanziert dann? Es kann ja nicht Ein in der Teil Mitte der Mitte sein. distanziert sich von der Demokratie. Das ist das, was ich damit Ja, sage. und das, was ich damit meine, ist ja dann, das bedeutet dann also, die Demokratie in Anführungsstrichen rutscht immer weiter weg von der Mitte. Das Demokratieverständnis, ne, von den Leuten, das rutscht immer weiter nach, ja, es ist schon am Ja, linken so Rand kann man das runtergefallen. sehen, aber ich meine ja, man kann das auch so sehen, dass die Demokratie sich nicht mehr in der Mitte aufhält, wenn die da eine Distanz von haben. Woki, lassen grüßen. Krass, 428 Seiten. Gibt es da nicht eine Wie gesagt, da Kurzfassung von kann Leon man das sehen, Alkissay das oder so? Verzeichnis ab Seite 9 ist es, glaube ich, Meine irgendwo. Güte, Oder ey. da, ja, Seite 6. Kann man einfach mal in die Themen reingucken. Ich habe das jetzt nicht insbesondere mir angeguckt. Das Einzige, was ich mitbekommen habe von Sekundärquellen, ist, dass bestimmte Fragestellungen etwas so allgemein formuliert worden sind, dass man da alles Mögliche reininterpretieren könnte. Dass so diese 8% zustande gekommen sind. Bei diesen 8% geht es ja um manifestes rechtsextremes Weltbild. Vielleicht findet man das. Dazu gibt es nur in Thüringen. Rechtsextreme Einstellungen in der gegenwärtigen Mitte, genau. Ja. Ihr sichert rechtsextrem. Ja. Demokratiegefährdende Radikalisierung der Mitte. Der Weg in die antidemokratische rechtsextreme Radikalisierung. Wenn man es nur oft genug wiederholt, funktioniert das, ne? 3.3 war Fazit. Könnt ihr mal reingucken. Demokratie. Gibt es auch demokratiefriedliche Radikalisierung? Das wäre doch mal was Positives. Querfront ernst nehmen. Vermischen Mittendrin, sich in der links Querfront. und rechts. Vermischen sich links und rechts? Ich höre im Hintergrund das Gespenst von Frau Wagenknecht mit den Ketteln Ich höre rasseln. leise ein Hufeisen klingen. Klingeling. Ach, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ja. Juhu, endlich. Verbreitung von Menschenfeindlichkeit, ja. Ja, aber die Sachen, die ich zum Rechtsextremismus gesehen hatte, waren eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also ich hatte auch nur Screenshots gesehen. Da waren zwar die Überschriften wieder so Sachen wie Leugnung von NS oder so, wo natürlich auch, ja, auch drunter verstanden wird, Marie-Louise Vollbrecht sagt, es gibt zwei Geschlechter und die Transleute wurden nicht von den Nazis verfolgt. Na, das fällt ja auch unter Leugnung bei manchen, aber das war in diesem Fall jetzt nicht so. Die hatten dann noch ein Beispiel und es klang eigentlich zumindest für mich wie ein vernünftiges Beispiel, habe ich jetzt aber auch nicht mitgebracht. Und der Homo Duplex hatte auch nochmal einen längeren X oder wie auch immer das jetzt heißt, einen längeren Tweet dazu verfasst, zu dieser Methodik, die da verwendet wird. Und er sagt halt, dass es, also dass man natürlich schon diese Wertung, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt rechtsextrem, nach diesen und jenen Kriterien sagen wir jetzt rechtsextrem, kann man natürlich kritisieren. Aber ja, es ist halt wenigstens eine Wertung und es ist nicht irgendwie ein Amadeo-Antonio-Artikel oder so, wo halt einfach nur diese Begriffe benutzt werden und dann irgendwelche Experten da sind, die irgendwie sagen, ja, und das kennen wir ja auch von dem und dem Akteur, der irgendwie auch mal was so was Ähnliches gesagt hat. Und der ist ja rechtsextrem und deswegen sind die anderen jetzt auch rechtsextrem oder solche Geschichten. Also so Hey. ein Kaffeesatz lesen ist es wenigstens nicht. Also man kann das alles kritisieren, Auf Seite aber 66 hast du, glaube ich, die Fragen dazu, wenn ich es im richtig Chat, verstanden hatte. im Chat gibt es dazu einen interessanten Einwurf von E-Tacker, der sagt, bei Zick galt als islamfeindlich, wer der Aussage, der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht, nicht zustimmte. Die Fragebögen hat er damals in der Erstsemestervorlesung verteilt. Zick und seine manipulativen Fragestellungen. Und Ja. das ist halt das, was wir hier auch sehen Ja, und das schon interessiert immer aber bei der keinen. Da kommt nur Mittelstudie sehen, dass halt hier so 8% formuliert Rechtschreibung. wird, dass man schon vorher weiß, dass man die benötigten Prozentzahlen zum Verbreiten von Unruhe erreicht. Ja, unterschiedlich, ne? Also wie gesagt, dieses hier fand ich halt in Ordnung und Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen. Würde ich schon sagen, wenn da jemand zustimmt, dann Ja, aber guck mal, weit ganz unten, die dazu Juden haben stimmt, einfach der findet etwas auch, dass Stalin ein großer Besonderes. Staatsmann ist. Ja, die Frage ist ja, was für Warte. Antworten da reingezielt werden dann zu den. Ja. Also, Da gibt du es ja hast schon eine Zustimmung. Du musst antisemitische zustimmen oder Grundeinstellung. nicht zustimmen und da gibt es diese Abstufung mit Okay. Stimme zu, Stimme weniger zu und so. Also hier der unterste Topic. Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Ich meine, ja, das ist, das könnte, da könntest du jeden nicht irgendwie Autochtonen einsetzen und manche Leute würden das halt unterschreiben und die unterschreiben das vielleicht auch bei Juden, aber ich weiß nicht, ob das dann in dem Fall Antisemitismus ist. Weil das ist ja noch mal was anderes. Ne? Ja, und im Endeffekt ist, das hat der Homo Dublex halt auch erklärt, jetzt tut es mir doch leid, dass ich das nicht eingereicht habe, es war ein längerer Text halt, deswegen, ich wollte den jetzt hier nicht komplett vorlesen, aber er hat halt gemeint, dass sie natürlich aus diesen mehreren Fragen dann halt so ein Raster da irgendwie bilden, also das addiert sich ja dann, ne? Und man geht halt davon aus, dass die Leute, wenn sie jetzt mehreren von diesen Aussagen zustimmen, dann in diesen Quadranten halt reinfallen. Skalen, irgendwas mit Skalen, Erfassung oder irgendwie so. Ja, Also. gut, wer weiß, was Sozialwissenschaftler hinter der Bühne praktisch mit Zahlen und Umrechnungen und Gewichtungen und Kram überhaupt, ob Ja. bei jemand Neutralem am Ende was anderes rauskommen Ja, ich würde. glaube, wir hatten uns diese Mitte-Studie ja auch schon ein paar Mal angeguckt und es ist halt im Endeffekt ähnlich, ne, diese Geschichten. Ich wollte es ja nur mal Aber anmerken, dass. dieses Jahr wird es ja einfach ganz anders geframed als sonst. Ist das so? Ja, Hier, die Ausländer kommen also nur hierher. letztes Mal waren es noch leichte Tendenzen und jetzt Demokratie, die Mitte entrückt der Demokratie. Das ist schon ein ganz anderes Framing auf jeden Fall. Guck mal, da unten war was hier. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Warum ist da nur drin? Damit man hinterher sagen kann, guck mal, wie schlimm die sind. Ja? Aber das Ausländer hierher kommen, um unseren Sozialstaat auszunutzen, da beißt die Maus halt keinen Faden ab. Und auch der Herr Zick, es sei denn, er lügt, kann sich dem nicht entziehen, weil es gibt halt diese Menschen. Das zeigt ja zu großen Teilen der aufgedeckte Sozialbetrug einfach. Ja. Punkt. Ende. Und halt dieses Nur macht da draus Ja, dann und eine auch der ganz Punkt schreckliche Bemerkung. Sozialdarwinismus, ne, das Sozialdarwinismus-Ding ist ja auch ein Ding, wo immer viel Schindluder damit getrieben wird. Weil es wird ja dann auch so getan, als. Warum ist eigentlich sind die Deutschen den anderen Völkern von Natur aus überlegen? Warum ist die Sache nicht, die Deutschen sind anderen Völkern von Natur aus überlegen? Das ist, der Richtig. möchte, dass mehr Leute klicken. Einschränkend, ja, Der ne? möchte Auch das blödsinniger haben. Satz oder so, ne? Ja, der möchte die Scheiße haben. Eigentlich eventuell Die durchaus Bildumfrage. unter. Wie in der Natur, warum nicht, warum verwässere ich dieses erste Token da? Warum muss dann wie in der Natur rein? Ich halte das für unehrlich, was da passiert. Aber in so einer weichen Wissenschaft wie Sozialwissenschaften kann man sich halt auch mit allen möglichen rausreden. Ja, und am Ende kommen ein paar Zahlen rum für die Presse, die können Sie dann in Ihre Schlagzeilen schreiben. Gut, ist, dann wissen alle Bescheid. Dann gucken wir nochmal 8% zu Rechte. groupie-feindlicher Rammsteinisierung Also, aber ich oder wollte noch was? sagen, die Zahlen sind, glaube ich, etwas schlechter geworden, aber das Geschrei war beim letzten Mal noch genauso. Ich erinnere mich Ja, aber nicht es daran, geht dass ja auch irgendwie die noch um, Jugendlichen es so geht ja auch schlecht noch um geredet die wurden ganze und so. Dimension. Ja, und die Vertraute dem Staat noch, Querfront-Geschichte. Ja, nicht das war doch wahr? aber Deutsche auch zur Demokratie funktioniert im Corona-Zeit. Großen und Ganzen ganz gut. Da haben sich die Zahlen auch ganz schön verändert. Das war auch zur Corona-Zeit auch schon das Ding, dass sie irgendwie behauptet Klar. haben, dass die Leute alle ausbrechen. Ich dachte, zur Corona-Zeit gab es doppelt so viel Nazis wie sonst, nicht? Es hatte sich nach der Corona-Zeit ja wieder beruhigt. Ja, aber das sind Das doch war ja dann die auch der Tenor bei uns Putin-Lover letztes Mal. Es geworden. wurde geschrien und es hat sich wieder beruhigt. Und dieses Jahr ist es halt wie, ne, Verschwörungsglauben ist von 33 unter Corona auf 25 nach Corona runter und jetzt wieder auf 38 hoch. Obwohl wir gar kein Corona haben im Moment. Zumindest noch nicht. Also, So ungefähr. ne, seltsam. Aber Putin, du darfst nicht vergessen, Putin, Ukraine, Putin. Ne, und Billigung politischer Gewalt, ne, das ist natürlich auch so ein Punkt, den die rausgemacht haben. Ja, die Billigung politischer Gewalt und Brutaler da Angriffskrieg. zugleich die Tendenz mit rechts, es können ja nur die Rechten sein, die Gewalt mehr Ja, billigen. eben, das hatte ich auch gesehen, genau. Billigung politischer Gewalt. Das war auch sehr komisch, weil diese Frage, die sie da irgendwie gestellt hatten, dass es manchmal die Politiker es verdient haben, irgendwie so war die Frage, dass sie irgendwie Gewalt gegen sie kommen. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, das kannst du den beliebigen Antifanten in Leibniz-Konnewitz wahrscheinlich auch fragen und der wird es bejahen. Also, das geht ja auch schon gut los. Demokratische Gesellschaften zeichnen sich durch einen Grundsatz aus, nach dem alle Menschen gleichwertig sind und gleich behandelt werden sollen, egal welche Nationalität, Kultur und Religion, egal welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung und egal Hä? welcher Schicht und Klasse sie vermeintlich oder tatsächlich angehören. Hä? Nein, die Leute werden unterschiedlich besteuert, die Leute müssen unterschiedlich Wehrdienst machen. Es gibt Demokratien, wo es Staatsreligionen gibt, sogar in Demokratien. Es gibt Demokratien, wo es eine konstitutionelle Monarchie gibt, was quasi eine eigene, dass eure Demokratiedefinition, die passt nicht. Demokratie bedeutet einfach nur, dass die Leute, die man als Bürger versteht, ne, das ist ja auch ein Begriff, der sich gewandelt hat in der Zeit, dass die halt selber über die Regeln bestimmen können, nach denen sie sich richten müssen, nach einem Mehrheitsverfahren. Und diesen ganzen anderen Kram, den ihr jetzt reinbaut, nee. Also sorry. Und es werden ja auch nicht Leute gleich behandelt, die irgendwelche Verbrechen begangen haben. Die werden auch nicht gleich behandelt mit Leuten, die keine Verbrechen begangen haben. Und ihr wollt ja auch nicht mal die Leute gleich behandeln, die andere Meinung zu irgendwelchen Themen haben wie ihr, obwohl das vollkommen in Ordnung und Meinung sind für die Leute selber. Also Meinung auch zu ihrem eigenen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Das geht ja, reicht ja schon alleine nicht. Es werden ja absichtlich Gruppen dafür gebildet, damit man sie gegeneinander ausspielen kann, ne? Ja, ich weise dann aber auch darauf hin, dass es eine rechtliche Norm ist und ja, ansonsten hat diese ja, Norm aber eben auch nicht dazwischen. viel Bestand in der Demokratie. In der demokratischen Norm ist es eben nicht. Ne? Aber da kommt ja dann dieser Satz, die Zuschreibungen der Ungleichwertigkeit suggerieren mehr oder minder natürlich geglaubte Höherwertigkeit, Zugehörigkeit, Einfluss und Selbstwert und können noch viele weitere soziale und psychologische Funktionen erfüllen. Also da geht es schon ganz aus dem juristischen Bereich raus. Ja, das ist eure Wertung, dass das eine höhere Höherwertigkeit ist. Die Veränderung der anderen, ihre Abwertung und Markierung als ungleichwertig schafft soziale Hierarchien und rechtfertigt diese zugleich. Hast du mal Tiere beobachtet? Ich meine, wir sind schon deutlich zivilisierter vielleicht als Hyänen oder so, aber wenn da fremde Hyänen ankommen, dann werden die geadert. Es ist aber auch so eine Umdeutung, wo aus den Stammhirn. Abwehrrechten gegen den Staat dann so ein allgemeiner Anspruch an die Leute gestrickt wird. Ne? Das ist gar nicht gemeint. Die Leute können sich da auch ein bisschen ja, anders freier verhalten, vor allem Ich finde es so geil, dass jedes zweite Zitat bei ihm selber wieder ist. Ich weiß gar nicht, Also. er hat sogar das Das ist Konzept geil. gruppenbezogene Menschlichkeitsfeindlichkeit erfunden sogar. Kann sein, ne? So, nochmal gucken, weil ich kenne das eigentlich auch nur von Amadeo Antonio. Bei dem habe ich das zuerst gehört, auch schon vor etlichen Jahren. Ideologie der Ungleichwertigkeit. Wird schon zu ihm passen, ne? Antisemitismus, Heterosexismus, Klassismus, Rassismus. Ja, genau. Und das wird auch gar nicht beachtet in seinen Fragen. Die zentralen Dimensionen. Nein, dann sagt er, er ist weniger wert, weil er Auch dunkelhäutig nicht ist. Das Heterosexismus. Schreibt doch nochmal schnell Heteromännersexismus dazu oder Heterocis-Männersexismus, damit es erst recht klar ist, dass wir damit meinen. Warum sind Antisemitismus und Rassismus zwei verschiedene Kategorien? Die Ja, bedeuten eigentlich weil doch die Juden auch rassistisch gegen die armen Palästinenser sein können. Das ist doch klar, gruppenbezogen. Oh Mann. ich will hier weg. Kultur und Ethnie. Menschen werden also aufgrund der ihnen zugeschriebenen, voneinander unterschieden. Ja, Leute, und das ist auch wieder dieses Ding, dass sie ja quasi sich die Welt so aufbauen, als ob immer nur, wenn irgendwer irgendwen anders nicht ausstehen konnte, dass das immer nur gewesen sein muss, dass das Leute waren, die eine unterschiedliche Farbe, eine unterschiedliche Religion oder irgendwas hatten. So, als ob das nicht viel häufiger der Fall wäre, dass die Leute Probleme mit ihren eigenen Nachbarn haben. Und was ihr uns ja auch ständig erzählt, ist sogar, weil die Leute ja angeblich so große Probleme mit ihren eigenen Ehepartnern haben und was weiß ich nicht, was alles. Also, was hat man auch bei diesen tollen Linksextremen, ne, hier Das Wesen der autoritären Beziehungs. Gesellschaften gesehen, dass das überhaupt keine Voraussetzung ist, dass die Leute irgendwie wirklich fremd sein müssen dafür, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das ist überhaupt nicht nötig. Und wäre es nicht auch interessant, der Oscar rantet dazu im Chat, wäre es nicht interessant, hier auch wirklich mal die klaren Zahlen zu bekommen. Wie sieht es denn bei unseren migrantischen Mitbürgern aus? Mit Heterosexismus, mit Antisemitismus, vielleicht sogar mit Rassismus. Wäre das nicht vielleicht auch ehrlich, hier mal zu sagen, und so, also so haben wir hier eine Mehrheitsbevölkerung, aus der wir ja eigentlich nur eine Mitte ziehen Kann man so können. schlecht rausfinden wegen der Ja, Sprachbarriere, ganz weißt schwierig, ja, du? Also es ne? gibt Ja. ja Studien, Glaubt die ihr wissen mir ja auch natürlich gar auch nicht, gar was eigentlich, ne? nicht, Deswegen aber ist die das werden ja nicht Flugblatt so in den von Ali Fokus Uklo ja auch gerückt. so beliebt und so, ne? Sorry, Preis, was wolltest du sagen? Es gibt ja Studien, die versuchen, das zu berücksichtigen, aber die werden nicht so in den Fokus gesetzt und die, ja, das sollte man meinen, dass es gemacht wird, ne? Tja, also dieses ganze Ding ist schon, da steckt ziemlich viel drin. Wie gesagt, 428 Seiten, das ist schon ganz schön viel. Man findet aber auch hier, ne, alles, man kann ja auch Volltextsuche machen. Gamergate habe ich jetzt nicht gefunden, aber Gramsci und sowas kommt schon ab und zu mal Echt? vor. Oh Gott, Ja. als Völkisch Zitatquelle. autoritär rebellische Einstellungen. Die sogenannte neue Rechte ist ein Sammelbegriff für Strömungen mit völkischer Ideologieausrichtung, die klar dem Rechtsextremismus zugeordnet werden muss. Ja, und so weiter und so fort. Ziel Versuch ist die mal Ablösung Städtchen der innen. liberalen, pluralistischen Demokratie und offenen Gesellschaft. Aha, orientiert an den Ideen des linken Denkers Antonio Gramsci ist ihr Agitationsfeld der vorpolitische Raum. Ja, und so weiter. Die muss man Geil. bekämpfen. Jetzt ist es falsch. Ja, Gramsci ist falsch, weil er sich die Rechten auf ihn berufen. Ansonsten ist er natürlich nicht falsch, ne? Und Also hier steckt ansonsten viel beruft sich auch drin. keiner auf den und macht auch keiner das, was der wollte, ne? Nur wenn die Rechten sich auf den berufen, dann machen die das, was der wollte, ne? Die anderen Gramsci, können das das schwebt gar so in der nicht. Sphäre, ne? In der Sphäre Oh zwischen Mann, gut und ey. schlecht oder zwischen richtig und falsch. Ne? Ist das Da gibt es auch geil. andere Gramsci, Sachen. ey. Wie gesagt, ich konnte das nicht durcharbeiten, das ging einfach nicht. Politische Bildung für eine nicht distanzierte Mitte, das gesamte letzte Kapitel ab Seite 355 Das ist sind die einfach nur, wir Lösungen brauchen dann mehr wahrscheinlich, politische ne? Bildung. Ja, Ne, genau, Rechtsruck trotz Demokratieprogrammen. Ne, wir wir müssen brauchen die viel Leute mehr. indoktrinieren, ja. Trotz oder wegen Leute oder wie müssen auch es immer. Moment. mal mehr Sowas fressen, Gutes. alles. Marktförmigkeit als Treiber eines liberalen Autoritären. Die Scheiße haben sie auch mit drin, Libertären. mit dem libertären Autoritären, ja. Die Kacke haben sie sich auch geklaut, weil das ja gerade Bücher darüber gibt. Da ist übrigens diese Woche schon wieder so ein Drecksbuch rausgekommen. Hat die Anna Schneider darüber berichtet, hatte ich jetzt vergessen. Und die hat auch so ein Zitat daraus gebracht. Das war ein unglaubliches Zitat. Also so eine Formulierung, wo man sich auch wieder denkt, alter Schwede. Und das taucht dann hier auf. Und das ist jetzt eine reelle soziologische Kategorie oder wie libertärer Autoritarismus. Ach ja. Die würden eigentlich die Mitte am liebsten ins Gulag stecken, Schon ein aber es bisschen ist halt komisch, ne? schwierig, weil dann halt keiner mehr die Kohle ranschafft. Dann könnten sie nicht mehr behaupten, sie wären in der Mitte, ne, die gute alte Friedrich-Ebert-Stiftung, ne? Der Friedrich, der Ebert, der würde denen was husten, diesen Leuten. Libertärer Kannst du aber Autoritarismus ist glauben. doch bestimmt in Wirklichkeit nur liberaler Konservativismus. Das ist wahrscheinlich Das der gibt's einfach nicht. heimtückische Diktat des Was Marx, die so dass hinframen, alle was für bla ein Ding bla. Was libertärer die so hinframen, ist doch halt Autoritarismus. dieses Ding von wegen, ja, du willst frei sein, also willst du machen, was du möchtest. Und damit zwingst du ja den anderen dann auf. Ne, lustigerweise. Ansonsten redet man ja von früh bis spät darüber, glaub an die Leute, die dir sagen, sie sind betroffen und mach alles, was die Betroffenen tun und halt dein Maul und hör auf Betroffene. Ne, aber ja, wenn die falschen Leute natürlich das gerne machen möchten, was sie für richtig halten, dann töten sie alle Oma und zwingen uns dazu, dass wir in Zukunft dann noch mehr Klimaschutz machen müssen, weil wir es ja jetzt nicht genug Klimaschutz machen konnten, weil ihr alle wieder fliegen wolltet und Auto fahren und Und das ist ja die scheiß Logik dahinter. Das ist alles rückwärts gedacht von deren Feindbild. So ein bisschen kommt alles vor, ja, allerdings. Tja, die haben halt für alles eine Antwort. Die machen sich einen wunderschönen Strom an und dann schreien sie den an. Negative Freiheitsvorstellung. Siehst du, da war es da. Entsicherte Marktförmigkeit in der Gesellschaft. Da war das doch von wegen, ist alles der böse Markt und so. Apropos der böse Markt, ja. Manchmal, jetzt von den Dingen, ja. Manchmal, wenn der böse Markt nicht so will, dann braucht man einen Vigilanten im Cape mit einem Auto und einem Batwing und einem, alles, was dazu gehört, Batman halt. Momentan gibt es da eine Serie, die da heißt The Gotham War, Battle Lines. Da geht es um einen Konflikt zwischen Catwoman und Batman. Und Batman lag im Koma nach irgendeiner Verletzung für ein paar Wochen. Und als er aus dem Koma erwacht, ist die Kriminalitätsrate in Gotham um 75% gesunken. Und Catwoman und er haben eine Konfrontation und sie erklärt ihm halt, weiß nicht, ob du das Panel kurz zeigen willst. Ich sagte ihm halt, ja, sie hat alle Kriminellen halt genommen und hat ihnen gezeigt, wie man halt ohne das große Aufsehen, ohne hier aufzufallen, halt getarnt, Leute bestiehlt, keine irgendwie, man schickt halt keine Muskelmänner mehr, sondern man macht das elegant und außerdem hat sie Regeln festgelegt. Sie dürfen nämlich nur von den Reichen stehlen in Gotham City. Keine Gewalt und keine Konfrontation mit den Opfern. Sie müssen 15% ihrer Einnahmen an die Wohltätigkeitsorganisationen abgeben, also an die Zivilgesellschaft in Gotham sozusagen. Ja. Und jetzt sagt sie ihm, ja. Ja, war die Pinguin-Stiftung oder wie? Ja, zum Beispiel die Annetta Pinguin-Stiftung. Ja, genau. Und dann sagt sie ihm halt, er soll aufhören, ihre Leute anzugreifen und sonst wird es wieder mehr Gewalt geben und praktisch das Gesetz soll sich also zurückziehen. Und irgendwann reicht Batman und er sagt halt, meine Eltern waren reich. Ich weiß genau, was du meinst und Menschen irgendwie als Ziele auszuwählen, anstatt von anderen, das ändert nichts. Und dann sagt sie, ja, schrei mich nicht an, aber hier sind Kinder anwesend. Das bezieht sich auf irgendwie hier irgendwelche, ich weiß nicht, ob das Robin oder Nightwing oder wer das da hinten ist. Ja, und ja, du bist doch nur sauer, weil du dein Geld ausgegeben hast für Bad Cars und Leute verprügelt hast. Dabei hat es nur Mitgefühl gebraucht, um die Probleme von Gotham zu lösen. Ganz bestimmt. Wir haben nie geheiratet, weil Gotham immer einen Batman gebraucht hat und du warst nur zu fröhlich dabei zu sein und dieser Mission nachzugehen. Gotham braucht nicht dich, Bruce. Es braucht mich. Sollen wir jetzt zur Kirche gehen oder was? Ja, also. Ne? Ist doch alles ganz schlimm. Man stiehlt nur bei den Reichen. Dann läuft alles und man gibt sich ein paar Regeln, die werden dann auch nicht gebrochen, schon gar nicht von Kriminellen. Ne? Und dann 75% weniger Kriminalität in Gotham, was natürlich nicht stimmt. Ne? Die Kriminalität ist wahrscheinlich genauso hoch, nur wird halt weniger irgendwie bemerkt. Weiß nicht, ob die Leute alle nicht nach ihren Goldbarren gucken, die sie im Safe hatten oder so. Ja, naja. Ja, Comics, meine Damen und Herren, war mal so ein Medium, das mir echt Spaß gemacht hat. So in den 90ern, DC vs. Marvel, die White Martians-Saga mit der JLA und so. Aber das hier ist erschreckender Scheißdreck. Ja, aber die Publikumsreaktion gibt ihnen Unrecht allen. Ne? Also weiter Front eigentlich, oder? Von das wem ist der vom Publikum, Comic, der fragt der... Ja, genau, wer kauft die Scheiße noch? Chat. Ne? Genau. Jorge Jiménez. So wie, nee, der hat nur das Cover gemacht. Nee, Starsky, Howard, Hawthorne, Di Benedetto und Fajardo Junior. Die Zeichnungen sehen ja gar nicht schlecht aus, aber was ich da lesen muss, ist grauenhaft. Die Catwoman sieht aber aus wie eine Angry Lesbian, also. Ja, da schon sieht ein bisschen aus, als sollte die nee, Batgirl-Tante oder Batwoman-Tante süß spielen. Ja, traurig. Batman. Batman. Wir kriegen einen Nachfolger für ein Spiel, das so toxisch ist, dass 86% der Spieler Harassment erdulden mussten. Was kann das wohl für ein Spiel sein? Fortnite? Dann war nicht das am Spiel. Nicht Fortnite. Na? OnlyFans the game. Nee, hier Command and Conquer, oder? Nee. Counter-Strike. Counter-Strike. Counter-Strike, ja, Counter-Strike ist so schlimm, ganz schlimm, oh je, so schlimm. Wir haben hier einen Artikel aus der Mary Sue, was eigentlich schon alles sagt. Sowas spielt der Frau, oder? 86%. Wow, ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Statistik echt ist. Ja, ich habe so viel über Online-Harassment gehört und so, aber fast 100% der Spieler haben Harassment erfahren, während sie Counter-Strike 2 gespielt haben. Das ist ja unglaublich. Ja, in so einem kompetitiven Spiel, wo es darum geht, dass irgendwie fünf Spieler halbwegs koordiniert zusammenarbeiten, weil sie sonst von einem Gegner gefressen werden, der koordiniert zusammenarbeitet. Dass es da heiß hergehen kann, das wissen irgendwie die Leute eigentlich inzwischen. 86% sind harassed worden. Wenn man dann mal guckt, ich habe dann mal in die Studie dazu geguckt. Also Harassment fängt an mit Leute, die halt das Spiel durcheinander bringen, Trolling oder Griefing, also jemand, der dich erschießt vom eigenen Team oder so. Das ist dann schon Harassment und so kommen natürlich auch solche Zahlen zusammen. Grüße gehen raus an Andreas Zick. Called offensive names. Uiuiui. Personally embarrassed by other player, weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Heißt das einfach, der hat gesagt, hier, du spielst wie deine Mutter, oder? Erneut bullied over multiple sessions. Hier fangen wir dann an, wo ich sagen würde, okay, hier beginnt wirklich Belästigung. Aber natürlich zählen die alles Ja, davor was schon heißt zu ihren erneut? Ja, 86%. erneut obolit. Erneut obolit, also wahrscheinlich eher erneut Er ist als auch wieder bullied. sehr gummi. Ja. Excluded from joining a game or chat because of identity based on age, gender. Oh, leider kann man das hier nicht mehr lesen. Aber ist schon lustig. Also based on age. Ja, manche Leute möchten halt nicht mit 12-Jährigen spielen. Und ist kein Harassment meiner Meinung nach. Aber hier wird es gezählt. So kommen wir auf 86%. Und das Spiel bekommt einen Nachfolger, obwohl 86% der Leute da belästigt worden Oh mein ist. Gott! Oh mein Gott! Tja, wer spielt denn das jetzt noch? Also die verbleibenden Prozent oder Die wie? verbleibenden 14% scheinen so viel Spaß zu haben und das Spiel so erfolgreich zu machen, Season für Season. Ja, und Dota und League of Legends, da sind 76 oder 78%. Oh, echt? Dota-Klone und die Leute werden harassed? Echt? Wow, das ist ja fast so, als wäre dieses Multiplayer-Genre irgendwie nicht so angenehm, dann gehe ich da halt nicht rein. Wie wär's? Ich spiele nichts Kompetitives, nichts. Und ich habe trotzdem einen Riesenspaß mit Computerspielen. Und es fehlt mir nichts, dass ich mich nicht mit 14-jährigen Russen in Counter-Strike battlen muss. Aber wenn die doch da Bock drauf haben, warum geht denen nicht ein zweites Spiel geben? Weil, Ding Dong, Neuigkeit für die Mary Sue, aber Counter-Strike wird von einer sogenannten Firma produziert. Und der Sinn einer sogenannten Firma ist das Geld zu verdienen. Und wenn man halt seit, ich weiß nicht, wie alt das inzwischen ist, 12 Jahre oder so? Global Offensive, ich meine, das wird ja immer brav gepflegt und so. Aber wenn man dann irgendwann mal einen Nachfolger machen will, dann fragt man nicht als erstes, aber wie viel Prozent sind denn da schon mal ein Arsch genannt worden? Oder haben einen Player Kill kassiert, weil sie Scheiße gebaut haben? Oh je, so viele, dann machen wir keine Fortsetzung davon, sondern wir sagen, okay. Was können wir da investieren? Was wird da am Ende rauskommen? Womit, mit welchen Zahlen? Geld. Nicht, es geht nicht um dein Wohlfühl, Scheißdreck, Journalist. Mann, Mann, Mann, Mann. 29% der erwachsenen CSGO-Spieler haben irgendeine Form von weißer Überlegenheitsrhetorik gehört, während sie Counter-Strike gespielt haben. 31% der Kinder, 10 bis 12. Warum spielen eure Scheiß 10 bis 12-jährigen Kinder Counter-Strike, würde ich dann lieber mal fragen. Habt ihr es dann noch alle? Mann, Mann, Mann, Eltern Merkt man existieren nicht nichts. mehr anscheinend. Valve muss unbedingt bessere Community-Moderation einführen. Na, ma, ma, ma, ma. Ja, und obwohl sie ganz viele solche neue tollen Änderungen für den zweiten Teil angekündigt haben, es herrscht Stille darüber, wie sie denn dem Spieler helfen wollen, diese toxische Umgebung zu bekämpfen und sich da zu verteidigen. Das ist traurig. Das ist traurig. Übrigens, even Minecraft, also selbst Minecraft hat 53% Harassment Rates unter Erwachsenen. Ne? Also Minecraft. Gibt es so eine Rangliste? Oh Mann. Ja, jeder Zweite ist schon mal genervt davon, ne? Annoyed oder wie war das? Hm. Ja, ja. Ganz dann hat er mein Haus mit seiner Pickel-Axt zerstört, hat da die Steine abgebaut und die weggetragen. Das tat förmlich in der Seele weh. Unity, ja. Einigkeit, genervt sind auch Friede, die Freude, Eierkuchen und so. Die Entwickler, ne? Hier, die mit der Unity Engine in ihr Spiel gebaut haben. Weil die sollen hier jetzt nämlich so ein paar Dinge erfüllen, zum Beispiel diesen Screen, den wir hier sehen, Made with Unity, sollen sie einbauen bei ihrem Spiel, damit es auch jeder weiß. Das war aber bisher auch schon so. Okay. Dass du diesen Splash-Screen hattest, du konntest schon immer zahlen dafür, dass du den Splash-Screen nicht zeigen soll, musst, darfst, sollst. Ja, und vor allen Dingen geht es jetzt halt ins Geld, weil sie wollen jetzt für jeden Verkauf vom Spiel, wollen sie jetzt gerne Geld haben mit dem neuen Bezahlen. Nee, es war noch schlimmer. Sie wollen Install. Das für jede Installation haben. Das heißt, irgendwo zählt jemand die Installation und wenn du das Spiel dann dreimal deinstallierst, weil du mal wieder anfängst und dann wieder nicht, und dann wollen die dreimal Geld von dem Entwickler. So wie das vor der... Die haben ja jetzt irgendwie nochmal eine komplette, Frau Baerbock würde sagen, 360-Grad-Wende gemacht. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich sind sie vor allen Dingen steht ja, glaube ich, auch drin, was sie geändert haben jetzt. Ja, also ich kann jedem nur empfehlen. Weiterhin kostenlos. Erst ab einem Umsatz von 200.000 und dann haben sie irgendwie so ein, man kann jetzt auch entscheiden, ob man direkt irgendwie Prozent vom Einkommen irgendwie an die abtritt. Dann muss man das mit dem Install-Fee nicht mehr machen. Runtime-Fee, wie sie es nennen. Und es geht erst für zukünftige Versionen, was glaube ich auch das Hauptproblem ist bei den Entwicklern war, weil wenn du irgendwie ein Budget hast für eine Neuentwicklung und plötzlich kommen die um die Ecke und sagen, ach ja, für diese Engine, die du benutzt hast, musst du uns jetzt so und so viel Geld geben. Das ist glaube ich nicht so gut in so einem Projekt. Ja, das Ding ist, der Chef von Unity ist seit einiger Zeit halt John Riticello. Und wer sich ein bisschen mit Videospielen auskennt, dem klingeln bei dem Namen schon die Ohren. Ist nämlich jahrelang Chief Operating Officer bei EA gewesen, also Electronic Arts. Und diese Firma ist ja dafür bekannt, wie menschenfreundlich und überhaupt nicht gierig und mit Glücksspiel und mit überhaupt man Sachen aus den Leuten rauspresst. Sollten da draußen irgendwelche Leute sein, die sagen, schade, jetzt Unity war cool, dachte ich, ich fange mal an zu programmieren und schaue mir mal Spieleprogrammierung an und so. Jetzt will ich das nicht mehr machen, weil die so doof sind. Da gibt es eine sehr schöne Alternative. Godot 4.0, Godot, wie das Theaterstück. 2D, 3D, jetzt, wie gesagt, schon in der vierten Version mit einigen wunderschönen neuen Features gegenüber der alten Dreier. Absolut mächtig genug, um seine ersten Schritte und die auch ein paar danach zu machen. Und das Beste daran ist vollkommen Open Source, kein Pfennig. Auch nicht, wenn ihr damit ein Spiel macht und das ein Millionenseller wird. Ja, und in der ARD-Mediathek gibt es jetzt natürlich einen Bericht über Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ist warum natürlich? Ach so. Ja, weil das erwarten wir doch von unserem rechtlichen Rundfunk, oder nicht? Warum ein anderes Game wurde so heftig diskutiert wie Cyberpunk 2077? Ist das so? Ich glaube nicht. Es kam mit Verspätung auf den Markt. War auf einigen Konsolen kaum spielbar. Die Designer wurden im Netz bedroht. Nun planen sie ihr Comeback mit Oh, Phantom Liberty. oh Mann, Erneut ist Superstar Keanu Reeves mit von der Partie und Hollywood-Ikone Idris Elba. Inside the Game begleitet die Entwickler von CD Projekt Red nicht nur im Warschauer Hauptquartier, sondern auch bei den ersten Präsentationen der Demo-Version in Los Angeles. Ja, Anzeigen. Und Köln. ja, Mediathek. Ich habe es noch nicht angeguckt, ich habe nur gesehen, dass das in der Mediathek ist von der ARD und habe mir gedacht, ja, sehr relevant. naja, auf der anderen Seite ist ja schön, wenn Sie mal einen Inhalt machen, der vielleicht sogar mich interessieren würde. Das ist ja selten. Und ich Ist zahle das wohl, trotzdem jeden Monat. ist das das, wo wir den Trailer letztens gesehen haben? Was ist das? Der so mit diesem Words of Meanings, Words of Nee, Power. dann, nee, nee, nee, nee. Okay, dann Aber kann ich kann auch, also hier, die sich gar nicht mehr so jetzt. weit entfernt anfühlen. Die technischen Probleme von Cyberpunk 2077, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Spiel stürzt sofort ab. Leute sind durch Böden geglitscht. Die Welt war leblos, karg. Es schwebte so ein kleiner Geruch von fast sogar Betrug im Raum. Was der fast wie früher war. Dass das nicht gut läuft? Der Aktienkurs ist immens Played up eingebrochen. for, Dann bin ich for aufgewacht und dramatic mein reasons. DM-Post. Ja. Also, User sind Beta-Testers oder so. ich weiß, es gab Leute, die haben Probleme gehabt, aber es gab auch eine größere Mehrheit, die hat von Anfang an gesehen, okay, hier fehlt noch Optimierung, aber da ist ein Spiel auf jeden Fall da. Und was ja der Witz ist, das kommt am 26. Am Freitag ist der Patch zur Vorbereitung erschienen, der Patch 2.0, und er krempelt das Spiel einmal komplett um. Neues Skillsystem, neues Polizeiverfolgungsjagdsystem, ist jetzt so wie bei GTA. Du hast neue Waffen, neue Fahrzeuge. Der Kampf fühlt sich anders an, aus eigener Erfahrung. Ich habe schon ein bisschen reingespielt. Der Kampf fühlt sich deutlich gefährlicher an. Hat jetzt nur noch zwei Medkits. Früher konnte man die Medkits einfach kaufen und spammen wie bekloppt. Jetzt muss man deutlich taktischer spielen. Es ist ein ganz anderes Spiel. Also, natürlich sieht es noch aus wie vorher und es ist immer noch die gleiche Story. Aber vom wirklichen Gameplay ist es ganz anders und meiner Meinung nach besser. Also, und das Schöne ist, das 2.0 gibt es auch, wenn du das Spiel nur besitzt, nicht. Du musst dafür nicht den DLC kaufen oder vorbestellen oder irgend so ein Scheiß, wie das jetzt bei einem anderen Spiel wäre. Die würden sagen, ja, wenn der es gekauft hat, darf schon 3 Tage früher das Patch irgendwie ausprobieren. Nee, CD Projekt macht das für alle und zur gleichen Zeit, wie sich das gehört. Ich finde es faszinierend, wie jetzt mit CD Projekt und Larian auf einmal europäische Firmen halt zeigen, was möglich ist und wo die Reise hingehen kann bei Videospielen. Das gefällt mir. Ja. Ja, kommen wir zum technischen Fortschritt. Hier haben wir ein Video von einem Herrn, der erzählt uns was auf Englisch und das werden wir uns jetzt mal anhören, weil danach wird das nämlich KI-mäßig auf Deutsch übersetzt dann auch. Und auf Französisch. Und auf Französisch, ja. Including lip syncing. Alright, so supposedly this is a vocal translator that's drag and drop, so I can just drop this in and it theoretically should just make it the new language. And then also it should translate my lip movement so that it matches that new language. So we'll see how it works. I am required to talk for at least 30 seconds to even use this thing, so I guess I'm gonna keep going here. So I don't have anything else to say in particular, but hopefully this works well and make some really cool translating clips. So there we go. D'accord. Donc apparemment c'est un Das traducteur vocal Französisch qui compte springen wir pour mal. utiliser. J'espère que cela fonctionne bien et crée des clips de traduction vraiment cool. Nous y voilà. In Nun, man Ordnung. sieht es jetzt im Stream Angeblich. wahrscheinlich nicht so gut, wenn man es sich anschaut, aber die Lippensynchronisation funktioniert sehr gut. Clip de Und man sieht auch traduction wenige vraiment Fragmente. cool. Nous y voilà. In Ordnung. Angeblich ist dies ein Vokalübersetzer, der per Drag and Drop funktioniert. Also kann ich das einfach fallen lassen. Und theoretisch sollte es die neue Sprache machen und dann auch meine Lippenbewegung übersetzen. damit sie zu dieser neuen Sprache passt. Also werden wir sehen, wie es funktioniert. Ich muss mindestens 30 Sekunden lang sprechen, um dieses Ding überhaupt benutzen zu können, also werde ich wohl hier weitermachen. Also habe ich nichts Besonderes zu sagen, aber hoffentlich funktioniert das gut und macht einige wirklich coole Übersetzungsausschnitte. Da gehen wir. Und man muss sich nicht mal einen glitschigen, nassen, kalten Fisch ins Ohr stecken. Verrückt. Ja. Krass, 98%, oder? Würde ich mal sagen, echt geil gemacht. Ja, die Frage bei mir stellt sich da, okay, funktioniert das in Echtzeit? Wie lange dauert das? Mhm. Ja, es ist ja, jetzt da, nicht in Echtzeit funktioniert. Also, dass sowas möglich ist, ist mir schon klar. Du kannst jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, das Dubbing ist, denke ich mal, tot jetzt, ne? Also Synchron. Branche. Könnt ihr euch schon mal einen neuen dazu holen? Nee. Ja, da muss noch zu viel nacheditiert werden. Da muss ja Gefühl rein. Da muss ja Stimmung rein. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Meinst du, da war nicht Gefühl drin? Also ich fand, das war so vom Charakter seiner Stimme war das doch sehr gut eingefangen. Ja, die Betonung schon ziemlich gut auf jeden Fall. Also um genau. Sinngemäß zu übersetzen, ist es wunderbar. Wortwörtliches Übersetzen, ja, und halt gerade bei so Sachen wie Filmen oder sowas, wo dann bestimmte Sachen umformuliert werden müssen. Also, ja, werden muss es noch. Das Skript muss man dann vielleicht nochmal überarbeiten, ja. Aber so von dem Charakter der Stimme, den er auch eingefangen hat, und wortwörtlich ist ja gerade schlecht, weil wortwörtlich. Hat er zum Beispiel, als er gesagt hat, here we go, oder I can just drop that, da hat er draus gemacht, ich kann das einfach fallen lassen und wir gehen mal jetzt, oder was er am Ende gesagt hat. Ja, na, also ist ja doch zu wörtlich eigentlich. Also, klar, da muss man im Skript, muss man dann sicherlich nochmal was verändern, aber die Lippen. Das kriegt ja kein Mensch so gut hin, dieses Lippensynchrone. Und das ist vor allen Dingen was mich stört bei diesen synchronen Geschichten. Also ich merke das halt. Und und vom Charakter der Stimme her ist es doch viel besser, wenn man da nicht mehr irgendwelche anderen Leute da darüber brabbeln lassen muss. Irgendwelche Tatortleichen. Klar, ich meine, Details gibt es immer. Und das ist ja auch weiterhin eine Sache, die weiter ausgebaut werden kann, vielleicht. Ne? Denken wir mal an Akzente und andere Sachen. Ne? Also es ist ein nützliches Tool, aber es ist nur ein Tool. Es ersetzt nicht komplett die Funktion. Ich würde gerne auch das, was der Dominik da sagt, haben, den Herrn Oettinger mal gegen das Programm antreten lassen. Das ist ganz sehr lustig. Ja, aber das mit dem Babelfisch, was du gesagt hast, also du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass es halt in Zukunft irgendwie Features geben wird bei TikTok oder so, wo du, wenn du dir da irgendwen aus Swahili irgendwas da hast, dass du dir dann das einfach mal auf Deutsch vorlabern lassen kannst in der Stimme dann von der Person. Und wo sitzt die Rechenpower dafür? Wo sitzt die Rechenpower dafür? Wenn jemand auf seinem Google Chromebook irgendwo in Indonesien sich einen Weltraumaffenstream anguckt und sich das auf Dings übersetzen lässt. Ich meine, bei uns fallen schon mal, zumindest schon mal die Lippenbewegungen weg, aber bei Google, also mit Lippenbewegung und allem ist das, glaube ich, auch einfach ein bisschen Rechenaufwand, oder? Oder speichern die sich, die speichern dann wahrscheinlich, wenn sie es einmal übersetzt haben. Kram. Obwohl, dürfen sie das überhaupt? Wahrscheinlich. Ja, wir schauen einfach mal. Der Turmbau zu Babel rückgängig gemacht, praktisch. Juhu, schon wieder ein tolles Gesetz. Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen. Ja. Warum haben sie es nicht das gute Zukunftsgesetz genannt? Das heißt das Zukunftsfinanzierungsgesetz, ja. Oder auch in der Debatte dazu gelobt, wieder der kreative Name. Also, dass Investitionen die Zukunft sichern sollen, das ist eigentlich irgendwie so inhärent. Ja. Also, muss man früher nicht dabei schreiben, sag ich mal so. Der Name ist natürlich ein bisschen bescheuert und ich habe mir auch erst gedacht, alter Schwede, was soll der Schmarrn schon wieder? Und habe irgendwas mit Umverteilung gedacht, dass es das irgendwie ist. Es muss doch bestimmt wieder irgendwas mit Umverteilung und der Staat muss investieren oder irgend so eine Scheiße sein. Aber nee, das ist ja so ein richtiges Nerdgesetz, sage ich mal, was so ein Normalsterblicher im Leben nicht durchschauen wird, was das ja alles irgendwie tut. Das sind also etliche Seiten Änderungen in bestehenden Gesetzen und wo und wie und warum und weshalb und so weiter, dies, das, jenes, vorher, nachher, keine Ahnung, schlag mich tot. Also sowas hier, das hat auch nicht irgendwie ein einzelner Politiker oder so ausgearbeitet. Das kommt natürlich aus irgendwelchen Ministerien raus. Und das ändert halt so ein paar Sachen an unserem Aktienwesen. Und das tut dann so Dinge wie zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt an der Firma beteiligt ist, als Angestellter an der Firma und dann quasi als Teil von dem, was man dann nicht als Lohn ausgezahlt bekommt, kriegt man dann Anteile an der Firma. Dann war das bisher halt so, dass man das alles dann versteuern musste, wenn man da ausscheidet. Und das haben sie jetzt geändert, dass man das dann nicht mehr versteuern muss, sondern halt nur dann in dem Fall, dass da überhaupt irgendwas bei rauskommt. Also es sind durchaus ein paar vernünftige Änderungen, die natürlich nicht viele Leute jetzt wirklich betreffen werden, weil das halt in diesem ganzen Startup-Kapital-Kram irgendwie ist. Aber es ist jetzt halt auch kein Quatsch, aber jede Menge Änderungen, die ja da erarbeitet wurden, die halt verschiedene Dinge tatsächlich auch mal verbessern werden, denke ich mal, für viele Leute. Also für die Leute, die dies halt betrifft. Ja. Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ein dummer Name für eine sicherlich sinnvolle Geschichte. Und ich nur mal überflogen haben. Tja, ich muss da direkt an die Staatsfinanzen denken, dass wir nächstes Jahr 10-mal so viel Zinsdienst leisten als dieses Jahr. Ja, die hat damit auch nichts zu tun. Da denke ich an Zukunftsfinanzierung. Wie finanzieren wir diese... Aber wir können doch in unserer eigenen Währung gar nicht pleite gehen, Price. Was ist das nicht? Hat das unter 30 Bundestagsabgeordnete aus Bayern nicht gesagt. Tja, kommen wir kurz nach Großbritannien. Ja, in Großbritannien, da hat es eine Dokumentation von Channel 4 gegeben über einen gewissen Russell Brand. Ja, Russell Brand ist schon seit längerer Zeit, ist ein Schauspieler, ein Celebrity, und seit einigen Jahren ist er, sag ich mal, in der alternativen YouTuber- und Rumble- und Internetszene groß geworden, hat einen leicht esoterischen Touch, ansonsten ist er einfach komplett Anti-Establishment und alles, Hauptsache das offizielle Narrativ wird nicht entsprochen und rennt tatsächlich meiner Meinung nach fast jeder Verschwörungstheorie hinterher. Ja, das kann man aber ja sagen. Ich weiß könnt, er ist ein offener Mensch und ist jetzt, sage ich jetzt mal, auch ein umgänglicher Mensch, aber halt ein Medienprofi, muss man auch sagen. Ja, der war früher war er auf jeden Fall der Darling von diesen ganzen Linksprogressiven. Die haben den auch richtig abgefeiert, ja. Weil da hat er halt den ganzen Kram erzählt, den die halt richtig fanden. Und jetzt ist das alles Mainstream geworden und er findet jetzt den Mainstream genauso blöd. Und ja, und jetzt mögen sie ihn natürlich alle nicht mehr und das gehört da gecancelt. Und vor allen Dingen gibt es hier halt irgendwelche sexuelle Belästigungsvorwürfe. Ja, und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an die ganze Rammstein-Angelegenheit mit dem Till Lindemann. Weil es sind halt Vorwürfe im Raum, es ist alles nichts Konkretes, aber es wird halt eine totale Kampagne gefahren gegen ihn. Allerdings hier nicht nur von Privatleuten, sondern und jetzt sag ich mal über Staatsanwaltschaften und sowas, sondern hier haben wir einen Brief vom Culture, Media and Sports Committee. Also einer staatlichen Stelle aus London an, das ist, die hat etwas mit Medienkontrolle zu tun, Medienkontrollbehörde, und die schreibt halt an Rumble, an diese Videoplattform, dass man doch bitte schauen soll mit dem Herrn Russell Brand, ob der weiterhin Monetarisierungsmöglichkeiten bei Rumble haben solle oder nicht. Ja, we would be grateful if you could confirm whether Mr. Brand, Moment, das muss ich mal selber bei mir öffnen. Ich habe nicht runtergescrollt, deswegen. Wo ist es? Da. Verzeihung. We would be grateful if you could confirm whether Mr. Brand is able to monetize his content, including his videos relating to the serious accusations against him. If so, we would like to know whether Rumble intends to join YouTube in suspending Mr. Brand's ability to earn money on the platform. Ja, und dann noch ein Satz, ja, wir würden auch gerne wissen, was Rumble darüber hinaus tut, dass Nutzer von Rumble nicht die Plattform benutzen, um das Wohlergehen von Opfern von inappropriate and potentially illegal behavior. Inappropriate, ja. Ja, ja. Inappropriate also, ist auch geil, weil das, was die ja hier machen, das ist ja keine Behörde, sondern das ist einfach nur ein Komitee. Also ein, das ist halt so ein im Endeffekt ein, das ist sehr angemessen. Wie sagt man auf Deutsch, ein Ausschuss vom Unterhaus, also vom Parlament in Medienkontrolle. Ja, es ist aber Teil der Medienkontrolle, des Medienkontrollapparats, ja. Rundfunk. Ja, ich denke mal, diese Tante, die das hier geschrieben hat, ist wahrscheinlich die Vorsitzende von dem Ausschuss. Also das hat jetzt keine rechtsbindende Wirkung oder irgendwas. Ja, steht ja auch keine Aufforderung drin. Das ist ja das Perfide an der Sache. Es wird quasi so durch die Blume gesagt, so, ja, wollt ihr nicht das auch machen? Und könnt ihr mir nicht sagen, dass ihr auch sicher, könnt ihr auch sicherstellen? Ne, das ist halt durch die Blume gesagt, so, ja, macht das doch bitte mal. Das ist schon ziemlich perfide. Ja, und das steht aus meiner Sicht halt den Politikern halt auch nicht zu. Und das ist auch inappropriate und potentially illegal. Also. Viele Firmen haben denen die Plattform, viele Medien haben eine Hetzjagd gegen den gemacht, aber das fand ich dann halt schon, dass so halt eine an den Staat beigeordnete Stelle der Rundfunkaufsicht halt sowas dann rausschickt. Es ist ja keine Aufforderung, was zu machen, ne? Aber es ist halt so ein, ja, ich weiß nicht, wie so ein Pferdekopf, abgeschnittener Pferdekopf vor der Haustür oder so. Ich glaube, jetzt habe ich doch das Falsche genommen. Irgendwo, ich glaube, ja, aber hier stand das leider nicht drin. Ja, YouTube hat es auch weggenommen. Ach nee, doch, da steht's. Off-Platform-Behavior harms our users, community, employees or ecosystem. Das ist halt ein Ausschnitt aus der Creator Responsibility Policy von YouTube. Und da sagen sie also, Verhalten von Personen außerhalb von YouTube, dass die Benutzer von YouTube, die Community, die Mitarbeiter oder das Ökosystem dem Schaden zufügt. Und das sind dann halt so Sachen, ne, der Schaden zum Ökosystem und den Mitarbeitern ist, dass die Kulturrevolutionären dann da anrufen und sagen, ja, der Schuft Brand, ihr unterstützt den ja, der verdient sein Geld bei euch. Und das schadet denen ja dann, wenn da so ein Shitstorm dann gegen die lostritt. Und die wunderbaren Freunde von den Aktivisten, Kulturrevolutionären in den Medien, die dann ihre 1000 bösen Artikel losschreiben mit, ja, wir haben es ja schon vor 5 Jahren gesagt, mit PewDiePie und weiß der Teufel nicht wie was und Gamergate wahrscheinlich, dass das alles hier die bösen Schufte hier, jeder verdient sein Geld und beim Kapitalisten von YouTube und die wollen das ja alles in Wirklichkeit haben, weil das ist ja ihr Geschäftsmodell, Hass, Hetze, bla bla bla. Und da muss endlich was passieren, weil die Opfer leiden und gebt uns Macht, damit sie nicht mehr so viel leiden müssen. Und macht mal unsere Kulturrevolution, die Menschen leiden, gebt uns Macht. Na, und das ist im Endeffekt das, was sie sich hier als Policy geschrieben haben und was sie jetzt gegen den Russell Brand auch angewendet haben. Und die vernünftigen Leute von Rumble sagen, nö. Wir machen da nichts. Die bleiben da auch drauf. Dann gab es noch irgendwelche kleinlauten Artikel, dass angeblich Burger King und was andere irgendwie. Habe ich schon vergessen. So zwei Marken. Burger King weiß ich. Die hatten gesagt, sie wollen bei Rumble nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die schon wieder zurückgezogen haben oder nicht. Die haben gesagt, ja, die wollen keine selbst mehr wenn, schreiben. Na, also im Endeffekt sagen die Leute halt, also ich habe da bei Twitter nur Meldung gesehen, so nach dem Motto, ich habe sowieso noch nie eine Werbung von Burger King bei Rumble gesehen, also was soll's, ne? Und das ist aus meiner Sicht auch die richtige Herangehensweise dran. Also klar, bei YouTube damals gab es ja diese Adpocalypse, wo sie da alle abgesprungen sind, koordiniert, wegen PewDiePie. Und ja, da muss man halt einfach durchstehen. Früher oder später kommen die Leute schon wieder zurückgekrochen und wollen dann halt den Zugang da haben, weil den Zugang bei YouTube gerade brauchst du den halt. Weil ich meine, die meisten Leute konsumieren, also YouTube ist das Hauptmedienkonsum-Ding geworden. Ne? Also mehr Leute gucken YouTube als Fernsehen oder irgend so ein Kram. Und wenn du da halt mit deiner Werbung nicht vertreten bist, dann bist du halt auf Dauer nicht vertreten. Und das müssen sie sich dann halt überlegen. Und ja, also klar, das Ganze kostet natürlich auch eine Menge Geld, die Betreibung von dem YouTube-Ding. Aber das ist bei Google ja eh eine Mischkalkulation mit anderen Sachen, die die haben und so. Also die müssen das ja auch nicht profitabel haben, das YouTube-Ding alleine. Die lassen das schon deswegen mitlaufen, damit weil sie da halt die Nummer 1 sind und das halt unter ihrer Kontrolle haben. Und das ist ja schon eine Sache für sich, die was bringt, ein Asset ist. Ja. Tja, es gibt keine Cancel Culture, ne? Nee, sowieso nicht. Und auch hier in diesem Fall gibt's das nicht. Apollo News, Larissa Fusa hatten wir ja, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei auch schon mal mit vernünftigen Aussagen zu diesen ganzen Paniken um sexuellen Missbrauch angeblichen. Und hier geht es jetzt um Luke Mockridge und da gab es wohl jetzt in letzter Zeit zwei bemerkenswerte Podcasts. Einmal einer mit Luke Mockridge war ja zu Gast bei irgendwem. Ich hatte den Namen noch nie gehört und habe mir auch nicht gemerkt, aber er war irgendwo zu Gast und hat da halt zum ersten Mal jetzt so ein bisschen nochmal erzählt. Und dann gab es halt noch einen mit dieser Hesel Brugger und dieser komischen Comedian und ihrem Mann irgendwie. Und weil die hatten ja irgendwie auf dem Comedy-Preis irgendwie so ein T-Shirt an, wo drauf stand, keine Konsequenzen für Comedian XY. Na, wir haben ja seinen Namen nicht genannt. Wir sind ja nicht irgendwelche Verleumder oder so. Wir sind ja die Guten. Und die bleiben da auch einfach drauf stehen. Und mit so tollen Aussagen dann irgendwie wie Unschuldsvermutung. Wir müssen ja jetzt vermuten, dass die ihn angeschuldigt hat, ja unschuldig ist. Also die Anschuldigungen stimmen. Na und so ein Scheiß. Das ist so, wie sie sich das jetzt zurechtframen. Also wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben überhaupt nichts falsch gemacht. Das ist zwar nichts, ne, also das ist zwar rechtlich nichts bei rumgekommen und auch die ganzen Sachen, die jetzt alle, es ist ja alles in der Öffentlichkeit im Endeffekt, was da jetzt überhaupt die Anschuldigung war und so. Und das an sich, da sagt ja auch jeder, der da halbwegs Ahnung von hat, das ist halt nicht strafbar. Das geht halt den Staat nichts an. Ne, da hast du vielleicht irgendwie eine Erfahrung gehabt, die dir nicht gefallen hat. So what? That's life. Ne? Also es passiert halt hin und wieder mal. Und du bist kein Opfer. Und es ist aufgebauschter Blödsinn. Und ja, aber den Typen wolltet ihr unbedingt fertig machen. Und auch mit dem Spiegel und das Ganze steht ja auch nochmal drin, ne, dass die sich da ja auch immer noch da mit rühmen, wie toll sie doch ihre Berichterstattung da war. Und ich glaube, wir müssen uns auch echt nochmal dieses Republika-Panel angucken, wo es um den ganzen Kram ging. Ich habe aber irgendwas von gelesen, dass diese Anjoli, wie die heißt, dass die so Borderliner-Züge irgendwie über sich selbst beschrieben hat oder so beschrieben wurde. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall das auch eingestanden hat, meine ich. So, also, dass sie ja nicht eher so die Gewalttätige war in einer Beziehung oder so. Ja, es gab auf jeden Fall irgendwelche Ausschnitte, wo sie da irgendwie seine Wohnung zerlegt hat oder ihre eigene oder so. Weiß ich auch nicht mehr genau, aber ja, lieber nicht, das ist so hinten dran stellen, wenn wir es nicht mehr genau wissen. Aber ja, ich meine, und wo hat die darüber erzählt? Das war ja in ihrem komischen Sex-Podcast, den die irgendwie hat. Also so. Ja, ja, und dann brauchen wir irgendwie unsere Geschichte, die klar macht, dass wir ja so super Experten irgendwie sind für toxische Beziehungen oder was. Und da wurde das dann irgendwie zur Sprache gebracht. Und das ist ja auch eigentlich so gelaufen, dass sie das da zur Sprache gebracht hat, dann alle möglichen andere Leute, dieser ganze Aktivistenklicke drauf angesprungen ist und Konsequenzen gefordert hat. Und die hat dann ja dann irgendwie da ihre Klage eingereicht. Und das hatte ich auch bei irgendeinem YouTube-Rechtsanwalt irgendwie gesehen. Ich weiß nicht mehr, bei welchem. Da gibt es ja mittlerweile auch so ein paar auf Deutsch auch. Und der hatte halt irgendwie gemeint, dass man der halt sowieso keinen Strick daraus drehen kann im Sinne von Falschaussage, weil das, was sie ja im Endeffekt da behauptet hat, dass es eine Vergewaltigung gewesen wäre, das muss jemand nicht wissen. Also du kannst halt jemanden anzeigen und sagen, hier, diese Geschichte, die ich hier gemacht habe, ich bin vergewaltigt worden. Und wenn dann ein Gericht sagt, nee, das passt nicht auf den Bestand irgendwie Vergewaltigung, dann ist das aber trotzdem keine Falschanzeige quasi, weil du als normaler Mensch brauchst das nicht wissen. Na, also, das wäre jetzt nur falsch, wenn du dir jetzt irgendwelche Sachen ausdenkst, die nicht passiert sind. Aber es ist keine Falschanschuldigung, halt Sachen zu erzählen, die passiert sind und zu sagen, das war eine Vergewaltigung. Und dann sagt das Gericht, ja, diese Sachen, die du hier erzählt hast, die passiert sind, die zählen aber nicht als Vergewaltigung. Ne? Also das ist halt auch keine Falschaussage. Insofern ist Unschuldsvermutung, die hat hier doch also ist ja nicht bewiesen, dass sie die Unwahrheit gesagt hat. Ja, das muss auch gar nicht bewiesen werden. Weil das, was sie gesagt hat, ist halt keine, was da passiert sein soll, ist halt auch keine Vergewaltigung. Punkt. Ne? So, und also, ja. Es ist halt von vorne ein bisschen Käse und der Hauptpunkt ist aber, diese Leute sind überhaupt nicht einsichtig, ne? Das ist halt auch das und das, ja, es ist auch so durchgegangen, ne? Und ja, es läuft dann einfach so und Spiegel ist sich da keiner Schuld bewusst und die Brügger und ihr Mann sowieso nicht. Und ja, und so leben wir glücklich bis ans Ende unserer Tage. Und der Mockridge kann dann gucken, was er mit dieser tollen Erfahrung, die er da machen durfte. Und das ist ja auch so geil, ne? Das Vergewaltigungsding, was kein Vergewaltigungsding ist, das ist ja auch so unglaublich schlimm, weil was die Frau da durchmachen musste, ne? Aber das, was der Typ alles durchmachen musste, mit irgendwelchen Konfrontationen auf der Bühne und weiß der Teufel nicht, was alles für Sachen, das ist alles vollkommen okay, ne? Das ist alles vollkommen in Ordnung. Weil Privilegien und Penis und bla. Ja, also. Ja, und es gibt auch keine Cancel Culture bei Nein. Heino. Der hat sich nämlich von einem Comedian zum nächsten. Ja, der hat sich im Sat.1 Frühstücksfernsehen abfällig über Genderei geäußert, im Sinne von ins Gehirn geschissen oder so. War, glaube ich, die Formulierung. Ja, ja, so blau, blau, blau steigt der Balken an. Ja, ja, den haben sie ins Gehirn geschissen. Ah, nee, der hat ja gar nicht so einen Akzent. Nee, so, wir. Ich werde weiter lustig ist das Zigeunerleben singen. Das lasse ich mir von keinem Menschen abbringen. Da lasse ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut. Wie alt ist der 86er, hast du gesagt? Das habe ich in den 60er Jahren, in der Blütezeit des Beats, wieder populär gemacht. Oh, wie süß. Stück Kulturgut. Das darf sich gerne aneignen. Ja. Ich meine, klar, die Aussage ist natürlich ein bisschen drastisch, aber kann ich durchaus unterschreiben. Tja. Ja, das hat alles Frühstücksfernsehen, hat auf Kritik halt gesagt, ist uns egal. Der sagt halt, was er meint, finde ich auch ganz gut. Das hat alles Frühstücksfernsehen sowieso, wie, keine Ahnung. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal dieses Ding, wo sie da die Einzigen waren, die sich irgendwie vernünftig über dieses Nein-heißt-Nein-Gesetz irgendwie geäußert haben, wenn ihr euch noch erinnert. Das war auch im Frühstücksfernsehen. Außerdem haben die andauernd Anna Schneider irgendwie zu Gast im Frühstücksfernsehen, weil Sat.1 aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, ich habe keinen Fernseher. Guckt einer von euch Frühstücksfernsehen bei Sat.1 in letzter Zeit? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl zumindest, dass sie da nicht ganz so, also auf jeden Fall nicht woke unterwegs sind. Ja, aber der Sender selber scheint dann wohl irgendwas hier. Was war's? Ich guck nur das Telefonspiel, Hugo. Nein. Löscht Sendung. Und Konzert wird auf. Achso, das waren zwei verschiedene Dinge. Ja, die Sendung haben sie dann wohl doch irgendwie offline genommen, von Sat.1 Seite aus dann. Und ja, welches Konzert das jetzt war mit der Absage, kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern. Im Artikel hier. Das müssen sie irgendwo gut versteckt haben. Warte jetzt, demnächst bringt er noch hier so eher Gothic-Alben hier German Recordings raus. Und dann so, mit so Coverversionen von bekannten Songs. Eigentlich sollte Johnny Cash. Eigentlich sollte Heino am 12. Oktober in der Schweiz auftreten, doch Partyveranstalter Rito Hanselmann will das Heino-Engagement noch einmal überdenken. Der richtige Kulturkämpfer angerufen, ja. Unsere Partys stehen allen Menschen offen und ich setze auf Respekt und Toleranz. Ja. Das ist aber die Botschaft, die mir wichtig ist. Aber die Partys stehen allen offen. Wahrscheinlich darf er hingehen, um sich politisch korrekt schulen zu lassen. Tja. Ich habe mich heute verletzt. Ach nee, nee, das war nicht. Das war jetzt schon von der Übersetzung mit dem Übersetzungstool, ja. Aber das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn das auch Songs kann, so, dann bist du auch arbeitslos, Mars. Dann spielen wir ja. Dann ist vorbei. Spielen wir hier Johnny Cash Host persönlich ein. Das wird dann auch besser als dieses, was ich ja immer noch sehr mag, hier die Heroes-Variante von David Bowie auf Deutsch. Da sind auch so ein paar komische Aussprachen drin, aber. Du kannst alles haben, mein Kaiserreich aus Dreck. Ja, das wird wunderbar. Ja, die Grünen Berlin. Ja, bis damit das nicht mehr aufzusingen ist, okay. Kommen wir von Men in Black zur Women in White. Oder Oka, oder was das hier ist. Und die Bundesfrauenministerin Lisa Paus begrüßt die Teilnehmenden auf der Frauensternchen-Konferenz. Vielleicht ist Flieder, ist das, glaube ich. Das ist die Reste von dem Lila, von dem Feminismus damals. Ein politisches Gremium nur für Frauen ist keine Selbstverständlichkeit. Dass Frauen sich politisch engagieren, ist richtig und wichtig. Dafür kämpfen wir jeden Tag. Ja, und dieses hier ist rumgegangen bei Twitter. Dreimal dürft ihr raten, was die Hauptanmerkung war. Keine Ahnung, Hashtag so white? Nee, die Anmerkung war, es ist eine Frauenkonferenz. Was sind denn Frauen? Warum ist da ein Sternchen? Warum so, Teilnehmenden ja. Und nicht Teilnehmerinnen? Was ist eine Frau? Ja, genau, das kommt sind da nur Transfrauen zugelassen. Ja, wobei ich mir aber denke, na, das kam natürlich alles so aus der Feministen-Bubble, den ich da ja teilweise auch folge bei Twitter. Aber an der Stelle muss ich halt ganz ehrlich sagen, liebe Leute, ein politisches Gremium für Frauen ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, das verbietet sich eigentlich. Also, wir brauchen keine politischen Gremien nur für Männer. Wir brauchen keine politischen Gremien nur für Frauen. Wir brauchen kein Frauenministerium. Dass Frauen sich politisch engagieren, ist richtig und wichtig. Ja, und dafür braucht es aber keinen Raum, wo die unter sich sind und nur irgendwie ihre eigenen Stimmen hören und irgendwie die radikalste Position dann also da in sämtliche Parteien getrieben wird. Also sorry. Wird es da nicht was Individuelles für jeden geben? So einen eigenen, persönlichen Jesus? Ja, wahrscheinlich. Ja, na also, wenn ihr euch da über irgendwas aufregen wollt, dann regt euch drüber auf, dass das da so ein... Aber das wollt ihr ja, ne? Das sind ja die Schutzräume, was ich auch so ein bisschen kritisieren möchte an der Stelle mal, diese Formulierung vom Schutzraum immer. Ist nämlich aus meiner Sicht so ein Variablenbezeichner, wo man erstmal dann erklären muss mir, was denn jetzt damit gemeint ist, weil da gibt es sicherlich Dinge und das wollt ihr ja dann auch, dass man an diese Dinge denkt, die da sinnvoll sind, Umkleidekabinen oder so, aber es ist jetzt auch nicht alles ein Schutzraum, ne? Also nur weil ihr da irgendwie meint, dass ihr da zum Beispiel diese Geschichte hier ist auch ein Schutzraum, könnte man auch Schutzraum nennen, ne? Das ist unser Safe Space, wo wir ohne dass irgendwelche Männer sagen, ja, nee, ihr müsst auch mal an andere Sachen denken, als nur an das, was ihr wollt. Ne? Sie so anti-Schwupp-mäßig, wie bei dieser Spruch, Feminismus, das, was wir wollen, ist die Definition von Feminismus. Ne? Weil Gleichberechtigung wollen wir ja sowieso, hat sie gemeint, aber das reicht uns ja nicht. Oder solche Sachen, ne? Also aus meiner Sicht. Das müsste man halt auch nochmal dazu sagen. Immer dieses, wir sagen einfach Schutzraum und damit ist es alles erklärt. Ne? Also das kann man meinetwegen, wenn man jetzt so ein Soundbite hat, kann man das mal machen. Aber wenn man das so ein bisschen ausführen kann, dann sollte man da doch über diesen Begriff Schutzraum mal ein bisschen hinauskommen und mal sagen, was man damit jetzt genau auch meint. Ja, Schutz vor Widerrede. Ja. Schutz vor Argumenten, vor Ungehörten. Unter Umständen so. Schutz vor der Wahrheit, natürlich. Vor der bösen Realität. Die Realität, oh mein Gott, Realität. Ja. Ja, weil wir alle auch Frauen hassen und wollen, dass die leiden und sie an den Rand der Gesellschaft drücken wollen. Deswegen verbaut ja auch der NDR Info solche Scherkacheln hier von Lampedusa, wo eine Frau mit ihren Kindern drauf abgebildet ist. Und wenn dann jetzt hier kommt ein Kommentar darunter. Wir haben sie aber engagiert von Agentur, oder nicht? Der schreibt, komischerweise hat man in den Medien nur lauter Männer ständig gesehen. Und der NDR Info, die das hier getweetet haben, antwortet darauf, Hier auf dem Bild sind es jedoch eine Frau und drei Kinder, wie man sehen kann. Und dann gibt es hier den vollen Ausschnitt des Bildes, wo man dann hier ausschließlich Männer sieht. Und nur nicht in der Ecke, die man da rausgekattet hat, um sie uns als Scherkachel zu geben. Oh, Männer wegschneiden. Das ist ja so ein bisschen wie damals, wo sie die Schwarze weggeschnitten haben auf diesem Klimafoto, ne? Mit der Neubauer und ihren Freundinnen und so eine Schwarze, okay. Dabei, die war rechts außen und die haben sie auch weggeschnitten. Ne? Ja, ja. Tja, wie wär's mit einer Quote? Ja. Eine Lampedusa-Quote, ja. Ja. 50-50. Die ist noch keine Feministin gekommen, ha? Ehe auf Lampedusa nicht 50-50 ist, darf keine Frau mehr rein, oder wie? Lampet USA. Ja, und auch in Hannover werden die Frauen jetzt geschützt. Hannover benennt Platz in Linden. Linden, für die Leute, die Hannover nicht kennen, das ist sozusagen das Kreuzberg von Hannover, so muss man sich das vorstellen. Und da wurde ein Platz nach der getöteten Mahsa Amini benannt, weil ist ja relevant. Ne? Wir wissen ja die ganzen Leistungen, die Frau erbracht hat. Lass mich raten, wer hat sie getötet? Ihr Partner oder ihr Ex-Partner? Nee, der Staat. Nee, Revolutionsgarden. Ja gut, das ist noch was anderes. Das ist ja dann irgendwas. Genau, die ist ja vor einem Jahr gestorben und hat seitdem schon die gesamte Weltgeschichte durcheinander gebracht. Wir erinnern uns ja, im Iran hat sich ja alles geändert. Ne? Da ist die Demokratie jetzt eingezogen. Ja, und vor allem vorher gab es auch das Problem gar nicht. Ne? Also diese ganzen Leute, wie zum Beispiel hier die Diskriminierungsexpertin, die hier in Deutschland super schlaue Studien darüber schreibt, wie diskriminierend wir hier sind, vor allem gegenüber Muslime. Ne? Die ist ja regelmäßig im Iran. Da hatten wir ja auch diesen Republika-Talk von ihr uns mal angeschaut, wo sie da uns von ihrer letzten Iran-Reise erzählt, von der sie gerade zurückkam, nachdem sie sich zur Republika setzt und uns dann wieder erzählt, wie schlimm hier in Deutschland alles ist. Ne? Und das war ja auch vorher alles gar nicht, weil sonst hätten ja so Diskriminierungsexperten uns das bestimmt schon erzählt, dass da Leute diskriminiert werden im Iran. Ne? Aber das ist alles erst jetzt seitdem halt gekommen. Und da können wir uns jetzt endlich mal drüber aufregen. Und wir können uns auch nicht über die ganzen anderen Sachen da aufregen, die da sind, die ganzen Männer, die da im Iran schlecht behandelt werden, die Homosexuellen und so. Ne? Weil es ist ja nur Frauen. Es sind ja immer zuerst die Frauen und nur die Frauen und eigentlich auch, ne, auch zuletzt nur die Frauen und wie wir ja immer wieder hören. Das ist ja das Einzige, was zählt. Ne? Und und das haben wir jetzt hier auch wieder. Und überlegt hat sich das ein gewisser Thomas Ganzko, den ich sogar noch kenne, weil ich war ja mal in der Piratenpartei und in Hannover und das ist jemand, den ich da intensiv kennengelernt habe, also jemand, über den ich euch schöne Geschichten erzählen könnte, aber gut. Der hat den Antrag da eingebracht im Bezirksrat und das ist auch der einzige da im Bezirksrat von den Piraten noch, den es da noch gibt, weil mit den Piraten ist ja nicht viel, aber für den Bezirksrat in Hannoverschen Kreuzberg, dafür reicht's noch. Und da kann man dann solche Anträge bringen, weil andere Dinge gibt es ja nicht zu tun, ne? Schulen oder so, was der Bezirksrat ja macht, Schulausstattung, solche Dinge. Das ist, glaube ich, alles gelöst, auch so Müllabholung oder irgend sowas, ne? Irgendwie was mit den Straßen, dass die irgendwie nicht gut befahrbar sind oder so, Radwege, solche Dinge. Mir wäre es einfach lieber, wenn da eine klare Benennung stattfinden könnte, wenn wir uns schon irgendwie an solchen ausländischen Konflikten beteiligen, über solche symbolischen Gesten, dann könnten wir doch sagen, irgendwie Tag des Augustaufstands gegen das fundamental islamische Mullah-Regime im Iran oder so. Also so, dass man die Straße irgendwie damit verknüpft, was da getan wird. Auch Platz, ist ein Platz, der jetzt keinen Namen hat und einen Namen bekommt. Also es ist halt ein Platz auf so einer Straße und die Leute haben den bisher einfach den Straßennamen quasi dann als Platznamen verwendet. Und jetzt bekommt der Platz halt ihren Namen und außerdem sagt der Ganzko, dass das auch direkt durchkommen wird, weil ja an dem Platz auch keiner wohnt. Ist das nicht schön? Finde ich auch irgendwie so rückblickend. Auf Piratenthema war ja immer so Beteiligung von den Leuten und dass man nicht irgendwie so abgehobene Dinge irgendwie tut. Und hier freut man sich jetzt darüber, dass an dem Platz keiner wohnt, damit man den direkt umbenennen kann, damit man direkt die Symbolpolitik durchziehen kann hier. Kann man direkt kapern den Platz, ne? Ja, weil das ist doch die reine Symbolpolitik, weil was ich hier nämlich auch erlebe in Hannover, ich wohne ja in dieser Stadt und das erlebe ich zwar nicht in Linden, aber das erlebe ich Wenn ich mal in der Innenstadt bin, wo dann, was ist ja hier auch niedersächsische Hauptstadt, und da siehst du dann auch mal so Wollverschleierte, ne, die andere Seite da vertreten und die dann hier aus ganz Niedersachsen hier irgendwie anreisen, um im Gleichschritt irgendwelche Lieder da irgendwie zu trällern vom Hauptbahnhof, die da irgendwelche Leute da irgendwie feiern zu einschlägigen Feiertagen und solche Dinge, ne, also. Ja. Und die wohnen da dann, glaube ich, eher nicht in Linden. Also Linden ist auch ein bisschen divers auf jeden Fall, aber ich denke mal, diese Vollverschleierten, ja, die werden wahrscheinlich nicht an diesem Platz sich regelmäßig aufhalten. Und was wir halt auch haben, diese schizophrene Geschichte, und das ist jetzt hier der nächste Artikel, was zwar nicht Lass Deutschland mich ganz ist. kurz mal fragen, ob das mit der Benennung dieses Platzes, ist das nicht ein Politikum unter den Moslems oder so, dass irgendwie die Fundamentalisten das scheiße finden oder irgendwie sowas? Ich denke mal nicht, weil im Endeffekt ist das ja nicht. Noch nicht oder so. Also in Linden gibt es halt jede Menge Türken auf jeden Fall, aber das ist denen doch egal, wenn im Iran irgendwas mit Verschleierungszeug irgendwie Naja, ist. ja, vielleicht sind ja auch ein paar Perser dabei, denen ist das vielleicht nicht egal, ich weiß Aber nicht. der Ja, Teil der persischen Einwanderer sind ja Leute, die da abgehauen sind, 79, 80, weil sie eben nicht bei den Berten bleiben wollten. naja, und halt die, das hat man glaube ich letzte Woche. Die mit denen zusammengearbeitet haben und dann weg mussten, weil die Revolution ihre Kinder frisst, hier die Marxisten. Die sehe ich hier in Hannover auch hin und wieder mal auf dem anderen Platz stehen. Die gibt es hier auf jeden Fall auch. Ja, aber Kopftuchkram, ne? Das ist ja dieses schizophrene Ding. Weil es ist ja gleichzeitig, haben wir das da jetzt mal irgendwie gemerkt, dass da irgendwas schiefläuft, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem noch ein feministisches Symbol, an dem wir nichts auszusetzen haben, weil Kultursensibilität und Frauenrechte und so weiter. Und deswegen bauen wir jetzt in Großbritannien einen riesigen Kopf einer Frau mit einem Hijab und nennen es Kunst. Ich nenne es Raumnahme in irgendeiner Form oder sowas. Machtdemonstration würde mir in den Sinn kommen. Wenn du ein Stück runterscrollst, dann kommt unten nochmal ein Foto, wo man es halt direkt das Gesicht von dieser Statue sieht und dann mal vielleicht, also wir haben, ja genau hier. Also, man konnte ja eben sehen, die ist deutlich, deutlich größer als die Künstlerin, die daneben steht beim Durchscrollen. Da ist ein Spruch auf der Basis, die Stärke des Dschihads. Ja, genau. Warum ich Hijab und Dschihad immer durcheinander bringen, weiß ich auch nicht. Die Stärke des Hijab. Es ist das Recht einer Frau, geliebt und respektiert zu werden, was auch immer sie auswählt, um sich zu kleiden. Ihre echte Stärke ist in ihrem Herz und ihrem Hirn. Lol. Ja. Also meine Warum Güte. bezahlt ihr, dass der so ein riesen Ding baut und dann unten einen Kalenderspruch da rein ätzt? Die Stärke liegt im Herzen und im Gehirn. Jihab, danke, danke, Chrissy. Jihab, das passt Ich gut. finde schon den Anfang so toll. Stellt euch mal vor, hier Mittestudie, da wäre das irgendwie eine Abfrage. Die Stärke des. Nee, es ist das Recht des Mannes, geliebt zu werden und respektiert zu werden. Stellt euch mal vor, das wäre eine Frage in der Mittestudie. Da würden sie doch sicherlich, wenn da irgendwie Leute sagen, ja, das ist ein Recht. Das ist ein Recht, geliebt zu werden. Das ist Also. so lächerlich. Ein Recht, geliebt zu werden, ist vollkommen lächerlich. Respektiert, okay, da kann man noch sagen, okay, Kommt man auch sollte an, halt was die damit menschlich meinen. miteinander Kommt umgehen. damit an, was sie damit meinen. Wenn sie mit respektiert meinen, die Fresse zu halten, das zu tun, was sie sagen, dann nicht. Na, wenn sie damit meinen, Nee, ich benutze Worte ja meist den so, Leuten wie sie erstmal eigentlich wohlgesonnen gemeint zu waren. sein und sie nicht unfair zu behandeln oder so und nicht rumzuschubsen, dann ja, aber nicht, wenn sie damit meinen, und das meinen viele Leute ja, wenn sie sagen, respektiere meine Autorität, das so nach dem Motto, hier, hör auf meinen Scheiß und stell deinen Kram zurück und ich bin hier der King. Ja, ich finde das sehr subversiv, weil The Strength of the Hijab, das Sagen wir es mal so, das hat ja was damit zu tun mit der kulturellen Unterdrückung und der Dominanz des Islam im Alltagsleben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Spruch darunter, halt so nach dem Motto, ja, man darf die Leute nicht verurteilen, wenn sie einen Hijab tragen oder anders behandeln deswegen. Ja, das ist ja schon sehr subversiv. In dem Artikel kommt dann der Künstler nochmal hier zu Wort und sagt, nee, die Frauen mit Hijab, die brauchen mehr Sichtbarkeit in England. Mehr Sichtbarkeit. Und da muss man mit der Community zusammenarbeiten und so. Und das repräsentiert die Frauen islamischen Glaubens, die einen Dschihad tragen. Und weil das ein wirklich unterrepräsentierter Part unserer Community ist. Aber so ein wichtiger. Wie wäre es denn, wenn... Das ist wie so ein 1984-Monument. Unten steht was von irgendwie Rechten und sie wählt und so. Und oben ist halt ein aufoktroyiertes Kleidungsstück auf dem Kopf von der Figur. Es ist einfach nur... Müsste eigentlich, wenn wir in einem logischen System wären, müsste sich das Ding zusammenfalten und aufhören zu existieren. Ja. Auflösen im Raumzeitkontinuum oder so. In rosa Logikwölkchen. Ja, es ist der echte Cem Özdemir, nicht Parodie-Account oder so. Und der sagt, autoritär, antisemitisch und gewaltbereit, Doppelpunkt. Islamismus funktioniert oft wie Rechtsextremismus. Viele Linke und Progressive tun sich aber mit der Verurteilung schwer. Das ist unglaubwürdig und muss sich ändern, Ausrufezeichen. Uff, hat da jemand erkannt, dass es so nicht weitergehen kann? Oder was bedeutet dieses Rechtsblinken? Ich meine, wir wissen alle, dass er links abbiegen wird, aber ist ja schon praktisch eine Zeitenwende, dass er hier mit AfD-Forderungen um die Ecke kommt. Ja, und der Artikel bezieht sich scheinbar auf einen anderen Grünen aus dem Bundestag, der irgendwie Welt ein Interview gegeben hat oder so. Das richtig sehe. Wir brauchen nun Selbstkritik. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hier haben wir einen Erfahrungsbericht aus dem Kindergarten. Kindergarten, da geht man ja gerne hin. Moment, Erzieherin packt aus, plötzlich stand der ganze Clan vor dem Kindergarten. Wollen Sie mich... Clash of Clans, oder wie? War da der Sohn von unserer Familienministerin im Kindergarten? Oder? Wollen Sie mich f***en? Und verpiss dich, du alte Schlampe. Solche Sätze müssen Lehrer und Lehrerinnen in deutschen Schulen ertragen. Durch den Kindergarten herrschen oft unfassbare Zustände. Das liegt auch am Migrationshintergrund vieler Familien, schreibt der Fokus hier, beziehungsweise Göran Schattauer. Ja, kein Scherz, die Informantin möchte anonym bleiben. Ach was. Sie hat bis vor kurzem in einer Einrichtung gearbeitet, deren Name nicht genannt werden kann. Der Grund ist einfach, meine früheren Kolleginnen haben Angst, richtig Angst. Keine von ihnen wollte den Mund aufmachen, weil das vermutlich böse Konsequenzen hätte. Ja, dann wird hier gesagt, es gibt halt Orte in Deutschland wie das Rhein-Main-Gebiet, Teile Baden-Württembergs, Ballungsräume Nordrhein-Westfalens und hier wird vergessen zu sagen Berlin, wo der Anteil von Kindern mit einem ausländischen Elternteil weitaus höher liegt als woanders, nämlich bei über 70% in Kindergärten. Moment, wo haben wir es hier? So, viele Kinder sind belastet durch Kriegs- und Fluchterfahrungen, ob sie aus Syrien kommen, aus Afghanistan, Irak oder Iran, so die Frau. Deutschland sei für sie ein fremdes Land, eine andere Sprache, eine andere Kultur, andere Regeln. Sich in dieser Welt, neuen Welt einzuleben, sei schwer. Die Kinder werden zu uns in Einrichtungen geschickt, ohne dass sie auch nur ein Wort Deutsch können. Die Eltern sprechen auch kein Deutsch. Viele Streitereien mit deutschen Kindern würden auf sprachlichen Missverständnissen beruhen. Wenn ich die Sprache nicht verstehe, weiß ich nicht, welche Regeln ich befolgen soll. Da wird getreten, geschlagen, gebissen. Sie nehmen anderen Kindern die Spielzeuge weg. Manchmal wandern die Sachen noch in den eigenen Rucksack und werden mit aller Kraft verteidigt. Oft geht es nur mit Zeichensprache und Bildkarten. Dann zeigt man ihnen, dass wir in den Garten gehen oder was sie anziehen sollen. Manchmal würden die Erzieherinnen auch zum Handy greifen, Google Translate, um irgendwas zu übersetzen. Dann nennt sie Beispiele. Wenn Mädchen und Jungen neu in den Kindergarten kommen, gibt es eine Eingewöhnungsphase. Dabei wird das Kind im Beisein eines Elternteils über mehrere Wochen hinweg Schritt für Schritt in sein neues Kita-Leben eingeführt. Die Eingewöhnungsphase wird von den meisten Eltern mit Migrationshintergrund nicht akzeptiert. Die Kinder sind einfach durch den Eingang geschoben worden, Tür zu, Eltern schnell weggerannt. Sie fühlen sich stark, weil sie hier in der Mehrheit sind. Die drehen den Spieß um, nicht wie man es in der Presse oft liest. Die bösen Deutschen beschimpfen Ausländer. Nein, hier ist es genau umgekehrt. Die Kinder im Kindergarten sagen bereits, du mir nichts sagen, du Deutsch. Von einer türkischen Erzieherin ließen sich die Kinder sehr wohl etwas sagen und von Männern, egal ob jung oder alt. Aber wir Deutschen sind meistens außen vor, gerade die Frauen. Sowas ist leider an der Tagesordnung. Ich bin von einem Vater bedroht worden, weil ich es gewagt hatte, ihn anzurufen und darum zu bitten, sein krankes Kind auszuholen. Man hatte mir angekündigt, man werde mich nachts erwischen. Einmal habe der ganze Clan vor der Tür des Kindergartens gestanden, die gesamte Familie mit 5 jungen Männern. Das war eine Drohgebärde. Wehe, du rufst nochmal an, weil das Kind abzuholen ist. Das System macht alle kaputt. Meine Kolleginnen werden oft krank. Das ist der hohen Arbeitsbelastung geschuldet. Und am Ende des Tages stehe man ausländischen Eltern gegenüber, die einem ins Gesicht sagen, man sei einfach nur zu faul, um seinen Job zu machen. Sie berichtet von einem Jungen, der andere Kinder gehauen, am Kopf hochgehoben und geschüttelt hat. Solche Gewalttaten hätten den Rest der Gruppe verunsichert und verängstigt und auch Eltern beunruhigt. Die negativen Auswirkungen auf das Klima im Kindergarten waren unübersehbar. Viele Erzieherinnen und Erzieher haben nicht mehr die Geduld, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die durch Kinder mit Migrationshintergrund entstehen. Ihre Toleranz ist aufgebraucht. Wofür machen wir das, wenn der Dank von der anderen Seite eh nicht da ist? Ja, super, läuft, oder? Läuft doch in Kindergärten, Leute, in Kindergärten. Kindergärten. Und das sind die Leute, die irgendwann mal in unserem Wertesystem sich einpassen sollen, die schon im Kindergarten es nicht schaffen, irgendwas sich irgendwie zu integrieren. Wo war das jetzt? In Berlin auch? Oder? Das sagen sie nicht. Ich denke mal halt, um die Quelle zu schützen. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob man sich das unbedingt alles so gefallen lassen muss, aber solche Sachen können schon passieren. Ja, aber was willst du denn machen? Willst du für deinen beschissenen, was weiß ich, was bringt so ein Erzieherinnenjob? 2-1 netto, 2-2, keine Ahnung. Willst du dafür deine körperliche Unversehrtheit aufs Spiel setzen? Oder machst du dann lieber, was die drei Männer sagen, die da stehen? Kannst du das Kind wieder abmelden? Es geht um die Erzieher. Und dann ja, nachts lauern, du lässt das Kind abmelden und dann wissen die aber, wer du bist und wo du wohnst vielleicht. Ja, die hatten ja hier auch so Storys da drin von der Corona-Zeit, wo sie die da eigentlich gar nicht hinbringen hätten dürfen und die Eltern bringen die einfach vorbei und es ist ihnen scheißegal. Und dann haben sie ja, das fand ich auch heftig, irgendwie von wegen so, ja, und dann habe ich den Vater angerufen und gesagt, du musst dein krankes Kind abholen und dann hat er mich irgendwie beleidigt. Und ja, ich lache jetzt, weil es so grotesk einfach ist, weil auf so eine Idee überhaupt erstmal zu kommen. Ja, dein krankes Kind kann ja nicht im Kindergarten sein und dann irgendwie meint man, dass dann irgendwie derjenige böse ist, der einem das sagt, oder wie? Also, was stimmt mit diesen Leuten nicht? Die leben in einer gewissen gesellschaftlichen Hängematte. Sie wissen, dass sie keine Widerworte bekommen, weil die Leute A, Angst vor ihnen haben und B, wenn das nicht reicht, können sie jederzeit die Rassistenkeule auspacken und eine Existenz vernichten, wenn sie das möchten. Natürlich funktioniert das. Ist wie eine Mafia im Endeffekt. Ja, diese Drohungen sind natürlich unangenehm. Ich glaube nur persönlich nicht so richtig, dass sie das machen, so jetzt so machen würden, weil dann ist die Erzieherin weg und dann betreut auch keine mehr. Das hat Samuel Paty sicher auch nicht gedacht. Ja, sicher. Man kann also wir warten, bis der erste Kopf irgendwo liegt? Oder wollen wir jetzt sagen, wer seine Kinder halt nicht vernünftig integriert, der hat hier keine Zukunft. Und die Expertin, die sie am Ende hatten, war auch komisch. Riedel, ich kenne solche Berichte und will sie auch nicht kleinreden. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass aufgrund der teilweise drastisch bemerkbaren Fachkräftemangels Kindertagseinrichtungen ohnehin bereits in vielen Fällen an ihren Limits sind und die Sprachbarrieren hier allenfalls verschärfend hinzukommen. Die Expertin weiter, wichtig ist, den Erzieherinnen und Erziehern den Rücken zu stärken, zum Beispiel durch die generelle gesellschaftliche Aufwertung des Berufs, aber auch durch Fortbildung zu interkultureller Kompetenz, um solchen Situationen souverän und reflektiert begegnen zu können. Wenn der Person auf die zutritt, tief durchatmen, die Arme ausbreiten und sagen, alles wird gut. Ja, und der Oscar wirft halt auch noch ein, wenn du eine Religion hast, die dir sagt, die ganze Welt gehört dir und du darfst jeden unterjochen, der anders glaubt und darfst den zu deinem Sklaven machen und der ist dreckig, weil du bist sauber, das könnte halt irgendwie auch so im Hinterkopf mitschwingen, ne? Tja, genau, bei den Kindern. Ja, wenn man sich wehrt, dann muss man es wahrscheinlich frühzeitig machen, ne? Irgendwie, wenn man sich schon 10-mal hat einschüchtern. Dann hätten wir uns vor so circa 6 Jahren wehren sollen. Ja, ich meine ja die jeweilige Erzieherin da jetzt. Was willst du denn da machen? Was willst du denn wirklich machen? Du kriegst ja, abmelden, wegen Drohung und Polizei einschalten. Was denn sonst machen? Ja, die drohen doch mit Gewalt, oder nicht? Also. Ja. Ja, kann man da was gegen machen, dann kriegen die mal eine Ansage wenigstens. Also ein bisschen, was kann man ja machen? Und wenn dann, wie gesagt, frühzeitig. Das ist wahrscheinlich genau das Problem, dass das eben nicht passiert, dass dann immer irgendwie heißt, oh ja, der hat eine schwere Kindheit und dies und das, nehmen wir mal zurück irgendwie, ist ja nicht so schlimm mehr im Nachhinein. Ne? Ja, ja, aber das Problem liegt daran, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Und eben, an der und endlich Kompetenz. Die Tugung für Nachschub, was Einwanderung angeht. Genau. Ne? Die Fremdsprachenkenntnisse, die sind nicht so wichtig, die kommen nur erschwerend hinzu. Das ist nicht das Kernproblem. Mhm. Genau, dass man die Beleidigung am Ende gar nicht richtig versteht und Drohung kommt erschwerend hinzu. Oh Mann. Ja, der Deutschlandpakt, Leute. Wir schließen einen Suicide Pact. Nee, einen Deutschland-Pakt. Müssen wir wieder unterhaken? Ja, fuck. Ich will nicht mehr unterhaken, ja, du Scholz. Mit den Piraten, ey. Ja, Deutscher Bundestag, Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik. Ich fahre ab. Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik, irreguläre Migration stoppen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte die Platzwechsel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor 2 Wochen hat hier an dieser Stelle der Bundeskanzler in einer Generaldebatte ein großes Wort in den Mund genommen. Er hat vom Deutschlandpakt gesprochen in der Mitte dieses Parlaments. Ich habe ihm direkt darauf geantwortet, dass wir zur Verfügung stehen, die größte aktuelle Herausforderung der Zeit, die Migrationskrise in einem Deutschlandpakt mit ihm zu bewältigen. Seitdem ist allerdings nichts unternommen worden, um diese Worthülse mit Leben zu erfüllen. Und deswegen bekommen Sie heute unsere Antwort. Den Deutschlandpakt zum Stopp der irregulären Migration, meine Damen und Herren. Es ist übrigens nicht verständlich, warum das jetzt in Teilen von Ihren Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld kritisiert worden ist. Die Öffentlichkeit, sie hat ein Recht darauf zu erfahren, was in einem Deutschlandpakt vereinbart werden kann zum Stopp der illegalen Migration. Und deswegen lassen Sie mich auch zu Beginn dieser Debatte sagen, ein Deutschlandpakt beinhaltet nicht das, was Sie gerne unter sich beschließen wollen. Ein Deutschlandpakt beinhaltet das, was notwendig ist von Ihnen alleine blockiert wird. Das ist ein Deutschlandpakt. Wir bieten Ihnen an, dieses Thema mit uns zu lösen, weil es sonst zu einem gesellschaftlichen Großkonflikt sich entwickeln kann. Die Asylzahlen, sie steigen, die Kommunen sind überlastet, die gesellschaftliche Akzeptanz, sie schwindet. Wenn das die Analyse ist, wenn das die Grundlage ist, dann kann man daraus einen Konsens bilden. Wir sind bereit, auf dieser Basis einen Konsens mit Ihnen zu finden. Applaus Unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck hat es am Wochenende eindrucksvoll formuliert. Wörtlich hat er gesagt, die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, um den Kontrollverlust, der öffentlich eingetreten ist, zu beheben. Meine Damen und Herren, also lassen Sie uns neue Maßnahmen vereinbaren. Die sichere Herkunftsstaatenregelung, sie wird von den Grünen im Bundesrat blockiert. Die Grenzkontrollen nicht nur zu Österreich, sondern wir können sie auch zu Polen und Tschechien machen. Und wir stoppen die freiwilligen Aufnahmeprogramme. Frau Ministerin, hören Sie auch bitte auf, das Außengrenzverfahren in Europa zu torpedieren. Sie sind der Grund, warum es nicht besser geht hier mit der Steuerung der Migration. Der Grund wegen mir, dass es nicht weitergeht. Aber die Ursache für diesen ganzen Unsinn, Dobrindt, der liegt bei euch. Das habt ihr verbrochen. Und deswegen... Auch hier, die können so lange rechts blinken jetzt vor wichtigen Landtagswahlen oder von der kommenden Wahl, wie sie wollen. Ich weiß, dass auch Dobrindt links abbiegen wird. Das ist alles leeres Geschwätz. Nein, keine Fake News, sondern das sind die Worte der Bundesinnenministerin. Ich habe sie noch genau im Ohr, Frau Bundesinnenministerin. Sie haben den Asylkompromiss auf der einen Seite in Europa gefeiert, auf der anderen Seite haben Sie sofort angekündigt, ihn über das Europaparlament zu torpedieren. Sie sitzen auf der europäischen Ebene nicht im Triebwagen, sondern Sie sitzen im Bremshäuschen. Das ist doch die Wahrheit an der Stelle. Gestern hat das Europäische Parlament die Verhandlungen abgebrochen, weil die Bundesregierung, Sie, Frau Ministerin, die Einigung zur Krisenverordnung blockiert. Die Krisenverordnung ist aber notwendig, damit wir Migranten in den Einrichtungen an den Außengrenzen unterbringen können, damit man Standards anpassen kann. Sie sind diejenige, die anstatt Vernunft walten zu lassen, anstatt Solidarität walten zu lassen, diese Entscheidungen in Europa blockieren. In Europa ist Frau Faeser bei der Migrationspolitik kein Zugpferd, sondern Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise. Das ist die Situation. Die gleiche Partei, die letzte Woche gegen eine Rücktrittsforderung an Frau Faeser gestimmt hat. Ich erinnere daran. Aber hier, wenn man ja nur... Ja, Worthülsen ist echt schlimm. Widert sich dann schon an, wa? Ja. Ja, der, ich weiß nicht, wer das war, der Hekaron, glaube ich, im Chat, der gesagt hat, Zusammenfassung, die Union steht der Regierung zur Verfügung. Und sie bückt sich noch und hat sich gewaschen. Ja, genau. In der Vergangenheit, Frau Ministerin, Sie haben in der Vergangenheit die Pull-Faktoren weiter ausgeweitet. Sie haben mit Ihrem Chancenaufenthaltsgesetz, mit Ihrer Expresseinbürgerung, mit Ihrem Streichen des Wortes Begrenzung auf dem Aufenthaltsgesetz neue Pull-Faktoren gesetzt. Und damit das noch nicht Beweis genug ist, sehr geehrte Frau Ministerin, ist heute zu lesen in den Medien, dass Sie jetzt überlegen, den Familiennachzug weiter auszuweiten. Das ist keine Politik, die bremst. Das ist eine Politik, die illegale Migration antreibt und fördert. Ja, das sieht man so wohl, das hat ja eh keiner geglaubt. Ne? Und sehr geehrte Frau Ministerin, wenn Sie jetzt den Eindruck erwecken wollen, übrigens auch gestern in einer Fernsehsendung, dass Sie ja bereit sein, mehr zu machen, aber mit dieser Koalition ginge das eben nicht. Dann sage ich Ihnen hier noch mal eines. Wir stehen zur Verfügung. Dann lösen Sie sich endlich vom grünen Gängelband und machen Sie einen Deutschlandpakt, der mit uns möglich ist, um die illegale Migration zu begrenzen. Dankeschön. Nächste Rednerin für die Bundesregierung, die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Oh je. Unsere Heimatministerin, juhu. Die hessische Spitzenkandidatin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr verehrte Gäste, liebe Union, sehr geehrter Abgeordneter Dobrindt, ich hatte eigentlich vor, am Anfang meiner Rede zu loben, dass Sie endlich mal was auf den Tisch legen, statt diese Sprüche zu machen. Aber Ihre Rede hat leider wieder genau das Gegenteil gemacht, nämlich nur angeheizt in der Debatte. Und ich halte das angesichts der Lage für unangemessen. Ich will das ganz deutlich sagen. Hey, hey, hey, du bist hier nicht für gutes Wetter oder so. Du hast einen Job, Nancy. Den machst du nicht. Du machst das Gegenteil. Denn ja, die Herausforderungen in der Migrationspolitik sind große. Und deswegen wollte ich eigentlich dafür loben, dass Sie mal was vorlegen, statt in der Presse irgendwas zu tun. Und ich werte das, Herr Dobrindt, Sie haben es auch am Anfang gesagt, Sie müssen erst mal zuhören, Herr Spahn. Wir haben ja gestern eine muntere Diskussion dazu gehabt. Vielleicht hören Sie mir einfach heute mal zu. Sie haben am Anfang Ihrer Rede gesagt, und das nehme ich sehr wohlwollend auf, dass Sie die ausgestreckte Hand des Bundeskanzlers Olaf Scholz zum Deutschlandpakt annehmen, um die irreguläre Migration zu bekämpfen. Ich werte das als gutes Zeichen, meine Damen und Herren. Und ich habe mit großem Interesse in Ihrem Antrag gelesen, ich will das auch noch mal sagen, dass Sie von substanziellen Lösungen dort reden, auch wenn ich daran erinnern möchte, dass Union-Innenminister in den 16 Jahren eben keine substanziellen Lösungen vorgelegt haben, meine Damen und Herren. Deswegen sollten Sie ein bisschen bescheidener sein in dieser Debatte. Viel wichtiger ist mir was anderes. Wir haben als Demokraten eine Verantwortung für unsere Demokratie. Gehen Sie nicht weiter auf dem Irrweg, Wahlkampf auf dem Rücken von Menschen zu machen, die vor Krieg und Terror bedroht sind, meine Damen und Herren. Hallo, es geht hier nicht um Wahlkampf, Nancy. Es geht darum, dass tausende Menschen in Lampedusa anlanden jeden Tag. Nancy, hallo. Aber wenn wir die nicht nach Deutschland holen, dann schadet das unserer Demokratie. Mhm. Genau, bitte kein Wahlkampf, Frau Spitzenkandidatin in Hessen. Mhm. Ja, ob das Gerede, Herr Fraktionsvorsitzender Merz, von Sozialtouristen aus der Ukraine oder das Remake der Obergrenze von Herrn Söder, all das ist Populismus pur und stärkt nur die Rechtsextremen. Ihr seid doch... Eine Obergrenze ist Populismus und stärkt nur die Rechtsextremen, deswegen machen wir die nicht. Wofür bezahlen wir dich genau? Oder ich will Markus Söder selbst zitieren, der einmal gesagt hat, du kannst ein Stinktier nicht überstehen. Ach, Söder labert doch jeden Tag ein anderes Zeug. Fehler, nicht noch einmal einfache Lösungen zu präsentieren, obwohl es die nicht gibt, meine Damen und Herren. Einfache Lösungen. Ja, das sind die einfachen Lösungen. Im Gegensatz zu den nicht einfachen Lösungen wie... Wir holen die Leute her und gucken dann mal, wo wir die unterbringen und gucken dann mal, jo, was wir mit denen weitermachen und gucken wir dann mal, ob wir die wieder loswerden, wenn sie hier nicht bleiben dürfen und gucken wir dann alles mal. Ja, wir schaffen das, ja. Genau, die Kommunen sind dazu gesetzlich verpflichtet, die unterzubringen. Also Problem gelöst. Ne? Ich habe von Tiefgaragen gelesen, ich habe von Trauerhallen gelesen. Und natürlich die obligatorischen Turnhallen, in denen eigentlich Jugendliche Sport treiben sollen. Läuft, Frau Faeser, ist unkompliziert, ich verstehe schon. Nee, das ist kompliziert, aber ist ja richtig. Unkompliziert wäre ja falsch. Das ist ja das Ding. Die Verfahren da bei denen zu machen, das ist ja unkompliziert und deswegen ist es falsch. Die Grenzen zuzumachen, gnadenlos die Grenzen zuzumachen. Ja, einfachen Antworten. Das ist die einfache Lösung, die man jetzt ergreifen muss. Und wer was anderes macht, will keinen Schaden von diesem Volk abwenden oder von diesem Land. Ja, EU auch, ne? Ist dann das Problem. Ja gut, da gehört sowieso ausgetreten, nachdem sie jetzt gesagt haben, man darf jemanden an der Grenze nicht abweisen eigentlich. Die können ja, außer wenn es ein Russe ist, dem darf man alles abnehmen, sogar die Zahnbürste. Meine Damen und Herren, ich will über das reden, was Sache ist. Über 200.000 Asylanträge wurden in diesem Jahr bis August bereits gestellt. Derzeit leben etwa mehr als 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland, die Sie übrigens mit keinem Wort hier erwähnt haben. Zudem hat die Bundespolizei bis einschließlich Juli 56.052 unerlaubte Einreisen nach Deutschland verzeichnet. Und die letzten Zahlen zur Schleusungskriminalität. Die Bundespolizei hat bis Ende Juli diesen Jahres ca. 1.300 Fälle mit 1.400 Schleusern festgestellt. Eine Frage. Normal bezieht ihr Sozis euch bei jedem gesellschaftlichen Problem auf die Dunkelziffer. Du sagst mir hier nur, wie viele Leute aufgegriffen worden sind, Nancy. Das ist zutiefst unehrlich und erweckte mir den Eindruck, dass du uns bescheißen willst. Ja, wir sind auf allen Ebenen gefordert, irreguläre Migration einzuschränken. Und deshalb, meine Damen und Herren, arbeitet die Bundesregierung mit den Kommunen, mit den Ländern an echten, substanziellen Lösungen. Das heißt konkret, ich habe die Bundespolizei an den deutschen Außengrenzen, insbesondere zu Polen und Tschechien, mit mehreren Hundertschaften verstärkt. Und die machen erfolgreiche Schleierfahndung dort. Und mein Dank gilt den Beamtinnen und Beamten, die wirklich gute Arbeit leisten. Ja, Schleierfahndung im Inland. Das bringt uns genau gar nichts. Verschleierungsfahndung. Das heißt, wir karren die dann von da, wo wir sie aufgreifen, zum nächsten Verteiler. Und dann kriegt wieder irgendein 300-Seelendorf 20 neue. So einfach ist das. Das ist so dreckig. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Abgeordneten Polat? Sehr gerne. Sehr geehrte Frau Ministerin, auch im Hinblick auf den Antrag, der heute uns vorliegt, wird immer von irregulärer Migration gesprochen. Und ich glaube, Sie meinen damit die unerlaubten Einreisen. Aber ist es richtig, dass diejenigen, die unerlaubt einreisen, sobald der Asylantrag gestellt wird, dann eine Aufenthaltsgestattung bekommen und eben legal hier in Deutschland sind? Ist das nicht toll? Ist das nicht super? Ist das nicht eine super Frage? Das ist nicht ein totaler Own jetzt, so, jetzt haben wir die bösen Konservativen mal richtig geownt. Ja, Frau Ministerin, ist es nicht so, dass die Leute ein Recht darauf haben, einen Asylantrag zu stellen und dass solange wie der Asylantrag bearbeitet wird, die Leute dann quasi auch hier sich aufhalten dürfen? Das reicht uns nicht. Es reicht uns nicht, dass du unsere Version von illegal, nämlich irregulär, übernommen hast. Du musst nochmal gedemütigt werden, Nancy. Es ist einfach nur noch, sind die nicht in der gleichen Koalition? Naja. Ja, das war doch jetzt auch nicht gegen Nancy, sondern das war doch jetzt gegen die CDU. Das bedeutet doch jetzt quasi nur, ja, die sind ja eigentlich gar nicht illegal hier, weil die stellen ja ihren Antrag und dann sind sie ja legal. Ja. Die Leute können ja einreisen, wie sie wollen und sind dann trotzdem legal. Hahaha. Das hier ist Chewbacca. Warum sollte Chewbacca auf Endor leben? Weil es mal da einreisen. Die da kursieren von 300.000 auch nicht. Ja, Dunkelziffer gibt's nicht, Ja, seht ihr sie jetzt auf dem Bild hier, die Fragestellerin von eben, wie sie jetzt ihre Ärmchen verschränkt und ganz smack sich zurücklehnt und sich sagt, haha, Mic Drop. Den in Wahrheit sind die ja gar nicht illegal. Meine Damen und Herren, unsere Schleierfahndungen wirken und sind sehr viel effektiver, weil sie dazu führen, dass wir an vielen Stellen an der Grenze... Heißen die eigentlich Schleierfahndungen, weil die was verschleiern? Oder warum heißen die so? Hans-Martin Schleier, Entführung, RAF. Ja, ja, daher wird es auch kommen. Ja, das kommt daher. Das war ein Instrument, das man damals entwickelt hat. Grenze gleichzeitig Kontrollen durchführen können. Im Übrigen hätten wir die Datenlage auch sonst überhaupt nicht. Und meine Damen und Herren von der Union, wollen Sie jetzt eine sachliche Debatte oder nicht? Ist das nicht Social Profiling dann in der Schleierfahndung? Das deswegen habe ich meine Arbeit mit Polen und Tschechien verstärkt in der bilateralen Zusammenarbeit. Wir haben mit beiden Ländern gemeinsame Dienststellen. Wir arbeiten gemeinsam mit gemischten Teams aus polnischen und deutschen Polizeibeamtinnen und Beamten, mit Tschechien das Gleiche. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass dieser Tage mich die Berichterstattung aus Polen über Visaskandal besorgen. Deswegen bin ich mit meinem Innenministerkollegen in Polen auch im engen Austausch. Wir haben das im Blick, da können Sie sich drauf verlassen, meine Damen und Herren. Wir haben das im Blick, der Schaden ist fucking angerichtet. Ja. Wir haben das im Blick, ich glaube es einfach nicht. Ja, als wenn das reichen würde, vor allen Dingen. Ich kann von Hessen aus bis nach Russland gucken, oder wie? Und auch ein Wort zur Schleuserkriminalität. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Wir reden hier von Verbrechern, die für Profit Menschenleben aufs Spiel setzen. Die Bundespolizei befreit regelmäßig Männer, Frauen und Kinder aus entsetzlichen Lagen, lebensgefährlich eingepfercht, ohne Wasser, ohne Nahrung und mit kaum Sauerstoff. Dann legt die Schiffe von Sea-Watch doch still. Dann legt sie doch still. Nee, dir geht es jetzt wieder nur um irgendwen, der an der Grenze jemand im LKW über die Grenze schmuggelt. Aber genau das machen diese Schiffe auch. Mit eurer Unterstützung, mit eurem Applaus. Ihr findet das wahnsinnig menschlich, wenn die vor der libyschen Küste, 2 Kilometer vor der libyschen Küste, jemanden einsammeln und ihn dann quer übers Mittelmeer fahren. Ihr applaudiert und spendet und macht Häppchen für die Leute. Wir verhindern, meine Damen und Herren. Deshalb handeln wir, und dafür haben wir Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht. Eine operative Zentrale zur Analyse der Schleuserkriminalität bei der Bundespolizei. Eine neue Taskforce, die wir gemeinsam mit Polen und Tschechien gründen. Und wir schließen Strafbarkeitslücken. Das haben Sie übrigens auch nie gemacht. Wir weiten die rechtlichen Möglichkeiten aus, Schleusern ihren Aufenthaltstitel zu entziehen und sie auszuweisen. Und das ist wirklich wichtig, meine Damen und Herren. Auch da hat die Union übrigens nicht gehandelt. Und ja, zur Schleuserkriminalitätsbekämpfung kann es auch partiell notwendig sein, stationäre Grenzkontrollen durchzuführen. Unsere Maßnahmen wirken. Wir steuern und ordnen Migration, meine Damen und Herren. Wir unterstützen Länder und Kommunen substanziell mit Milliardenbeträgen. Wir haben Reformen auf den Weg gebracht, die wirken, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen. Wie oft habe ich das jetzt schon gehört? Wir haben irgendwas auf den Weg gebracht und das wirkt. Ja, es wirkt auch nur, dass die Wirkung ist, Inflation, es kommen immer mehr Leute, Inflation, ja, Unsicherheit, Verbrechen, Scheißdreck. Ja, aber die Zahlen werden nicht kleiner. Es wirkt. Jo. Unsere Zinszahlungen, wie der Preis schon gesagt hat, steigen, aber es wirkt alles, es wirkt. Es wirkt, ja. Es wirkt. Und ich wundere mich schon, Herr Dobrindt, also wenn ich das noch mal sagen darf, jetzt plötzlich kommen verbindliche Vereinbarungen, um irreguläre Migration und die Aufnahme geflüchteter Menschen zu reduzieren, und Sie reden von Europa. Ich hätte da was verhindert. Lieber Herr Dobrindt, ich war es in Europa, die für die Bundesregierung es geschafft hat, den historischen Durchbruch hinzubekommen, dass wir überhaupt eine Lösung Alter haben. Alter Schwede, ich seht auf mich. Der Robert hat die Energie gerettet und ich rette die Migration. Wir werden von einem Haufen Narzissten regiert. Das ist wirklich unappetitlich. Weg zu bringen. Das ist ja lächerlich, was Sie hier machen. Sie haben es nicht hinbekommen, wir haben es hinbekommen als Bundesregierung. Frau Ministerin, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen de Vries aus der CDU-CSU-Fraktion? Bleiben wir also bei den Fakten. Und ja, Herr de Vries, ich weiß ja, was Sie fragen wollen. Nein, die Bundesregierung verhindert keinen weiteren Trilog mit dem Europaparlament. Wir werden die Verhandlungen voranbringen, meine Damen und Herren. Schon seit Beginn des Jahres haben wir ein Gesetz zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren in Kraft gesetzt. Wir ermöglichen damit bessere und vor allen Dingen schnellere Entscheidungen, und wir entlasten Verwaltungsgerichte und das BAMF. Um Ausreisen konsequenter umzusetzen, sieht auch unser Koalitionsvertrag eine Rückführungsoffensive zu. Im Mai hat sich der Bundeskanzler mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten dazu besprochen. Und ich freue mich ja, dass Sie die Dinge im MPK-Beschluss vom 10. Mai sämtlich in Ihrem Beschluss aufgeführt haben. Wir gehen aber deutlich darüber hinaus, meine Damen und Herren. Wir haben im Anschluss intensiv mit den Ländern und Kommunen an zwei Gesetzesinitiativen gearbeitet. Mit den Erkenntnissen daraus haben wir ganz aktuell zur Verbesserung der Rückführung finalisiert. Jetzt geht die Ressortabstimmung los. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben heute Morgen auf den Startknopf gedrückt. Wir handeln also schon, wo Sui wir fordern, meine Damen und Herren. Die haben auf das Knöpfchen gedrückt. Wir haben auf den Startknopf gedrückt. Das war bestimmt der rote Notaus. Ja gut, also ziemlich viel Selbstbeweihräucherung am Thema total vorbei. Ja, ich meine, hier geht es auch eigentlich darum, einen Deutschlandpakt zu machen, alle gegen die AfD. Das ist doch der eigentliche Plan, den der Scholz hatte. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, auf jeden Fall keine Widerrede oder so. Das ist wahrscheinlich der Pakt. Aber das ist halt ein Suicide-Pact. Das könnte halt auch sein. Ja, es ist so ein Suicide-Pact, weil das sind ja die Leute, die den Pakt eingehen gegen die AfD und die zerfleischen sich gerade selber. Also ich meine, bis jetzt kam ja auch noch keine Zwischenfrage von der AfD. Ich glaube, die genießen das Schauspiel da gerade ganz gerne. Aber haben wir nicht sowieso schon einen Migrationspakt gemacht? Wofür brauchen wir denn jetzt so einen Suicide-Pakt? Vielleicht brauchen wir einen Migrations-Squad. Oder eine Taskforce. Die Avengers. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, über die Unterstützung, denn wir haben im Bundeskabinett vor ein paar Wochen sichere Herkunftsstaaten ausgewiesen. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert über Ihre Worte, Herr Dobrindt, nämlich die Republik Moldau und Georgien. Und das wird zu einer deutlichen Entlastung führen, weil 10% der Migranten. Ja, genau. Und was ist mit Marokko, Tunesien, Algerien? Warum sind die immer noch? Ach, weil die Grünen das nicht wollten. Zum Urlaub kann man gerne hinfliegen, aber Menschen dort leben zu lassen, das kann man denen nicht zumuten. Auch nicht, wenn sie unsere Großstädte irgendwie belagern. Geht nicht. Kommen also wird es schnelle Entlastung bringen, meine Damen und Herren. Deswegen, wir liefern echte, substanzielle Lösungen. Sie reden nur darüber, meine Damen und Herren. Und es wäre schön. Opposition, Regierung, Nancy. Wenn wir auch die CDU von damals, von Helmut Kohl in der Frage europäischer Errungenschaften ab und zu mal wieder hören würden, nämlich eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union, was der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl vorgebracht hat, ist die Offenheit unserer Binnengrenzen, meine Damen und Herren. Das müssen deshalb auch die Außengrenzen der EU gestärkt werden. Also, Menschen, lasst mich aus der Geschichte raus. Mit dem Mist, den ihr baut, habe ich nichts zu tun. Ich bin im Haus der Geschichte und das nicht umsonst. Die EU, die ihr euch vorstellt, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Das ist einfach, sie nehmen Bilder und interpretieren die halt neu. Helmut Kohl, ja, der wäre voll bei uns gewesen, dieses Land mit Millionen von Leuten zu fluten, die von Sozialhilfe leben. Da wäre der Kohl begeistert gewesen. Der wäre vorne gestanden, hätte Teddys geworfen. Echt, das ist so lächerlich, Faeser. Du belügst, du stehst da und du verziehst keine Miene dabei, deinen Souverän zu belügen. Diese ganze Rede ist im Endeffekt weglassen, täuschen und irgendwie. Ja, machen sich keine Sorgen, wir haben das schon im Griff, ne? Wir haben das im Auge oder so. Wir sehen das und unsere Programme wirken. Ja. Wirken. Das ist wirklich Endstadium. So, meine Damen und Herren, für die Ampel kann ich nur sagen, wir haben einen klaren Kurs in der Migrationspolitik. Fachkräfte gewinnen, Humanität leben, irreguläre Migration beenden. Wir schützen das individuelle Grundrecht auf Asyl auch vor Missbrauch. Und wir steuern und ordnen die Migration viel stärker als bisher. Damit sichern wir die Zukunft und den Zusammenhalt in Europa und in Deutschland. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also beim Steuern ist das wie mit Steuern. Bevor ne? ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Kollege de Vries aus der CDU-CSU-Fraktion. Frau Ministerin, angesichts Ihrer Performance in der Asylpolitik und auch Ihrem Umgang mit Spitzenbeamten möchte ich mich im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion verwehren dagegen, dass Sie Bezug nehmen auf Helmut Kohl. Das will ich einmal ganz deutlich sagen. Bravo. Und ich muss schon sagen, Ihre Rede hat sehr, sehr viel mit Realitätsverlust zu tun. Ich möchte von Ihnen mal wissen, die Asylzahlen sind angestiegen um 78% Stand August, im letzten Jahr um 48%. Sie explodieren förmlich. Wir haben Höchststand an illegalen Einreisen nach Deutschland. Was hat eigentlich Ihre Rede mit der Realität zu tun? Diese Frage möchte ich Ihnen mal gerne stellen. Und das Zweite ist, Sie sprechen von Maßnahmen der Bundesregierung. Was haben Sie denn substanziell vorgelegt in Ihrer Amtszeit, was in irgendeiner Form die unkontrollierte Einwanderung nach Deutschland begrenzt hätte? Das würde ich gerne mal von Ihnen hören. Und die letzte Frage ist, wie kann es sein, in einer solchen Situation, dass Sie einen Referentenentwurf in Ihrem Ministerium haben, der weiteren Familiennachzug nach Deutschland ermöglicht bei subsidiär Geschützten, ein Nachzug von weiteren 100.000 Personen. Sie wollen den Nachzug für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge mit ihren Angehörigen erleichtern. Sie wollen Identitätstäuscher einladen, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Das ist die Einladung zum Betrug. Und was hat das bitte mit Ihrer Rede zu tun, die Sie eben gehalten haben? Vielen Dank. Ja, Nancy Faeser, Rückfrage. Können Sie das Wort nochmal erklären? Das ist eine da, Realität. Nimmt sie Stellung? Mit einer Worthülse. Frau Ministerin, Sie dürfen erwidern. Dankeschön, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Abgeordnete de Vries, ich bin froh, dass ich noch mal die Gelegenheit habe, auch zu Ihrem letzten Punkt etwas zu sagen. Das wäre sonst von meiner Redezeit noch mal abgegangen. Nein, ich habe nicht vor, im Moment den Familiennachzug vorzulegen. Darum das noch mal ganz deutlich zu machen. Ich weiß, dass Sie Interesse daran haben, Dinge auch in der Presse zu steuern dieser Tage. Und Herr de Vries, das Angebot des Bundeskanzlers gilt. Ich habe Ihnen eben in 10 Minuten da. Also, das würde ja den Regierungsparteien nie einfallen, irgendwelche Dinge in der Presse zu steuern. Nein. Nein. Ja, und ihr schon gar nicht, oder bei Böhmermann oder so. Nein! Doch, na doch. Würden wir machen. Wie hieß dieses Machwerk dann noch neulich, diese Doku über das Regieren? Ja, oh ja, oh ja, ja. Dieses, wie toll das alles das ist. Das Regieren am Limit? Ja, so haben die nichts mit zu tun. Das kommt einzig vom Fernsehen, von den Journalisten. Das Interesse ist so groß. Daran haben, Dinge auch in der Presse zu steuern dieser Tage. Und Herr de Vries, das Angebot des Bundeskanzlers gilt. Ich habe Ihnen eben in 10 Minuten dargelegt, was wir schon alles getan haben. Zur Asylverfahrensbeschleunigung, zu verstärkten Grenzkontrollen, zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien, mit einer massiven Schleierfahndung an den Grenzen. Und was unsere Erfolge in Europa betrifft, die Ihre Innenminister weder von CSU, CDU je erreicht haben. Herr de Vries, Sie müssen auch einfach in dieser Debatte zuhören und Sachen auch annehmen, meine Damen und Herren. Diese Bundesregierung handelt, Sie reden nur. Ja, so viel dazu. Schon wieder dieser Blödsinn, wo man ja doch nur als Regierung handeln kann. Also, das ist ja eine komische Aussage. Ja, Sprechblase eben, wie erwartet. Und ich sage euch, ich sage es nochmal, die wird die Chuzpe haben, nach ihrer Niederlage als Ministerpräsidentenkandidatin zurück an ihr Pult zu gehen und weiter Innenministerin zu sein, als wäre nichts gewesen. Obwohl Umfragen momentan sagen, dass ungefähr 50%, mehr als 50%, 52 oder 53, sich einen Rücktritt dieser Dame wünschen. Okay. Tja, aber nicht 52% der Parlamentarier im Bundestag, nicht wahr? Anscheinend. Tja, die Wahlkämpferin Nancy Faeser für die Hessenwahl, ne, ist ja deine Kandidatin der Herzen, ne, Mars? Das haben wir ja mitbekommen. Ja, da ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ne? Viele haben sich darüber aufgeregt, dass sie gesagt, dass im Wahlprogramm steht, ja, bei Kommunalwahlen sollen die Ausländer, die mindestens 6 Monate in Deutschland leben, beteiligt werden, dass sie dort mitwählen dürfen. Viele haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, das ist unrealistisch, das führt zu einer weiteren Polarisierung in Deutschland. Natürlich sind diese Stimmen alle niedergeschmettert worden, weil es natürlich böse, böse, überkommene, patriarchale Vorwürfe nur sein können. Warum sollte man sonst sowas sagen? Aber dann musste die SPD selber zurückrudern, weil die meinten, ups, haben wir 6 Monate gesagt, wir meinten 6 Jahre. Ja. Genau. War das jetzt ein Fehler oder war da einfach einer mal übereifrig und die dachten, ach komm, versuchen wir es einfach mal, ne? Wenn's da einmal kann ja keiner geht, was dagegen haben. Minderheiten helfen, Preis. Da müssen sich die Leute doch freuen, dass den Minderheiten endlich mehr Macht gegeben wird. Das ist doch toll, da sind doch 100% dafür. Hat Erich auch immer so gemacht. Ja, also gut, ich meine, da gab es ja mehrere Fauxpas. Die CDU hatte auch so einen kleinen Werbe ein kleines Werbevideo sich erstellen lassen von der Marketingfirma Guru. Und ja, das hat dann nicht den Deutschen Bundestag gezeigt, sondern den was war das, der georgische Präsidentenpalast oder so. Ja ich meine, da läuft einiges wunderbar bei den hochbezahlten Politikern. Die sind ihr Geld wert mit ihrem ganzen Beamtenapparat, der denen zuarbeitet. Ja. Also 6 Monate und 6 Jahre einfach im Parteiprogramm mal eben zu verwechseln, das ist schon, ja, ne? 7 seconds away. Ja, Diversity, Equity und Inclusion Training does not work and how to fix it. Ja, hier haben einige Wissenschaftler, die die Forschungsgrundlage für diese ganzen Sachen mit Diversity, Equity and Inclusion gelegt haben, einfach mal überprüft, was bringen denn diese ganzen Trainings konkret an Fortschritt. Erstmal haben die einige erfreuliche Ergebnisse aus ihrer Sicht erzielt gesehen, und zwar gesamtgesellschaftlich gesehen, so wie sie es untersucht haben, ist es so, dass die Leute toleranter geworden sind und implicit bias has declined. Und mehr Weiße sind mehr inklusiv in Amerika. Also an sich sind alle Standardwerte gehen in die richtige Richtung. Aber das liegt nicht an den Diversity, Equity und Inclusion Trainings. Woran liegt das? Das liegt im Endeffekt daran, dass die Trainings total falsch aufgebaut sind. Sagen die Leute, die diese Trainings entwickelt haben. Die sagen jetzt quasi, okay, wir haben die Grundsteine der Forschung dafür gelegt, aber was dann im Endeffekt daraus gemacht wurde, konkret in der Umsetzung, ist nicht zielführend. So. Und zwar zunächst ist es so, Moment, jetzt muss ich mal ganz gucken. Wo ist das hier? Ich habe es mal übersetzt. Na, wo ist es denn? Ja, die meisten Schulungsprogramme weisen in zweierlei Hinsicht Mängel auf. Erstens nutzen sie eine implizite Voreingenommenheitserziehung, um Auszubildende dafür zu beschämen, dass sie Stereotypen vertreten. Trainer spielen Gotcha, also ich habe dich erwischt, und schicken die Auszubildenden zum Beispiel zu einem Online-Test, der von einen der Co-Autoren für Bildungs- und Forschungszwecke entwickelt wurde. Aber anstatt dieses Tool, anstatt diese Umfrage zu benutzen, um sie über Forschungsergebnisse zu schulen, nutzen Trainer den Test, um den Auszubildenden zu beweisen, dass die Auszubildenden moralisch fehlerhaft sind. Die Menschen verlassen das Training mit einem Schuldgefühl, weil sie Vorurteile hegen, die im Widerspruch zu den ihnen vermittelten Werten stehen. Also quasi das Tool, was entwickelt wurde, um wissenschaftliche Grundlagen zu erläutern, wird von den Trainern genutzt, um den Leuten zu zeigen, ha, hier seht ihr. Ne, das ist ja das, worüber wir auch immer reden. Den Leuten wird eingeredet, ihr seid böse. Ne, ihr habt diese Vorurteile, selbst wenn ihr die Vorurteile nicht mal bewusst habt, sind die unterschwellig bei euch drin und ihr seid böse, ihr müsst euch ändern. Dies wird die Leute nicht überzeugen, der Ansatz ist respektlos und lässt die wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung zu implizierten Vorurteilen außer Acht. Und zwar, jeder hat Vorurteile, die er nicht kontrollieren kann, weil er gesellschaftlicher Ungleichheit ausgesetzt ist. Trainer sollten diese Ideen mit Bescheidenheit einbringen. Denn selbst Trainer selbst können nicht anders, als diese Vorurteile selbst zu hegen. Der Spieler ja. hat auch diese positiven Vorurteile, die sie ganz gerne anbringen oder so, die sie ganz gerne mal aussprechen, auch wenn sie positive Vorurteile haben. Schwarze können gut tanzen oder sowas in der Art. Also nochmal, wir reden hier von den Leuten, die die wissenschaftliche Grundlage dafür gesetzt haben, die meinten, okay, wenn man tatsächlich eine Weiterentwicklung erzielen möchte und einen positiven Effekt, darf man das definitiv nicht machen, weil es das Gegenteilige erzeugt. So, das war Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei. Das zweite Problem bei den meisten Schulungen besteht darin, dass sie versuchen, das Problem der Voreingenommenheit zu lösen, indem sie sich auf das Gesetz berufen, um die Menschen vor dem Risiko zu verschrecken, Voreingenommenheit unkontrolliert zulassen zu können. Also die Leute werden gesetzlich abgeschreckt. Ne, Trainings mit diesem Doppelschlag. Sie sind voreingenommen und das Gesetz wird sie erwischen, schlagen nach hinten los. Die Forschung zeigt, dass diese Art der Schulung zu einem Rückgang der Zahl von Frauen und Männern führt, die die Werte von Diversity, Equity und Inclusion vertreten. Ja, und dann stellt sich die Frage, warum passiert das? Warum macht das Diversity Training die Situation noch schlimmer? Warum machen die Trainer das? Ja, die Antwort darauf weiß er natürlich nicht. Die könnt ihr euch jetzt selber denken. Und dann sagt er noch, okay, wenn uns gelingt, diese Lektionen, die wir euch hier vermitteln wollen, irgendwie einzufügen in die neuen Trainings, die für die Zukunft entwickelt werden müssen, dann könnten wir es tatsächlich schaffen, gesamtgesellschaftlich vorzukommen. Ansonsten können wir es auch lassen mit den Trainings und einfach die gesellschaftliche Entwicklung, die ja generell einen positiven Trend aufweist, mit ihrer normalen Geschwindigkeit sich entwickeln lassen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Wie gesagt, das sind die Leute, die die wissenschaftliche Grundlage für diese ganzen Diversity, Equity und Inclusion Trainings im Berufsumfeld gelegt haben, auf die sich auch immer alle berufen. Die sagen, nein, das, was ihr macht, ist nicht richtig. Und wenn ihr das so macht, dann sollten wir es vielleicht ganz lassen und die Gesellschaft einfach den Trend, der generell schon positiv ist, einfach langsamer weiter ausleben lassen. Vielleicht ist das sinnvoller und führt nicht genau zum Gegenteil, was wir jetzt haben. Aber deutsche Rassismustrainer wie Tupoka Ogette und Sharon Dudua Otto, ja, die sehen das ganz anders. Die sagen, ja gut, die nächste Welle kommt auf uns zu, der Rassismus nimmt zu und es erinnert sie an dunkle Zeiten. Gut, ich meine, die Leute, die diese Trainings anbieten, stellen sich die Frage nicht, ob die Trainings sinnvoll sind oder nicht. Die werden ja dafür bezahlt. Nun ja, so wie Tupoka Ogette oder Sharon Dudua Otto. Genau. Oder Simone DDR Vivi, Aivi, die Autorin dieses Artikels in der Taz, der da heißt Die nächste Welle. Und natürlich, um wen geht es im ersten Absatz? Das ist eine Taz-Kolumne. Um die Autorin. Ja, genau, Chris. Um wen denn sonst? Erzogenheit. Juhu. Das erste Mal rassistisch beleidigt und ausgegrenzt wurde ich schon im Kindergarten. Rassismuserfahrungen gehören also zu meinen ersten Erinnerungen. Ich erinnere mich sehr klar an bestimmte Momente und daran, wie traurig und hilflos sie mich machten. Meine Eltern taten, was sie konnten, um mich gegen solche Vorfälle zu wappnen und mich vor ihnen zu schützen. Doch ihnen fehlten die Zugänge, die Mittel und vor allem die Solidarität. Du siehst aus, als wärst du so um die, na, vielleicht Mitte 30, hm? Das wäre also irgendwo in den 90ern gewesen. In den 90ern fehlten denen Mittelzugänge und Solidarität. Okay. Komisch. Also, ich habe Deutschland in den 90ern anders erlebt, aber ich bin nun mal auch nicht schwarz, das gebe ich zu. Aber über Rassismus wurde damals kaum gesprochen. Es gab wenig Bewusstsein und keine wahrzunehmende schwarze Gegenperspektive. Da ist die Frage, ist eine schwarze Gegenperspektive denn sinnvoll? Sollte man nicht versuchen, ein Teil der Gesellschaft zu sein und eben nicht überall irgendwie zu sagen, ich bin aber schwarz? Heute werde ich manchmal sentimental, wenn ich mich mit der jüngeren schwarzen Bewegung in Deutschland befasse und feststelle, dass deren Anfangsjahre genau da in meine Kindergartenzeit fallen. Ich war allein, aber ihr wart schon da. Also damals gab es halt noch kein Internet wahrscheinlich und deswegen konnten sich die Eltern von der Autorin nicht mit anderen Schwarzen in Deutschland vernetzen, um irgendwas zu machen, weil es gab nie Vereine vorher. Also Vereine gibt es erst seit dem Internet auch. Austausch von Meinungen und sowas wie Publikationen für spezielle Interessen etc. pp. Gibt es alles erst seit dem Internet, wissen viele jüngere Leute nicht. Wir hatten sowas früher nicht. Es gab damals keine Conventions oder irgendwas. Genau. Ja, wie sehr hätte es meiner Familie geholfen, wenn wir Zugang zu Wissen und Community gehabt hätten? Welchem Wissen? Welches Wissen können diese Leute dir vermitteln, das du nicht hast und das du nirgendwo sonst finden kannst? Und obwohl wir heute so viel weiter sind, Communities und antirassistische Verbündete viel erreicht haben, machen wir weiterhin solche Erfahrungen und das ist der noch viel schmerzhaftere Teil, unsere Kinder auch. Ja. Tut mir leid, dass es immer noch Menschen gibt, die, sagen wir mal, ihren Rassismus nach außen tragen. Aber wie bei allem, es gibt immer Leute, die ihren Hass auf der Zunge tragen und es kann jeden treffen. Klar, es kann sein, dass es vielleicht Schwarze mehr trifft in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist was für mich part and parcel of living in a big city ist, wie das der Londoner Bürgermeister mal ausgedrückt hat. Also es ist halt Teil des Lebens, der Realität. Es gibt Arschlöcher da draußen. Ich wünsche mir so sehr und wir arbeiten so hart daran, dass die Kinder dies nicht durchleben müssen, was wir erlebt haben. Aber trotz der Aufklärung, die wir leisten, trotz der Empowerment-Angebote, der Kinderbücher mit schwarzen SuperheldInnen und der kleinen Safer Spaces, die wir schaffen, können wir sie nicht beschützen. Ja, macht es dann Sinn, sie so extrem für diese Sache zu sensibilisieren? Oder wäre es vielleicht irgendwie sinnvoll, sie einfach erstmal ihre Entwicklung durchlaufen zu lassen und zu sagen, das ist ein Idiot, der da gerade zu dir das N-Wort gesagt hat. Lass uns weitergehen, willst du ein Eis? Ja, und dann kommt halt die Geschichte über die Tupoka und die Sharon, die irgendwie einen Angriff auf ihre Söhne, einen rassistischen Angriff in einer Berliner S-Bahn publiziert haben und gesagt haben, sie haben jetzt Reichweite. Und gesagt, guck mal, diesen Kindern hat niemand geholfen und ihr müsst handeln und so weiter und so fort. Diskriminierung und rassistische Gewalt gibt es immer, aber es gibt Wellen und immer dann, wenn der politische Diskurs sich nach rechts verschiebt, wenn RassistInnen und Neonazis Aufwind spüren und sich sicher fühlen, nehmen diese Angriffe zu. Jedes Mal, wenn rassifizierte oder anders marginalisierte Menschen medial zum Problem oder sogar zum Feind erklärt werden, kommt es zu mehr und zu offener Gewalt. Ja, Moment mal, aber das Problem sind halt nicht Menschen per se, sondern das Problem sind Menschen, die Dinge tun wie Vergewaltigung, Messerstecherei, Bandenbildung zum gemeinsamen Raub und diesen ganzen Dingen, die wir täglich lesen. Verstehst du das in irgendeiner Form, liebe Autorin, oder ist das jetzt schon wieder zu rassistisch? Und natürlich müssen die People of Color jetzt ganz besonders aufeinander aufpassen, weil wir wissen ja, dass jeden Tag passiert irgendwo was und dann gibt es einen Übergriff und mindestens ein Pogrom. Rassistische Übergriffe sind ein gesellschaftliches Problem und wir müssen als Gesellschaft reagieren, ganz direkt, wenn wir rassistische Gewalt mitbekommen, aber eben auch, wenn es um das Klima geht, in dem diese Gewalt entsteht. Unterstützt schwarze und antirassistische Organisationen, helft mit, klärt auf, sensibilisiert eure Nächsten. Seid nicht Teil des Problems. Und wie wir hier so schön im letzten Satz merken, sind wir Teil des Problems, weil wir eben halt nicht bedingungslos glauben, was uns schwarze Aktivisten erzählen, weil wir eben nicht antirassistische Organisationen unterstützen, weil wir nicht unsere Nächsten dafür sensibilisieren, irgendwie wie schlimm das hier alles wird und dass die Leute in Berlin schon wieder die Absätze von Stiefeln auf den Pflastern hören. Seid nicht Teil des Problems. Tja, die Farce im Cum-Ex-Skandal weitet sich weiter aus. Fassen wir einmal nochmal kurz zusammen. Worüber reden wir überhaupt? der Cum-Ex-Skandal. Da geht es um bestimmte Geschäfte in einer Reihenfolge, sodass Steuern nicht gezahlt werden müssen. Ganz einfach dargestellt. Das wurde für illegal erklärt. Firmen wurden überführt, dass sie diese, dass sie das angewendet haben. Steuernachforderungen wurden gestellt, aber diese Steuernachforderungen wurden nicht eingetrieben. Trotz mehrfacher Nachfragen von den zuständigen Kontrollgremien sind die Behörden nicht tätig geworden, bis die Fristen verstrichen sind und die Leute das nicht bezahlen mussten. Gleichzeitig wird das Ganze noch juristisch aufgearbeitet, weil es da ja zu mehreren Straftaten gekommen ist. Also, Straftaten wurden verübt, die werden noch aufgearbeitet, Steuergelder wurden festgestellt, wurden aber nicht eingefordert. Und der Olaf Scholz ist in die ganze Sache auch verstrickt, kann sich natürlich an nichts erinnern. Und ja, bei der ganzen Aufarbeitung gab es schon mehrere Skandale, weil das läuft jetzt ja schon seit einigen Jahren. Der ehemalige Justizminister Biesenbach erstattete eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter der Kölner Staatsanwaltschaft und dessen Stellvertreter. Die mangelhafte Ausstattung der Cum-Ex-Aufklärung erfolgreich und profitabel wie keine zweite in Deutschland bedeute eine Strafvereitelung im Amt. Also wir reden hier über eine Sonderermittlungseinheit, die schon mehrere hunderte von Millionen wieder eingetrieben hat für den deutschen Staat, Dutzende von Leute schon vor Gericht gestellt hat und verurteilt hat, mehr als 100 Verfahren und 1800 Beschuldigte stehen noch aus. Ne? Und diese Ermittlungseinheit mit einer der Top-Juristinnen, die international hochgefeiert wurde für ihre für ihren Rechtsdurchgriff, ja, der quasi die Industrie mitgeprägt hat, wie Compliance im Bankensektor rechtssicher verlaufen kann und so weiter und so fort. Ja, die Dame, der wird jetzt quasi ein Co-Chef neben sie gesetzt. Ihre gesamte Abteilung wird geteilt und alle Ergebnisse der Abteilung müssen mit dem Co-Chef abgestimmt werden. Und wenn es da Uneinigkeiten besteht, dann wird der Vorgesetzte, der auch gerade neu eingesetzt wurde, der darf dann darüber bestimmen, ob das durchgeführt wird oder nicht. Das ist im Endeffekt eine Machtbeschneidung dieser Behörde, die sehr schwer nachvollziehbar ist, weil es ist eine sehr erfolgreiche, erfolgreiche Ermittlungsgruppe. Die haben für sehr viel Steuereinnahmen gesorgt, die haben die rechtliche Aufarbeitung gut gemacht, aber in diesem Cum-Ex-Skandal gibt es halt immer wieder Leute, die da irgendwie Stöcke zwischen die Beine der Ermittler werfen. Weiß gar nicht, wo das herkommt. Und ja, einfach nur ein weiterer Punkt an dieser ganzen Aufarbeitung der Cum-Ex-Affäre, der einfach seltsam ist. Ja, und es gerade läuft ja die Verhandlung gegen einen der Hauptbeschuldigten, einen der Teilhaber von der Warburg Bank. Ja, mal gucken, was bei der ganzen Sache dabei rauskommt noch. Also inwiefern der Scholz da vielleicht auch mal belangt wird. Ja. Naja, aber Cum-Ex, ne, da kann man lachen. Komm. Hier, sittenwidrig, wucherähnliches Rechtsgeschäft. Ja, das ist ein schöner Fall. Genau. Gefällt mir, dass es aufgekommen ist. Ein wucherähnliches Rechtsgeschäft. Das ist so ein Fall aus unserem RBB, wo eine Ex-Direktorin, ich dachte zuerst die Schlesinger, aber nee, es geht um eine andere. Es geht um die Ex-Direktorin Hagen Brandstätter und Susanne Lange. Die streiten sich mit dem RBB um ihre Versorgung. Und da haben die gedacht, ja, wir klagen jetzt und dann wird das schon alles. Aber nee, das Gericht hat quasi die Höchststrafe bei solchen Sachen, würde ich mal sagen, verhängt, indem sie halt gesagt haben, ey, dieser ganze Vertrag, den er gehabt hat, der hätte schon gar nicht zustande kommen können, weil der ist halt zu günstig für die Klägerin und zu teuer für den RBB. Also ein wucherähnliches Rechtsgeschäft ist das wörtliche Zitat und damit ein nichtiger Vertrag. Also die waren quasi nie angestellt jetzt beim RBB nach der Also zumindest nicht mit diesem Vertrag, den sie dann bekommen haben. Ja, das ist halt sehr lustig. Die hat ihren goldenen Fallschirm bekommen und dann hat sie gesagt, aber nein, ich habe da noch diesen Vertrag zusätzlich abgeschlossen, das Geld will ich auch noch haben. Und weil sie darauf bestanden hat, kriegt sie jetzt im Endeffekt wahrscheinlich, vielleicht konkret gar nichts. Also zumindest aus diesem Vertrag kriegt sie gar nichts. Und vielleicht hat das halt auch Auswirkungen auf die anderen Sachen, die sie da an Pensionsrückstellungen bekommt. Und schön ist, dass jetzt dann auch überprüft wird, gibt es vielleicht auch andere Verträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die solch einen wucherähnlichen Charakter haben könnten. Ja, ne? Also da werden irgendwelche politischen oder nepotistischen Günstlinge auf Posten gesetzt mit goldenen Arbeitsverträgen, die so gut sind, dass sie sogar wucherähnlichen Charakter haben. Das ist schon, ne, als ob die nicht schon genug verdienen würden mit ihren regulären Verträgen. Dann werden auch noch solche Nebenverträge geschlossen. Ja, aber es Da ist ist nichts einfach Geld verschwendet auszusetzen worden. am Ja, nein, Nebenverträgen. beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ha. Ist alles prima, genau. Und deswegen sagt der Richter auch, wir haben es zu tun mit einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, sagte Köhnen. Das ist der Richter. Der RBB ist wie Behörden an die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gebunden, wie zuletzt auch die Rechnungshöfe von Berlin und Brandenburg betonten. Die Aufgabe des Senders bestehe nicht in erster Linie darin, hohe Gelder zu zahlen, sondern in einem umfangreichen und vielfältigen Programm, so der Das haben Arbeitsrichter. manche Angestellte vom Öffentlich-Rechtlichen halt noch nicht begriffen. Ja, ist schwer, ne? Also das Die muss ich denken, der auch sagen. Sendeauftrag besteht darin, möglichst hohe Gelder zu Ich Zahlen. glaube, der Das ist Richter auch, war rechts. Ne? Und dieses ganze Gericht ist, glaube ich, rechtsoffen. Wie kann man denn so gegen einen Pfeiler der Demokratie vorgehen? ja, das war Demokratiewucher quasi. Oder wie nennt man das? Ja. Ja, die Ja, die Thüringer FDP. FDP, was ist denn da los? Die Thüringer FDP erhält kein Geld für Wahlkampf aus Kampagnenfonds. Haben jetzt die Schatzmeister der verschiedenen Landesverbände entschieden. Normalerweise gibt es da wohl so ein Umlageverfahren, dass jedes Mitglied irgendwie 20 €, also von dem Mitgliedsbeitrag fließen für jedes Mitglied 20 € an diesen Kampagnenfonds und die ganzen Landesverbände. Es gibt ja ein paar größere und relativ viele kleine Landesverbände bei der FDP. Und ja, die erhalten dann halt dieses Geld aus dem Kampagnenfonds, also quasi solidarisch von den anderen, von den anderen Mitgliedern aus den anderen Bundesländern. Und da hat man jetzt gesagt, nee, die Thüringer FDP, die ist aber pfui, weil die haben die Frechheit besessen, oder der Kemmerich hat vielmehr die Frechheit besessen, da weiterhin der Chef von der Landtagsfraktion und der Chef von der von dem Landesverband zu sein, was er ja auch nicht alleine entscheiden kann, sondern er wurde ja auch dazu gewählt. Und ja, nach allem, was ich gehört habe, also ich habe den Kemmerich ja auch schon mal getroffen hier beim Bundesparteitag und nach allem, was ich da so gehört habe, ist er ja auch ziemlich beliebt in seinem eigenen Landesverband. Und da sägt auf jeden Fall jetzt keiner an seinem Stuhl. Aber ja, die Nummer mit dem, mit der Ministerpräsidentenwahl, da meinen wohl einige Leute immer noch, dass man da dann quasi eine Distanz herstellen müsste oder so. Anders kann ich mir das nicht so richtig erklären. Und es wurde auch keine Ja, ich finde Erklärung. das schon einen sehr seltsamen Vorgang, weil erstmal die Frage, ist das überhaupt zulässig, dass sie das machen? Dann ist das schon mal vorher vorgekommen. Und dann, wenn sowas passiert, warum lässt dann die FDP, der FDP-Landesverband überhaupt zu, dass so ein Druck auf ihn ausgeübt wurde, wie es da passiert ist, wo der Ministerpräsident halt zurücktreten musste? Ich verstehe das nicht, wie das Ja. zusammenpasst, weil entweder. Aber ich finde das ein gutes Konzept, also dass man Solidarität halt nur noch mit denen übt, die halt vollständig hinter der eigenen Linie stehen. Das ist schon eine gute Idee. Erinnert mich auch an keine Diktaturen oder so. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe das nicht so ganz, weil ich meine, dieser Landesverband müsste doch auch eigentlich ein Anrecht darauf haben, oder ist das eine freiwillige Zuwendung? Tja, scheinbar ist es bisher so gewesen, dass halt dann immer das entschieden wurde. Also es gibt dann halt einen Proforma-Antrag sozusagen auf Auszahlung dieser Mittel aus dem Kampagnenfonds für diese Landtagswahl. Und diese Schatzmeister, die entscheiden dann halt darüber. Und das ist, also es gibt da wahrscheinlich keine satzungsgemäße Regelung dafür, weil ansonsten kann ich mir das halt nicht erklären, dass das dann nicht passiert, ja. Würde ja dann keinen Sinn ergeben, wenn es eine satzungsgemäße Regelung gäbe, die halt sagt, jeder Landesverband kriegt diese 20 Euro pro Mitglied, dann würde das ja nicht gehen. Aber scheinbar haben die das einfach so gemacht. Also die haben wahrscheinlich per Beschluss diesen Fonds eingeführt und der Beschluss wird dann einfach immer erneuert, turnusmäßig. Und ja, und dann wird halt beschlossen, dass dieses Geld ausgezahlt wird. Und wenn das halt beschlossen wird, dass das nicht gemacht wird, dann wird es halt nicht gemacht. Ob das schon mal ja, also passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Ich würde mal auf Nein tippen. Ja, das ist klar. Das, also ich finde es auch absolut unmöglich, die Geschichte. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten. Herr Kemmerich sagt, wer es anders sieht, hier die IBAN der FDP Thüringen. Und also ich werde ihm meine 20 Euro auf jeden Fall geben. Mindestens. Auf die er ja die er eigentlich sowieso bekommen hätte. Und könnt ihr euch überlegen. Liebe Zuschauer. Ja, also ich finde das wirklich sehr seltsam. Ich meine, was passiert denn da denn jetzt? Ja, das sind ja, ja eigentlich mehrere unmögliche Vorgänge. Ist die FDP in Thüringen jetzt überhaupt noch Teil der Bundes-FDP? Ja, wenn jetzt eigentlich schon. Abgesondert? Nee, treten die ja aus? Schon. Sondern die sich ab? Nee. Was passiert denn ja, da das jetzt? Das geht auch grad? Nicht so einfach mit dem Absondern, das kann ich dir sagen, Natürlich. Weil es gab ja mal diese Piratenpartei, wo so ein gewisser Landesverband Berlin gerne eine eigene Partei gründen wollte und sich absondern wollte von der Piratenpartei und ziemlich schnell gemerkt hat, dass das so einfach nicht funktioniert. Also das wird wahrscheinlich, ja, ich denke mal von der Bundesseite aus ist da irgendwie die Stimmung halt gestört und man hält jetzt Distanz und hofft auf andere Zeiten, wenn da ein anderer Wind weht. Und von der Thüringen-Seite aus ist es wahrscheinlich genauso. Und ich rechne auch eigentlich damit, dass wenn jetzt die nächste Bundestagswahl vergeigt ist und die FDP wieder rausgeflogen ist aus dem Bundestag, dass dann, also ist vielleicht Wunschdenken von mir, aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass dann die Karrieristen und so andere Wege gehen werden und so ähnlich sah das ja hier bei mir auf Landesebene auch aus, nach der Landtagswahl in Niedersachsen, wo man nicht mehr reingekommen ist und dass dann so Leute wie Herr Kemmerich und Linda Teuteberg und so, dass die dann eher eine Möglichkeit haben, dann eine Erneuerung vorzunehmen. Die Frage ist nur, ob es vorher noch zu einem richtigen Clash kommt, wenn dann die Progressiven sagen, ja, ihr habt ja nicht 100% das gemacht, was wir wollen und deswegen war das nichts, weil das war ja quasi das Piratenpartei-Ding. Und als sie damit dann nicht durchgekommen sind, gab es ja dann bei der Piratenpartei die berühmte progressive Plattform in der Piratenpartei, habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte. Und ja, und danach sind sie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das kann natürlich auch sein, dass das mit der FDP passiert. Aber ich halt es eigentlich nicht für sehr wahrscheinlich schon alleine, weil die FDP dafür noch viel zu professionell ist und ja, viel zu viele vernünftige Menschen da noch drin sind. Und Piratenpartei war ja mehr so ein jeder macht mal irgendwie Haufen. Naja, und es war ja auch auffällig, dass sehr viele Leute dann auf einmal wieder zu den Grünen, zur SPD, zur Linkspartei. Ja, das auch. Ja, ja, ja. Das stimmt natürlich auch. Alle eintreten, Partei kaputt machen, wieder abhauen. Ne? Ja. Ja, was ist mit dem Prophet? Ja, der hat Prophet er gewonnen hat oder nicht? Scheinbar nicht gewonnen. Also ich habe nur irgendwelche Leute gesehen, die sich über Briefwahl aufgeregt haben. Hat nicht gewonnen? Nee. Erstaunlich. Ja, also der Prophet ist angetreten und Marx ist auch angetreten, aber Marx hat es nicht in die Stichwahl geschafft. Also es gab einen Kandidaten von, ich glaube auch von der FDP, der Marx heißt mit Nachnamen. Und dieser Mann ja heißt Prophet. Und das ist hier vom Deutschlandfunk. Und das Erste, was sie irgendwie schreiben, klingt noch relativ vernünftig, weil sie schreiben hier, dass der Typ, also im Gegensatz zu diesem Landrat, der ja irgendwie direkt gestalten statt verwalten wollte wollte dieser Mann hier wohl irgendwie Bäume pflanzen und Straßen bauen und irgendwie so. Also halt Dinge machen, die man wirklich machen sollte auf der Position. Aber ja, irgendwelche Gedenkstättenbetreiber regen sich über den auf, dass er angeblich ein Antisemit wäre, und das leiten sie irgendwie ab von irgendeinem Brief oder irgendwie so, der angeblich irgendwo aufgetaucht wäre, wo aber auch nicht wörtlich drauf Eine zitiert ellenlange wird. Gesinnungsprüfung ist da drin, da habe ich nicht auch nicht ganz gelesen. Also fand ich doch ein bisschen übertrieben, da diese Durchleuchtung des Bürgermeisters von Nordhausen, 40.000 Einwohnern. So wichtig ist das nun auch wieder nicht. Ja, Und aber mit seine einer Vorschläge sind ja ganz gut, die er da Gedenkstätte, gemacht das hat. kann man dann Ja. ja nicht anders, glaube Brandenmauer. ich. Ja, wo war denn das mit dem Ding, mit diesem komischen Brief? Ah ja, in von ihm selbst verfassten geschichtspolitischen Pamphleten habe Prophet die amerikanischen Befreier des KZ Mittelbau Dora mit dem Nationalsozialisten gleichgesetzt und ihnen Morallosigkeit unterstellt. Außerdem setzte er den individuellen Massenmord in Auschwitz mit dem britischen Luftangriff auf Dresden gleich. Er spreche wie viele aus der NPD und AfD von einem sogenannten Schuldkult. Damit werde die Erinnerungskultur und die Arbeit in der Gedenkstätte diskreditiert. Ja, okay, das waren die Behauptungen von dem, aber dann auch irgendwie nach dem Erfolg. Ist aber noch keine Wagners zum ersten Schuldumkehr Mal oder habe die so. Stiftung Naja. etliche Briefe von überlebenden Verbänden, okay. Sie hätten angekündigt, ja, das ist ja eigentlich auch egal, aber was war denn jetzt nochmal der Grund, warum sie ihm das vorwerfen? Da stand doch hier auch irgendwas drin, oder nicht? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also da habe ich dann schon nicht mehr gelesen. Die hatten mir jetzt hier Der diese Sezierer, Antisemitismus, das ja, muss doch auch nicht das ist ja sein. aber das Interessante, das ist ja eigentlich das Wichtige, weil die können ihm ja Da kommt dann was von vorwerfen, Stiftung. was sie wollen. Hochgradig symbolisch beeinträchtigt, ja, und er wäre eben mit Türke auf einer Ebene Schauen. oder so. Ja, okay, da habe ich mir das wahrscheinlich doch nur eingebildet, dass sie irgendwas hier geschrieben hätten, worauf sie das stützen, diese Vorwürfe. Achso, ja, und er hat Vorschläge gemacht fürs Theater, das wurde ihm gleich als Reinfuschen ins Programm irgendwie unterstellt, ne? Ah, ey, Er die wollte, dass Nörgler die sind dumm. irgendwelche Jugendweihen und so ausrichten, ja. Also Ja, das ist irgendwelche voll bescheuert. harmlosen Geschichten halt, einfach nur Ja. um mehr Geld Vereine reinzubringen. über Jahreshauptversammlung machen lassen oder sowas, ja. Ja, ein bisschen Quatsch war schon. Die Vorwürfe sind natürlich heftig, aber da müssen sie auch irgendwie mal sagen, wo sie das herhaben, ne? Weil irgendwie der sowieso Ja, dieses Argument mit Beauftragte. dem Schuldkult, das ist jetzt auch nicht unbedingt neu. Ich meine, klar ist er dann irgendwie ein Rechter, aber es wird er bitte nicht verneinen. Ne? Aber ist er deswegen ein Rechtsextremer? Weiß ich nicht Ja, ich finde das genau. schon ein bisschen heftig. Also. Ja. Aber hier steht ja auch nicht, wo das herstammt. Hier steht ja nur, dass er das gesagt haben soll, aber. Ja, vielleicht hat er nur irgendwas Ähnliches gesagt und dann wurde ihm das reininterpretiert wieder oder so. Wer weiß, ne? Welthauer-News kennt ja sowas total gut zum Beispiel. Kein Plan. Aber schauen wir mal. So, noch warte drauf, so wird ja gut. Wenn er jetzt nicht gewonnen hat, dann lassen sie wahrscheinlich erstmal Ja, von ich fand auf jeden ihm. Fall das Intro schon nicht schlecht. Ne? Er gilt als Holocaust-Relativierer oder irgendwie sowas. Direkt als Verharmloser. zweiten Satz. Jo. Nicht Mann. Leugner? Tja, die deutschen Grünen, Die wenden stellen sich sich überall den quer. französischen Grünen, wenn es um die Straßenverkehrssicherheitsnovelle der Europäischen Union geht. Ja, da gab es ja auch einige lustige Meldungen, die durch die Medien gegangen sind, was die Grünen wieder für Vorschläge gemacht haben. Diesmal waren es nur die französischen Grünen. Es wird jetzt gerade eine Reform vorgeschlagen, was die Harmonisierung des europäischen Straßenverkehrssektors betrifft. Da geht es um so Sachen wie, darf man mit 16, 17 oder 18 den Führerschein machen oder begleitetes Fahren? Wie sieht das mit den Tonnen aus? Anhänger, keine Anhänger? Diese ganzen Sachen sollen ja vereinheitlicht werden, weil es da noch ein paar Unterschiede zwischen den Nationen gibt. Anerkennung von Führerscheinen soll verbessert werden und so weiter und so fort. Und da nutzen natürlich einige Leute Sachen, die Situation, um Sachen reinzubringen, wie mehr Verkehrssicherheit, Umweltschutz und andere Sachen. Beispielsweise sollten gewisse Führerscheingruppen verändert werden. Ja, dass man einen zusätzlichen Führerschein braucht ab 1,8 Tonnen Gewicht beim Auto, ne, dass man, ne, bis jetzt sind es ja 3,5 Tonnen, dann, dass ältere Leute vorgeschriebenerweise einen Gesundheitscheck machen müssen alle paar Jahre und dass der Führerschein nur noch für ein paar Jahre verlängert wird, bis der Gesundheitscheck erneuert wird. Und ja, diese ganzen Sachen sind halt vorgeschlagen worden, wurden aber sogar von der eigenen Fraktion der Grünen abgelehnt. Ja, weiterhin gibt es ein paar Punkte, die vielleicht durchkommen könnten, die nicht so, ne, also es zum Beispiel soll gesagt werden, okay, es gibt die Möglichkeit, den Leuten einen freiwilligen Gesundheitscheck anzubieten, ne, woraus man ja vielleicht irgendwann eine Zwangsmaßnahme machen könnte, eine Voraussetzung machen könnte. Aber generell war das eine Sache, die durchs Dorf getrieben wurde, die halt so nicht stattfinden wird. Aber fand ich ganz interessant, dass selbst die deutschen Grünen gesagt haben, nein, nein, das geht selbst uns zu weit. Hätte ich nicht gedacht. Tja. Ja, Ölmärkte. Ja, das Öl, die weltweite Ölnachfrage steigt und steigt. Weiterhin gleichzeitig geht das Angebot zurück. Trotz solcher Sperenskin, dass Russland über Indien Öl weiter nach Europa verkauft und anderen Umgehungen der Sanktionen, ist es weiterhin so, dass auf dem Weltmarkt zu wenig Öl ist. Und die OPEC, also das Ölkartell, die sind auch dabei, den Output ein bisschen zu senken, sodass noch weniger Öl auf dem Weltmarkt zur Verfügung steht. Und das wird teilweise ausgeglichen durch Aufbruch von strategischen Ölreserven von verschiedenen Ländern. Amerika tut sich da besonders hervor, um den Preis ein bisschen niedriger zu halten. Aber strategisch, also perspektivisch gesehen, wird der Ölpreis wieder über 100 US-Dollar gehen. Goldman Sachs sagt 100, andere sagen bis zu 160, 180 ist sogar möglich. Und das liegt daran, dass in den letzten Jahren bestimmte Investitionen in die Ölinfrastruktur nicht getätigt wurden. Warum? Weil die Investitionen umgelenkt wurden auf alternative Energiequellen, Solar- und Windparks. Die Investitionskriterien wurden verschärft, Stichwort ESG. Und das hat, also ESG, also diese Environmental, Social und Governance Richtlinien, wo ja ölexplodierende Firmen negativ quasi einen Malus bekommen haben, beim Investment Grade und so weiter. Und das hat im Endeffekt zur Folge, dass die Infrastruktur nicht in dem Maße ausgebaut und instand gesetzt wurde, dass die steigende Nachfrage befriedigt werden kann, ohne dass es zu zusätzlichen Kosten kommt. Also wir haben weniger Öl auf dem Markt, das treibt den Preis. Dann müssen die ganzen Unternehmen Investitionen nachholen, die dadurch, dass sie nachgeholt werden müssen, teurer sind, als wenn sie langfristig geplant hätten. Gleichzeitig sind sehr viele Investments in alternative Energieparks, Solarparks, Windparks und sowas getätigt worden, die keine Rendite mehr so wirklich bringen, ne? Hatte ich ja auch drüber geredet, dass gerade in Amerika und England Offshore-Windprojekte reihenweise gecancelt werden. Wird quasi gesagt, the energy transition is backfiring. Ja, weil jetzt brauchen wir das Öl, wir brauchen die Ölinfrastruktur und es ist in den letzten Jahren zu wenig investiert worden. Ach ja, das ist wunderbar. Der Ölpreis wird steigen, wir verbrauchen immer mehr Öl. Und das hört sich jetzt alles sehr seltsam an, wenn man natürlich nur die deutschen Energienachrichten verfolgt, aber der weltweite Trend geht einfach nicht in die Richtung, in der wir uns in Deutschland entwickeln. Und da reden wir nicht nur von Nuklear und Energie, sondern hier geht es wirklich um Öl, Benzin, solche Sachen. Ja, und es gibt immer mehr Elektroautos werden verkauft, aber es werden auch immer mehr Nicht-Elektroautos verkauft. Ja, es werden zwar proportional steigt der Absatz an Elektroautos. Ja, also es werden mehr Elektroautos schneller verkauft als ölbetriebene Autos beispielsweise, ja, aber da werden auch Jahr für Jahr mehr verkauft. Ja, nur halt ja. 3%, 4% Steigerungsrate gegenüber 10-15% bei Elektroautos. Ja, trotzdem. Was man eben für den Umbau auch braucht, sind Netze, Stromnetze. Und eine Firma, die das macht, ist die niederländische TenneT. Die möchte der Onkel Robert Habeck jetzt gerne kaufen. Weil er hat muss er kaufen der, sogar. Ja, ja, muss er nicht so kaufen, weil deren Geschäfte laufen ja auch nicht so besonders. Die niederländische Regierung hat wohl anderthalb Milliarden zugeschossen dieses Jahr schon. Mhm. Und die haben eben auch einiges in Deutschland und die wollen die deutschen Geschäfte da abkaufen. Die deutschen Geschäfte abkaufen. Ich finde es, ja, wie gesagt, der Bürger geht um Zahnfleisch und Monsieur haut mal eben 25 Milliarden raus. Ja, wir brauchen Netze, wenn wir den unbedingt umbauen wollen. Das ist wieder die Kehrseite der ganzen Medaille, dass eben einfach irgendwie Riesenbeträge fällig werden andauernd. Ich finde es auf jeden Fall eine echte Frechheit. Mir ist immer wieder schön der Kragen geplatzt, als ich das gelesen habe. Ja, auf jeden Fall waren sie da jetzt. Ich habe schon mal darüber berichtet, schon vor einigen, aber jetzt geht der Deal tatsächlich durch. Da war es nur. Ja, es steht noch nicht fest, aber es ist so. Der Hintergrund ist ja. Sie haben das auf jeden Fall sehr stark vor. Ne? Sie brauchen ja, der Hintergrund ist ja, die Netzbetreiber können die Netze nicht so ausbauen, wie wir es benötigen, um die Energiewende hinzubekommen, weil ja, es sich extra, ne? mathematisch nicht rechnet. Es ist nicht profitabel, das zu machen. Deswegen muss der Staat einsteigen, damit es trotzdem gemacht wird, auch wenn es nicht profitabel ist. Das ist der einzige Hintergrund. Klingt nach einem super Plan. Kann man nicht noch ein bisschen Stromerzeugungssteuer draufsetzen, dann wird das wieder profitabel oder irgendwie so ein Scheiß? Was weiß ich? Ich so, boah, ich fand es auf jeden Fall so zum Kotzen. Ne? 25 Wie wäre es mit einer Landzerstörungssteuer? Wieder für so eine Ideologie. Wieder so eine ideologische Scheiße. Ja. Das Geld wird da nur von links nach rechts geschoben. Ist doch egal, wie viel es kostet. Ja, das klar. Geld ist doch da. Ja, das wir können gar nicht in unserer eigenen Währung. In der eigenen Währung, ne? Da muss man auch einen Trick noch kennen. Let's print some money. Boah, wie viele Nullen dürfen es denn sein? Tja, und wenn das Geld nicht da ist, dann lass das Geld doch irgendwie erzeugen. Ja, jetzt sind wir wieder bei den lustigen CO2-Zertifikaten. Ja, ich hatte ja schon einige Projekte vorgestellt und wie fragwürdig die sind. Ne? Stichwort, wir haben einen Wald und der Wald würde rein theoretisch so und so viel abgeholzt werden für industrielle Erzeugung und sowas, aber wir holzen den jetzt nicht ab und bauen noch pflanzen noch ein paar Bäume an und dadurch sparen wir ja rechnerisch so und so viele Millionen Tonnen CO2 und das können wir dann ja rein rechnerisch mit irgendwelchen Millionen Tonnen CO2, die irgendeine Industrietätigkeit verursacht, gegenrechnen. Das Ganze machen wir mit einem Zertifikat, da machen wir einen internationalen Markt, wo das gekauft und verkauft wird und so retten wir das Klima. Ne, das ist ja der CO2-Zertifikatehandel, der stattfindet. Und da gibt es immer mehr Projekte, die einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Immer mehr sagen, okay, das ist auch nichts anderes als ein grün verpackter Ablasshandel, Greenwashing, ne, die Zertifizierung von diesen ganzen Sachen werden gerade überarbeitet. Ja, aber es ist ein Milliardenmarkt und die afrikanischen Länder wollen mitmachen. Ne? Und Kenia hat jetzt ganz viele neue Projekte angekündigt, Schutz von Wäldern, Bau von sauberen Öfen, Öfen, ne? Also wenn die irgendwelche Holzpelletöfen oder sowas einbauen und dann nicht mehr mit Kohle die Wohnungen heizen in den Slums, ne? das sind Projekte, die da wird ein CO2-Zertifikat, also da wird ein CO2 ein, da wird ausgerechnet, wie viel CO2 wird dadurch eingespart, dass sie in den Slums nicht mehr mit Kohle kochen, sondern mit Holzöfen und da werden CO2-Zertifikate draus gestrickt. So. Cool. Ne? Und natürlich, wenn die Wind- und Solarkraftwerke bei sich bauen, ist das natürlich auch ein sparen die natürlich auch rein rechnerisch CO2 ja, was ein. Ja, das ist immer ein Zertifikat auflegen. Und viel günstiger CO2 deswegen, einzusparen, ne? Genau. Kenia produziert bereits jetzt ein Viertel aller CO2-Gutschriften auf dem Kontinent. Zwischen 2016 und 2021 waren es 26 Millionen Zertifikate. So, das sind es ist 600 Millionen US-Dollar äquivalent in Wert. Nice. So nebenbei. Ja, und die Regierung schätzt, dass sie zusätzlich 20 bis 25 Millionen Zertifikate pro Jahr herstellen kann und so 500 Millionen Dollar pro Jahr zusätzlich einnehmen könnte. Ja, schön. Also fürs Bäume pflanzen und fürs Bäume verbrennen dann jeweils. Also ein großes Projekt ist der Wildkorridor zwischen den Nationalparks Tsavo East und Tsavo West, deren Wälder im Rahmen eines Zertifikatsprogramms geschützt werden. Und unter anderem hat der Erdölriese Shell und der Streaming-Anbieter Netflix dort die meisten Zertifikate erworben. Indem die Abholzung verhindert wird, werden Emissionen eingespart und die Unternehmen können die sich jeweils anrechnen lassen. Ja, wie ich es euch ja gesagt habe. Ne? Ja, Bäume sind nicht so schlecht, ja. Tja, ja. Tja, ja. Und bis 2030 sollen 100% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen, in Kenia. Ach so, okay. Und ja, wenn sie das schaffen, dann kriegen sie auch noch einen CO2-Bonus quasi. Dann sind die Zertifikate das einzige. Erneuerbar oder CO2-frei? Also Atomkraft ja oder nein? Nee, die machen Geothermie, Solar und Wind. Aber 80% okay. Geothermie. So viel zu erneuerbaren Energien, ja. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall noch eine neue Geschichte auf uns zu hier, dass die Russen den Hahn für Benzin und Diesel zudrehen, wie es bei Telepolis heißt. Wir danken jetzt zum Luxus, könnte man wahrscheinlich annehmen. Und zwar ist es so, dass die Russen im Land, in ihrem eigenen Land, gemerkt haben, dass die Engpässe, die so aufgetreten sind, auch zu Preisverwerfungen führen. Ja, wer jetzt gedacht, ne? Auf jeden Fall ist das jetzt auch in Russland nicht mehr so schön und die Leute müssen teuer Geld bezahlen, viele, viele Rubels für ihre Gasoline. Um das zu beruhigen, haben sie jetzt beschlossen, eben mal nichts mehr rauszugeben. Exportstopp, ja. Und damit ist natürlich eine Knappheit programmiert auf dem Weltmarkt und die Preissteigerung natürlich auch. Hast du, glaube ich, ja vorhin schon einen Artikel gehabt. Spielt da alles mit rein, ja. Das spielt da alles mit rein, ja. Also, Strom teurer hast du, glaube ich, auch vorhin schon gehabt, wegen dieser komischen CFDs oder was und Energie, es wird einfach immer teurer. Ne? Am besten müsste man so ohne Energie leben. Es werden halt immer mehr Sachen dran gepackt, die noch ein paar Prozent aus dem System rausziehen. Ja, ja. Ja, den Leuten noch ein paar Prozent aus der Tasche, aber mehr als 100 geht nun mal nicht. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Ja, ja. Reform, Aufrüstung und wachsender Einfluss. Polens Streitkräfte auf dem Weg zur stärksten Armee Europas. Bam. Ja, ganz kurz. Polen hat mittlerweile eins der größten Orderbooks, was Militärtechnik angeht. In reinen Euro haben die nicht den größten Wehretat Europas. Natürlich nicht. Ich glaube, den hat Frankreich. Aber von der Kampfkraft her, von Militär... also von den Maschinen, von den Kampfgeräten her und sowas, wird bis 2035 Polen eine der größten Armeen NATOs sein. So. Und das wird eine sehr große Aufrüstung sein. Ja, die wollen ihre Armeestärke verdoppeln und machen deswegen gerade ein großes Rekrutierungsprogramm, erhöhen die Löhne, machen Sozialleistungen für Soldaten attraktiver, bilden die Leute an speziellen technischen Hochschulen aus, die die Armee neu gründet. Also die machen ein extremes Aufrüstungsprogramm, ja, und haben ihre Militärausgaben fast verdoppelt. Das Ganze hat nicht direkt was mit der Ukraine zu tun. Da sei nur kurz erwähnt, dass da ja jetzt zwischen der Ukraine und Polen einige Differenzen sich aufgetan haben. Das Ganze hat angefangen, wo die Polen gesagt haben, okay, der Getreidepreis wird bei uns kaputt gemacht, dadurch, dass wir das ukrainische Getreide annehmen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Dann haben sie sich darauf geeinigt, okay, es darf noch durch Polen durchtransportiert werden, aber nicht mehr in Polen quasi abgeladen werden, dass es den Marktpreis da nicht durcheinander bringt. Das hat sich jetzt weiter zugespitzt, dass Polen jetzt gesagt hat, okay, die Militärhilfe für die Ukraine, das werden wir jetzt erstmal unterlassen und schauen mal, wie es weitergeht. Und selber bauen sie ihre eigene Armee sehr, sehr, sehr stark auf. Ja, also es ist einfach nur sehr bemerkenswert, weil das ein Prozess ist, der meiner Meinung nach stärker diskutiert werden müsste. Was hat denn das für Konsequenzen für Polen, für die polnische Gesellschaft und natürlich auch für Polens Position in Europa selber und in NATO natürlich, ja. Naja, wird interessant weiter das zu beobachten. Die Polen rüsten sich für die Post-EU-Zeit. Tja. Übergangsregierung in Mali, ja. Ja, nur eine kurze Headline. Das ist ein Bericht hier, den TV-Bericht habe ich mir jetzt auch nicht angesehen. Das heißt ja nur, dass die Deutschen jetzt aus Mali abziehen. Unter anderem, weil die das wohl auch möchten. Dafür rechnet man aber mit Kämpfen zwischen Wagnern und Wagner-Leuten und irgendwelchen Leuten in Mali. Ja, genau weiß ich es leider gerade nicht. Aber dieser Bundeswehreinsatz wird wohl beendet. Ja, sie hat ja selber schon gesagt, dass es beendet hat, weil es keinen Sinn mehr ergeben hat. Nur die haben halt gesagt, wir machen das über einen gewissen Zeitraum hinweg und jetzt haben sich die Ereignisse in Mali halt überschlagen und die müssen das alles Hals über Kopf machen. Ein logistischer Kraftakt. Nicht ganz ungefährlich, ja. Ja, da hat uns auch der Ebel hier so ein Video geschickt. Wohin? Der Ebel? Ja. Local Terrorists. Al-Qaida. Ah ja. Das ist, glaube ich, aber ja. Sicher, dass das nicht mit einer KI berechnet wurde? Nee, kann man nie sicher sein. Kannst du nie ganz sicher sein. Das sieht schon nicht schlecht gemacht aus. Schon. Ja, lecker, lecker. Das kulinarische Highlight zum Abschluss. Industrial Racing. You will eat the sawdust. You will eat the sawdust. Ja. Hier kommen wir zu lecker, lecker Sägespähen. Ja, nee, hier geht es jetzt nicht um Erdbeeraroma. Dafür wird es ja auch schon genutzt. Aber es geht im Endeffekt darum: Sägespäne, Holz, verschiedene Essensabfälle, vergorene Sachen, die ungenießbar sind. Da können immer noch mit chemischen Mitteln Substanzen raus extrahiert werden. Und jetzt gibt es mehrere Forschungsprojekte, die daran arbeiten, daraus quasi ein für den Menschen verzehrbares Öl rauszumachen. Wir haben ja Rapsöl, Palmöl, das sind ja Öle, die der Mensch verzehren kann, die im Vergleich zu anderen Ölsorten nicht so einen starken Nährwert haben, sage ich einfach mal. Manche Leute sehen das auch kritisch. Und gerade Palmöl und Palmfett gerät ja auch immer wieder in die Kritik, dass es halt schwierig ist, weil Regenwälder werden abgeholzt, Monokulturen, schlechte Arbeitsbedingungen Indonesien. Und so weiter und so fort. Aber es ist nun mal so, dass Palmöl, in der Lebensmittelindustrie braucht man einfach Palmöl. Das durch andere Ölsorten zu ersetzen, wird halt schwierig, weil es einfach nicht so verfügbar ist. Ja, also es gibt so Rechnungen, wie irgendwie das Zehnfache müsste an Rapsfeldern von der Fläche her angebaut werden, um das ersetzen zu können. Was natürlich für den Umweltschutz auch nicht so gut ist. Und deswegen freuen sich die Leute umso sehr, dass man diese bösen Palmöle und Palmfette vielleicht durch dieses industriell gewonnene Öl ersetzen könnte. Ja, also lecker, lecker. You will eat the best. Ja, genau. mit Recyclingöl oder wie man das dann auch nennt, biotic oil. Biotic extracted oil ist wohl der Begriff. Also biotisch extrahiertes Öl. Ja, Hauptsache nicht genmanipuliert, oder? Das ist doch gut. Das wäre dann noch schlimmer. Genmanipuliertes Holz am besten, ja. Genmanipuliert ist es nur Bratwürste. Genau, geht in den Wald, bevor er abgeholzt wird. Die Wälder nicht in Schienen abgeholzt werden. Bioholz. Das ist auch gut. Nicht Bioholz, ist mit Formaldehyd, ne? Vom Aldi, wett? Formaldehyd. Formaldehyd. Ja, Gatteröl wie in China, ja, genau. Einfach, das gibt's auch. Der Ölfilm, der sich in der Kanalisation bildet, der wird teilweise. Wenn du dann dick wirst von dem ganzen Holz, was du gegessen hast, dann heißt das dann Holz vor der Hütten. Oh, ja, Ballaststoffe überall. Wow, Licht, Mietkopf und Knicklicht. Ja. Geht auf thatsafespace.net und lasst euer hassfreien Lauf. Muss man nicht ändern. No. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ich hab mich heut verletzt, um ein Gefühl zu sehen. Ich sehe nur den Schmerz, denn nur der Schmerz ist echt. Die Nadel reißt ein Loch, der altbekannte Stich. Ich töte alles ab, aber ich erinnere mich daran. Boah, was für ein düsterer Text, Alter. Kenn ich nicht. Was ist das? Nicht mal in der Version von Johnny Cash, das ist original von Nine Inch Nails. Halt. Was wurde aus mir, mein süßer Freund? Jeder, ja, okay, den ich kenne, geht davon irgendwann. Könnte er machen. Würde, die Leute werden sich nur noch an die Heino-Version erinnern, glaube ich. Würde Platten verkaufen. Ich muss ja zugeben, dass mich Texte in der Musik dann noch ein bisschen genervt haben. Bin ich immer ganz gerne ein bisschen ausgewichten auf Sachen, die ich nicht verstehe. Das ist immer wohltuend. Ja gut, halt, bei dem Song ist es ja halt einfach die Kombination, dass Johnny Cash den aufgenommen hat, als er schon terminal krebskrank war und nicht mehr lange hatte. Und dann kriegt dieser Song halt auch durch die Bilder von dem Video, wenn man das mal gesehen hat, das geht einem nie wieder aus dem Kopf, wie der Mann während dem Videodreh aussah und was diese Worte aus der Perspektive bedeuten, im Gegenzug zu einem viel jüngeren Trent Reznor, der das mal geschrieben hat. Okay. Ja, muss ich mir vielleicht noch ein bisschen Geschichte drauf schaffen. Hey, ja. Ja, und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Steht irgendwas Furchterregendes an die Woche? Welche wichtigen Termine? Ich bin auch ein Wirtschaftsgipfel oder so? Heino-Konzert, jawohl. Gibt's aber auch eine Sondermarke für in Schwarzbraun. Tschüss.